Bockstößige Himbeerbuben, schüchtern und brav wie Schafe, schön föhnfrisiert, kommen ungeduldig näher. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Sehr geiler Text, Mois. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Tag der Hellseher und der sauberen Böden. Ja, wie passt das zusammen? Nein, es sind zwei unterschiedliche Feiertage, aber beide feiern sie auf heute. Ob ihr an das Übernatürliche glaubt, an hellseherische Fähigkeiten, an Tarotkarten, an gute Geister, die einem die Zukunft voraussagen oder die einem dann die Böden putzen, damit sie sauber sind, ne? Dann ist heute der Tag für euch. Ich glaube nur an Remote Viewing. Ja. Ich bin ein bisschen hellsichtig. Ich meine zu wissen, was in unserer heutigen Folge thematisiert wird. Politische Löffelbieger. Who's the next Friedrich Merz? Vorsprung durch die Stein, Stosch, Charlotte. Oder wie das heißt. Was meine Hellsicht mir zum Beispiel sagt, ist, dass wir heute nicht über Jetenica reden. Praktischerweise hat keiner was eingereicht. Tja. Ja, warum auch? Hat jemand gesagt, was wichtig ist? Nö, ne? Naja, sie will ja nicht mehr antreten. Sie will nicht mehr antreten, weil sie vorher gesagt hat, in einem Interview, im Falle eines Wahlsiegs der AfD, wisse sie gar nicht, was man machen müsste, ob man da nur halt Widerstand leistet, so ja. Passiv oder auch mit Waffen. Aber wenn sie nicht wieder antreten will, dann ist das ja auch eine Nichtmeldung. Können wir uns das ja auch sparen, sowieso. Nee, das, was Mars gerade gesagt hat, ist ja der interessante Part. Ja, schon klar. Ja, es ist halt, das Problem ist, wir sprechen später noch über ihre Komplizen, also die Leute von der sogenannten Angry Birds Bewegung, die diese Woche zweimal in Nordrhein-Westfalen Kabelanlagen der Bundesbahn zerstört haben, durch Brandanschläge. Böse Zungen würden behaupten, sie sind schuld daran, dass ich Donnerstag nicht konnte. Aber das ist nur anekdotische Evidenz. Wir wollten das ja, es ist jetzt soweit. Also, was uns der Prophet Tadzio vor einigen Jahren schon prophezeit hat, die grüne Raff, in Jettes Kopf ist sie und in Nordrhein-Westfalen an den Bahnkabelanlagen ist sie offensichtlich auch schon. Ich weiß noch, wie es damals einen Aufschrei gab, als dann kurz nachdem Tadzio dieses dumme Interview gegeben hat, die ganzen Medien dann über die grüne Raff gestolpert sind und gesagt haben, das ist ein rechter Kampfbegriff. Ja, das war ja so, dass Jens Spahn sich darüber beschwert hat und dann alle ihm das vorgeworfen haben, dass so, als ob er einfach so aus dem Nichts angefangen hätte, von der grünen Raff zu erzählen. Aber er hat das ja von Tadzio übernommen. Ja, wie gesagt, wir haben hinterher noch mal was dazu und ich habe mir auch das Bekennerschreiben rausgesucht, um daraus vorzulesen. Da freuen wir uns doch alle sehr drauf. Hurra, endlich wieder Bekennerschreiben. Ja, dann steigen wir doch mal ein mit Herrn Mahnhardt. Und zwar die Dunja Hayali, die hatte sich ja mit der Berichterstattung von Apollo News, wo Herr Mahnhardt ja der Chefredakteur von ist, zu der Brosius-Gerstorff-Geschichte geäußert und haben dann einfach so gesagt, das sei ja Desinformation, was sie da verbreitet haben. Und das mussten sie jetzt unterschreiben, dass sie das nicht mehr behaupten, dass das Desinformation war, weil sie das ja eh nicht belegen können und so. Mussten da also eine ich hätte was gesagt, Unabhängigkeitserklärung. Nee, wie heißt es? Unterlassungserklärung, so heißt es. Abgeben. Vorm Gericht ziehen nämlich Musketenschützen auf und es werden Kanonen davor gerollt. Ja, genau. Und so. Ja, genau. Was machen wir dann? Ja, ich finde das durchaus gut, dass sich da einer mal wehrt, endlich. Also es ist ja oft genug schon so passiert, dass sie irgendwas behauptet haben, was dann gar nicht so richtig stimmte oder nur nach entsprechender Bewertung stimmte. Und in dem Fall stimmt es eben überhaupt nicht. Ja, die wehren sich jetzt mal dagegen. Das ja, dass sich Leute wehren, ist glaube ich nicht so selten. Aber dass das auch mal geht und es dann nicht irgendwie heißt, so ja, tralala, irgendwas wird schon nicht gestimmt haben an der Sache oder so. Also sagen wir jetzt einfach mal Falschbehauptung. Ja, oder sie ziehen sich auf irgendeine Formulierungsdings zurück oder sowas, haben sie ja hier nicht geschafft. Und man sieht ja auch auf Twitter, wie polarisiert die Normies gegen Apollo sind, gegen News, und das sind ja alles ganz schlimm rechtsextreme Portale und überhaupt sowieso. Also das ist ja die Saat, die durch solche Hayalis aussäen im Endeffekt. Ja. Und die geht in den Köpfen der Leute auch auf. Da ist alles scheiße, was von da kommt. Muss man gar nicht angucken und so weiter und so fort. Also die übliche Taktik, bloß nicht das lesen, das Kleingedruckte ist schlecht für die Augen, was die Gamergater sagen, das hört euch lieber nicht an, das wird euch schockieren und so. Besser nicht zuhören, besser gar nicht mit denen irgendwie ins Gespräch kommen. Ja, das hat auch Herr Welchering nochmal benutzt, um zu sagen, ich habe übrigens schon während meiner Zeit als ZDF-Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass Frau Hayalis Politaktivismus für unvereinbar mit den journalistischen Standards der Moderatoren einer Nachrichtensendung halte, das ich natürlich. Und weil hier nämlich jemand geschrieben hat, eine Frau Stolze, wow, das ist ein großer Erfolg und eine Blamage für das ZDF, wäre interessant zu erfahren, welche Konsequenzen das für die Verantwortlichen im Sender hat, ja, keiner wird das natürlich haben. Die Frage natürlich, welche, was er damit ausgelöst hat oder wen er hingewiesen hat, sagen wir mal, wen hat er denn hingewiesen, hier der Walchering? Ja, das ist eine gute Frage, aber nochmal zu den Konsequenzen, also ich meine, das ist ja auch das Schöne bei den öffentlich-rechtlichen, also in Anführungsstrichen das Schöne, das haben wir auch bei der Gelbhaar-Geschichte gesehen. Oder mit der Korrektivberichterstattung, wo sie ja, glaube ich, auch irgendwelche Gelder da bezahlen mussten, weil sie gegen Sachen verstoßen haben. Das bezahlt ja der Gebührenzahler. Die bezahlen ja, das nicht mit ihrem Privatvermögen oder so. Sollte man, glaube ich, da bei denen mal einführen. Dass die verantwortlichen Redakteure, dass sie es ihrer eigenen Kasse bezahlen können. Tja, das wäre schön, ja. Ja, und dann gab es da noch eine interessante Auseinandersetzung, denn auf diesen Tweet hier hat er dann, das hatte ich jetzt nicht dabei, die Frau Diekmann nochmal geantwortet. Also hier die... Oh ja, das war lustig. Und sie hat irgendwie gesagt, so, ja, wer sind Sie überhaupt, Herr Welchering hier? Ich habe mal geguckt, wo Sie hier überhaupt als Mitarbeiter irgendwas gemacht haben in unserem internen Portal. Und da finde ich Sie hier nur irgendwie bei zwei O-Tönen oder so. Und Herr Welchering hat daraufhin geantwortet, sehr geehrte Frau Diekmann, nachdem Sie uns am gestrigen Tage an Ihren, sagen wir, suboptimalen Recherchekünsten teilnehmen ließen und Ihre Verwirrung deutlich zu spüren war, gebe ich Ihnen jetzt mal das ultimative Hilfsmittel an die Hand. Angefügt ist ein sogenannter Urhebervertrag, UP. Das ist ein Rahmenvertrag mit einjähriger Laufzeit, hier für 2020. Mit Hilfe der Kennnummer oben links sollte es Ihnen möglich sein, meine Arbeiten und Beiträge mit ZDF-internen Tools zu ermitteln. Ach so, wie das. Das ZDF ist nämlich verpflichtet, sämtliche Vertrags- und Abrechnungsunterlagen 10 Jahre lang aufzubewahren, also bis 2015 zurück, sollten Sie das hinkriegen. Ich helfe unbedarften Kollegen gern. Wunderschön. Den Namen der Sachbearbeiterin habe ich aus Datenschutzgründen geschwärzt. Falls Sie auch damit nicht zurechtkommen, wenden Sie sich am besten an das Fact-Checking-Team der Heute-Redaktion. Zu meinen Zeiten beherrschten die diese Tools mit vorzüglicher Hochachtung. Ach ja. Ja, schwach. Ja, das ist hier so ein Vertrag. Und der hat dann auch nochmal erklärt, also in einem anderen Tweet nochmal, was es damit so generell auf sich hat. Also dass es quasi diese festen Freien, wie die da heißen, über die hat man ja auch schon ein paar Mal geredet. Also Leute, die nicht festangestellt sind, aber praktisch die ganze Zeit nur für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk arbeiten, was sie aber mit irgendwelchen Schlupflöchern an der Scheinselbstständigkeit irgendwie vorbeikriegen. Und die kriegen dann hier so einen Rahmenvertrag, wo dann irgendwie halt festgelegt wird, so, ja, also in dem und dem Zeitrahmen lieferst du uns hier dies, das und jenes. Und das sind hier irgendwie halt 250 Euro pro Sache, die er denen halt liefert. Und das ist nicht unbedingt viel, wenn man sonst nirgendwo noch was arbeitet. Hat er auch gemeint. Ja, auch die festen Freunde, wenn wir kurz gehalten. Ja, dann gibt es ja noch Tarif, also unter den Festangestellten gibt es auch zwei Klassen, einmal Tarifangestellte und dann gibt es noch die Außertariflichen und dann könnt ihr euch sicherlich denken, die ganzen Leute, die da halt die Top-Gehälter verdienen, das sind natürlich die Außertariflichen. Irgendwelche Persönlichkeiten und hier Intendanten und so. Macht ohne Kontrolle, wie Medienaufsicht ins Leere läuft. Ja, die KIK-Behörde hat einen neuen Bericht vorgestellt. Und ja, in diesem Bericht geht es im Endeffekt hauptsächlich darum, dass öffentlich-rechtliche Angebote im Internet nicht so nachgefragt werden auf den Plattformen, die sie anbieten. Und gemessen wird das Ganze natürlich so ein bisschen an den, wie sie sagen, linearen Medien. Da haben sie einen gewissen Marktanteil und der wird im Internet natürlich nicht erreicht aufgrund von der Zersplitterung durch YouTube-Kanäle und was über die Social-Media-Kanäle verbreitet wird. Verglichen mit den Mediathek-Webseiten aufrufen, Zahlen aufrufen, ist das natürlich sehr gering. Und dann geht es auch noch um das ganze Thema Desinformation. Ja, weil wenn öffentlich-rechtliche Medien nicht proportional vertreten sind in den Online-Medien, dann steigt natürlich das Desinformationspotenzial. Und, ja, wir erinnern uns alle an, wie heißen die, Glanz und Dingsbums und auf dem Klo Glanz und Natur, und all die wichtigen Beiträge, die Dattelbrüder und wie sie alle heißen. Täter. Ja, nee, das habe ich schon neue, mit Absicht so gesagt. Das ist jetzt die neue Linie bei Telepolis, oder was? Nehme ich ein bisschen drüber. Naja, es geht jetzt um die KEK-Behörde. Ne, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, also Medienkartellschutzbehörde. Ja, und der beste Kartellschutz ist natürlich, dass öffentlich-rechtliche Medien zwar nicht den Markt dominieren, dass es auch private Anbieter gibt, aber dass trotzdem die eine wichtige Rolle spielen. Und die KEK sagt im Endeffekt, okay, anhand von EU-Vorgaben, ne, dem Digital Service Market Act, die ganzen Verordnungen da, sollte die Behörde Durchgriffsrechte haben gegenüber ja, an Online-Streaming-Anbietern und anderen Webseiten neben Mediatheken, weil halt, ja, es muss halt eine das Angebot muss gewahrt bleiben, dass halt alle auch Minderheitenmeinungen zu Wort kommen und das können halt nur die Öffentlich-Rechtlichen bieten. Das haben Erfahrungswerte ja gezeigt. Und ja, die KEK sagt im Endeffekt, wir brauchen Instrumente, damit wir das durchdrücken können, dass ja, dass wir, was wollen die im Endeffekt machen? Die möchten die Medienvielfalt stärken, sagen, die öffentlich-rechtlichen Medien sind unterrepräsentiert, also wissen wir, wohin es geht. Ja, und das ist eben Macht ohne Kontrolle, Medienaufsicht ins Leere läuft, ja. Die so, wollen unter dem Mantel Desinformation verhindern, wollen die dann im Endeffekt den Marktanteil von Öffentlich-Rechtlichen im Internet steigern. Anders ist das nicht zu verstehen. Und dafür fordern die Instrumente. Ja, was heißt das dann im Endeffekt? Schlechte. Wahrscheinlich sowas wie, es gibt ja jetzt so Hinweise unter YouTube-Videos, wenn man über Klimawandel oder über irgendwelche Corona oder was auch immer redet, dann sagt der Algorithmus irgendwie, ja, hier Warnhinweis, wichtige Hinweise dazu, klickt hier drauf. Vielleicht soll man dann auf einen Beitrag des Öffentlich-Rechtlichen direkt weitergeleitet werden. Vielleicht wäre das eine Idee. Ne? Weil das wäre eine Sache, die nach dem Digital Service Act die Medienaufsicht, beziehungsweise hier diese Aufsicht, dieses Institut zur Verhinderung, diese Behörde zur Verhinderung eines Kartells auf dem Medienspielfeld, ja, das könnte sie zum Beispiel machen. Ja, die könnte jetzt nicht irgendwelche Sachen verbieten direkt. Also das ist natürlich auch möglich, dass sie da stärkere Zugriffsrechte bekommt, aber die KEK ist ja eine lustige Behörde, weil die eigentlich eher kritisch war, aber sie ist jetzt halt mehr auf Regierungslinie. Dann heißt sie ja KEK, K-A-E-K, ne? Da wegen Pepe und so fand ich das sowieso immer ganz lustig, aber die soll jetzt ausgebaut werden für zu einer Behörde, die auch gegen Desinformation kämpft und dafür braucht sie halt stärkere Instrumente. Ja, und wo das Ganze hinführt, das sehen wir jetzt an verschiedenen Online-Unternehmen, die für Erwachsenen-Dienstleistungen werben oder die sie anbieten, in Videoform oder so. Ja, bin ich mal gespannt, wie das ist. Ob man dann eine Quote bekommt, wenn man sich mit seiner digitalen ID einloggt, wie viele öffentlich-rechtliche Sachen man angezeigt bekommt. Also das, ich spekuliere natürlich mit dem Aluhut, sowas würde ja nie passieren. Niemand will sowas natürlich auch. Ne? Also Club of Rome, sage ich nur. Der Störenungeheuer merkt an, dass unter dem Telepolis-Artikel der Kommentarbereich gesperrt ist. Finde ich auch noch ganz interessant. Ja, naja, ich habe den Artikel halt mehr als Anlass genommen, weil die Studie selber kann man sich ja auch angucken, aber das ist wieder ein Dokument mit ja, mehr Seiten, als man wirklich jetzt hier verarbeiten kann und keine schönen Diagramme oder irgendwas Schönes, was man hier präsentieren kann. Dann lieber den Artikel. Ja, aber es geht halt mehr um Desinformation als um ja, viele andere Sachen. Jugendschutz und sowas ist natürlich auch wichtig, aber diese ganzen Sachen werden halt abgedeckt dadurch, dass das ja so gut funktioniert bei den Öffentlich-Rechtlichen und wenn da das Angebot einerseits attraktiver gestaltet wird durch neue, breitere Angebote und andere marktregulierende Maßnahmen, wie es immer so schön heißt, dann sind die glücklich von der CAQ. Und dann haben sie mehr Macht. Ja, praise CAQ. Müssen wir vielleicht dann immer sagen vorher. Das finde ich lustig. Ja, und diese ganze Stephen Colbert-Sache, das hat ja auch sowas mit Medienkonzentration und so zu tun, weil ja da die US-Regierung das freigeben musste, dass diese Skydance-Firma, die ja dem Herrn Ellison gehört, und das ist einer von, also ist der Sohn von dem Oracle-Inhaber, und da hat er wohl auch sein Geld her, wie man hier erfährt. Und das ist hier eine Reaktion von David Letterman auf die Einstellung von der Sendung, die er da ja mal gestartet hat. Das ist David Letterman, ja. Das ist David Letterman, wie der heutzutage aussieht, ja. Leicht verändert, ey. Bisschen weiß geworden. Mehr so David Weihnachtsman. Ja. ja, genau, ja. Und er sagt ja halt, was er von dieser ganzen Sache hält. Und er findet es halt natürlich, also klar, A, weil es seine Sendung mal war. Und B, natürlich, weil er den Colbert ja auch mag, natürlich nicht so gut. Und sagt halt, dass diese ganzen Gründe im Endeffekt alle Bullshit sind. Also er meint, wenn die da Geld verlieren würden, dann hätten die das doch jetzt schon längst eingestellt oder würden es jetzt einstellen und würden nicht sagen, ja, dann mach noch mal ein paar Monate oder so, weil es ist ja egal, ob wir noch Geld verdienen oder so. Aber weiß ich nicht, ob man dem so unbedingt folgen kann, weil was wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass ja im Endeffekt lauter Scheiß produziert wird, der im Endeffekt ja niemanden interessiert und nichts bringt, aber halt irgendwelche Kriterien erfüllt, wo man sich dann irgendwie brüsten kann oder so. Wir haben jetzt hier so und so viele weibliche Regisseure oder keine Ahnung wie was. Und auch dieses, da werden ja noch Preise gewonnen. Ja, bei diesen Preisen, da weiß man ja auch mittlerweile, dass man da ja alle möglichen Kriterien erfüllen muss. Also ob das bei den Emmys jetzt wirklich so ist, ist mir jetzt nicht bekannt, aber würde mich jetzt auch nicht wundern. Also insofern, es gewinnt Preise und das ist doch, und er sagt sogar, der Colbert wäre das Gesicht des Senders gewesen. Also, keine Ahnung, ich meine, gut, das lineare Fernsehen ist ja auch so ziemlich vorbei. Das sagt er übrigens auch in im Video hier, dass ja kaum noch Leute lineares Fernsehen überhaupt gucken. Und seine Vermutung ist halt, dass dieser Ellison, den er hier immer als Ellison Twins bezeichnet, weil er halt irgendwie denkt, das wären zwei, also der von Skydance, der Inhaber, dass der halt irgendwie gesagt hat, so, ja, ich habe keinen Bock hier irgendwie mit dem Colbert und der macht mir nur Ärger und nachher muss ich auch noch irgendwie das Geld dafür bezahlen, dass so wie dieses CBS hier 60 Minutes Settlement, was es da ja gab, wo ja ganz viele Leute sagen, das wäre ungerechtfertigt gewesen. Ich glaube, ich muss mir das auch echt nochmal angucken, dieses Interview mit der Harris, was da irgendwie gelaufen ist, weil man hört da so viele unterschiedliche Sachen von den einen Leuten irgendwie, ja, das wäre irgendwie, die hätten die da besser aussehen lassen, das ist ja quasi auch das, was Trump irgendwie behauptet, und alle möglichen anderen Leute sagen, nee, das, man kürzt halt irgendwelche Interviews, wenn die Leute nur Stuss reden oder so, weiß ich nicht, aber dafür mussten sie ja Geld bezahlen und das haben ja auch viele Leute gesagt, dass es wahrscheinlich deswegen war, um die Regierung halt ruhig zu stellen, also speziell Herrn Trump, damit die halt ja sagen, okay, ist in Ordnung, ihr könnt da jetzt fusionieren. Und ja, David Letterman meint halt eben so, ja, er hat jetzt keinen Bock, wenn, weil das hat er jetzt quasi CBS bezahlt und wenn er jetzt dem Laden gehört, und das ist jetzt, glaube ich, auch zum 1. August, glaube ich, geschehen, diese Übernahme, meine ich. Und alles, was danach noch irgendwie passiert, muss er nachher aus seiner eigenen Tasche dann irgendwie bezahlen oder so. Und deswegen setzen wir ihn irgendwie ab. Aber das weiß ich halt auch wieder nicht, ob das so funktionieren würde, weil im Endeffekt ist der jetzt noch auf Sendung. Ne? Also könnte ja jetzt theoretisch noch bis nächstes Jahr auch irgendwelchen Schaden da anrichten. Also keine Ahnung, es kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Ich meine eigentlich immer noch, dass es wahrscheinlich eher daran liegt, dass diese Late-Night-Geschichten halt einfach nicht mehr funktionieren, so wie sie früher mal funktioniert haben. A, weil die Leute halt dieses lineare Fernsehen nicht mehr schauen, also Late-Night guckt eh keiner mehr, gucken sich vielleicht noch die Clips irgendwie an, was sie interessiert. Und da kann ich mir jetzt halt auch noch Clips angucken von ihm hier, von, als er noch auf Sendung war, die mir deutlich besser gefallen als den Krempel, den da irgendwie Kuvert verzapft. Und ja, diese politische Relevanz irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich würde vielmehr sagen, dass sie sich das Ding vielleicht noch geleistet haben, solange, weil es halt bei dem anderen Team, was jetzt halt verloren hat und nicht mehr da an der Macht ist, weil es bei denen halt noch irgendwie gut gezogen hat, dass sie sich da irgendwie gut gestellt haben. Auch wenn sie jetzt hier irgendwie denen vorwerfen, dass sie sich jetzt mit den neuen Leuten gut stellen wollen, aber dieses, weil das war ja schon bemerkenswert, wie auch Facebook und alle möglichen Leute, sobald der Trump da irgendwie gewählt war, dann irgendwie meinten so, ja, wir haben jetzt erkannt, ja, das war doch alles nicht so schlau, was wir irgendwie gemacht haben in den letzten Zeiten. Komisch. Ja. Das hoffen wir mal, Mann. Ja, ich habe es nicht richtig erkannt hier gerade. Ja. Ja, es geht hier um der Kiesler hat, das, genau, hast du schon die richtige Stelle rausgesucht. Ich hätte ein bisschen eher angefangen bei 3,40, aber es geht im Prinzip darum, dass die Tagesschau einfach die Sachen so selektiv darstellt und vor allen Dingen immer irgendwelche Annahmen voranstellt, die man auch anzweifeln könnte, ne, die man auch anders sehen kann und irgendwelche Grundsätze da aufstellt, denen man folgen müsste. Und ja, hier ziehen sie so ein Ding durch, wo eben Trumps Amerika mit den Nazis verglichen wird, so 1:1, und die Gestapo mit der ICE, mit dieser Ausländerbehörde oder Abschiebebehörde in Amerika. Und der Kiesler bemängelt, dass es eben, kannst du einfach mal anmachen auch, dass es dann auf dem Beitrag auch zu sehen ist. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht anmachen. Ja. Ja, er hat halt gesagt, es ist ausgerechnet dieses Bild, wo das so fies dann dargestellt wird, eben in dem Beitrag auch als Titelbild irgendwie genommen wird. Inklusive, ja, hier genau diesen Beitrag, Proteste gegen menschenfeindliche Abschiebepraxis. Das ist ja schon ein Urteil, das eben die Tagesschau hier vorwegnimmt. Was man vielleicht auch erst hinterher treffen kann, ne? Ob das wirklich menschenfeindlich war oder ist, muss man sich genau angucken. Ja, es wird halt in dem Beitrag so dargestellt, außerdem bemängelt der Kiesler auch noch, dass es quasi ständig nur um Auslandsthemen geht in der Tagesschau. Ja, so als ob hier in Deutschland überhaupt nichts passieren würde, irgendwie was wichtig wäre oder so. Aber da kann man dann wieder dieses, die Menschenrechte, naja, es ist also die Menschenrechte und wir sind hier so, ne, und die ganze Welt macht das falsch. Aber wir sind so toll, ne? Und es werden halt nur Aktivisten gefragt. Und das fällt uns ja auch immer wieder auf, wenn wir da reinschauen, dass da ja ständig immer wieder dieselben ja, richtig, das ist am Ende auch noch gesagt, ne? Immer wieder die gleichen Namen. Stichwortgeber und, NGOs, Aktivisten und was noch jemand hat gesagt, ja. Genau. Ja, und das ist im Prinzip auch das Fazit, was er da zieht, dass es halt keine Nachrichten sind. Es ist halt linker Aktivismus, der einem irgendwie so da halt beigebracht wird, als wäre das irgendwie. Ja, es hat die Weltsicht von linken Aktivisten, die sie auch haben dürfen, aber dass man halt nur damit irgendwie seine Nachrichten füttert, ist halt schon. Ja, und ich fand so den Unterschied auch auffällig, dass sie irgendwie die Tagesschau geht her und behauptet, andere Leute würden Lügen verbreiten und Desinformationen und belegen es nicht. Und hier wird eben sowas Ähnliches behauptet, aber dann auch belegt. Ne? Und das ist auch, nee, ja, es ist so eine Offenbarungseifel, ja. Tagesschau, nicht immer wieder. Ne? Ja, immer wieder, ne? Eis ist, also Eis ist Gestapo, das ist sowas von frech, ja. Dieser Vergleich. Ja. Ja, Tagesschau. Tja, hier wird die für die Desinformation behauptet und bald kann sie vollzogen werden. Jo. Ja, und hier, um es nochmal klarzustellen, gab es wohl eine Anfrage von den Linken an die Regierung, wie sie denn mit ihrem Wehrpflichtparagrafen vorankommen. Und dann haben die gesagt, es ist auf jeden Fall nicht geplant, da diesen Passus umzuändern, dass Frauen nichts an Waffe dürften oder so, dass man die nicht zwingen dürfte. Ja, das haben wir mal klargestellt hier, mal eben, in der kleinen Antwort und dann darauf hingewiesen, dass das Ganze eben noch in Entwicklung ist. Ne? Aber wenn die Jette doch will, an die Waffe. Wie will sie denn? Ja, hat sie doch gesagt, dass wenn die AfD haben können, dann muss sie das da erst so lernen und so. Tja. Da ist, glaube ich, nicht unbedingt Dienst an der Waffe gemeint. Sondern nur Waffenbenutzung oder so. Das ist bestimmt Naturtalent. Ja, wahrscheinlich. Ich werde auch hinten rum, sobald das Ding einmal losgegangen ist. Ja, halt wie immer, ne? Von dem Rückschlag so. Alle Menschen sind gleich, Frauen sind gleicher. Ja, so ungefähr. Ich meine, früher gab es da ja wenigstens noch das Ding, okay, Frauen werden schwanger und so, aber das ist ja heute auch nicht mehr gegeben im Endeffekt. Ja, und das hinkte ja auch schon immer. Also da habe ich mich auch mal drüber aufgeregt, wenn die Leute dann um die Ecke gekommen sind. Das war auch die Astwein, ganz genau. Das war ja auch mal hier die eigentlich ja ganz vernünftige von der CDU, hier die ehemalige Familienministerin, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Schröder, genau. Die hat das auch letztens irgendwie gemeint und dann dachte ich mir nur so, ja, geil. Also ich meine, der Vergleich, der funktioniert halt nur, wenn die Frauen dann erstmal zu Tauglichkeitsuntersuchungen antreten dürfen, wo sie erstmal untersucht werden, ob sie überhaupt tauglich sind als Mütter. Das müsste dann sein, damit ich das anerkenne als Vergleich. Und dann natürlich auch eine schriftliche, also schön schriftlich verschriftlichen und wegschicken an die Kommission, wenn sie keine Kinder kriegen wollen. Wenn sie das machen, dann erkenne ich das an, dass es ein Vergleich ist zur Wehrpflicht. Ja, und Kasernierung, also Verlust der persönlichen Freiheit. Ja, genau, das würde auch noch gehen. Ja, stimmt, das gehört auch noch mit dazu. Tja, sollte das wieder eingeführt werden, bin ich gespannt auf den ersten Fall, wo ein Transmann quasi den Bescheid bekommt. Wie das Gericht dann urteilt und wie da argumentiert wird. Moment mal, das kommt ja darauf an, ob irgendein Verteidigungsfall ist, weil das steht ja im Selbstbestimmungsgesetz, dass im Verteidigungsfall da keine Rücksicht drauf genommen werden kann. Ja, aber ich meine den umgekehrten Fall. Nicht, dass jemand zur Frau... Achso, dass ein Transmann kommt und sagt, ich will jetzt aber in die Armee. Nee, ein Transmann kommt und sagt, ich will nicht in die Armee, weil ich bin... Ach so. Ne, warum nicht? Ne, das ist alles so verwirrend. Das ist wie so Tangram. Du kannst so viele Kombinationen legen und keiner ergibt Sinn. Ja, sicher auch für viele verwirrend ist hier dieser schwierige Fall aus Göppingen. Das muss ja auch ein heißes Pflaster sein in Göppingen, was man hier so hört. Aber davon ab ging es hier um eine Frau, die ja wohl einen Androzid angestrebt hat oder so. Hier jedenfalls einen Mann sich ausgeguckt hat in der Fetisch-Webseite. Und den dann zu Hause irgendwie gewünscht, zwar gefesselt, aber nicht gewünscht, dann auch stranguliert hat. Ne? Ja, wollte ihn erwürgen, es klappte alles nicht, dann hat sie mit dem Messer auf ihn eingestochen und so weiter. Also ganz übles Ding. Nur mal so als Beispiel hatte ich jetzt zum Arne Hoffmann, dass es eben außer dem Femizid auch diese Androzide gibt. Die Frau war wohl so drauf und drauf, die wollte irgendwie einem Serienmörder nacheifern oder so. Keine Ahnung, wie man sowas kommt. Ansonsten war so ziemlich klar, alles ziemlich klar und deutlich geplant und so, nachvollziehbar gemacht und sich vorher schlau gemacht über die Entfernung von Blutflecken und so Dingen. Ja, also eine sehr herbe Geschichte eigentlich. Und wie gesagt, mal okay. Von der anderen Seite. Ich habe gerade mal geguckt, Göppingen liegt in Baden-Württemberg. Mhm. Also. Ja, sie hatten dann noch so einen Hinweis auf eine andere Story, wo 14 Tage vorher, also da hatten sie eben einen Zusammenhang vermutet, der sich dann nicht bewahrheitet hat. 14 Tage vorher in der Kneipe jemand mit einem Maschinengewehr oder was rein und hat einen richtig umgenietet, so richtig umgelegt, ja, und ist dann wieder weg. Ja, den hatten sie wohl auch noch nicht, den Täter, und dann haben sie vermutet, dass es zusammenhängt, aber tut es eben nicht. Ne. Das ist ziemlich eindeutig. Aber sie hat dann auch irgendwie, nachdem sie das gemacht hat, hat sie irgendwie noch Fotos gemacht und so, und hat sie das Ganze anschließend mit ihrer Freundin noch besprochen auf dem Sofa und so in Ruhe. Ganz krasse Idee. Ja, ich meine, wenn du sowas Einzigartiges machst, willst du noch ein Selfie. Ja, im Prinzip schon. Ne? Wie oft machst du das? Ja, scheinbar wollt ihr es öfter machen. Aber was machst du dann mit diesem Selfie? Was machst du dann mit diesem Selfie? Hier steht, wie kann es sein, dass er einen Beschluss fasst, berühmten Serienmörder nachzueifern? Also es soll irgendwie das Ziel gewesen sein. Mhm. Als ob Frauen keine Serienmörderin sein können. Go Girl! Slay Queen, ups. Ja gut, es gibt ja auch diese morbide Faszination schon immer von Frauen für Serienmörder und Gewalttäter, denen sie dann schreiben irgendwie im Knast und sich in die verlieben. Ja, und auch diese ganze Trugreim-Geschichte soll auch fast... Ja, ist auch ein Frauenphänomen vor allem, ja. Was ist falsch mit denen, fragt man sich ja fast. Die wollen auch gendern zum Teil, das ist auch ganz schlimm. Und hier haben wir einen Meinungsbeitrag in der FAZ. Wenn ich den hier finde. Ja, genau. Ja, in einem Urteil hat das Oberlandesgericht Düsseldorf gezeigt, dass die vermeintlich geschlechtsneutrale Bezeichnung Geschäftsführung statt Geschäftsführer unnötig und unsachgemäß wirkt, weil Geschäftsführer gar keine männliche Bezeichnung ist, also nicht geschlechtsbezogen zu verstehen ist, sondern ein generisches Maskulinum. Tja, die Sprachwissenschaftler haben von Anfang an so argumentiert, nur wurden sie nicht gehört. Vielmehr wurden sie als ewig gestrige Herren abgetan, deren Argumentation zu viel Leseanstrengung gefordert hätte. Außerdem zeigt das Beispiel eindrücklich, dass der Genderzwang die sprachlichen Differenzierungen verwischt und Rechtspersonen ununterscheidbar macht. Zu Recht verweist das Gericht auf das Missverständnis, dass unter Geschäftsführung auch eine Gruppe verstanden werden kann, die ermächtigt ist, im Sinne des Handelsregisters verantwortlich zu handeln. In Wirklichkeit und in diesem Fall war aber nur eine Person gemeint. Ja. Und die Frau Schmoll sagt hier weiter, halt, die Hochschulen und die Bildungsinstitutionen machen einfach weiter, frönen der Gendersprache und faseln von Mitarbeitenden, Forschenden, Promovierenden, Lehrenden und übersehen dabei, dass das Partizip Präsens im Deutschen eine ganz eigene Bedeutung hat, die dem jetzt vorherrschenden Gebrauch überhaupt nicht entspricht. Nicht jeder Forscher forscht unentwegt, wie es denn der Forschende eigentlich tun müsste. Es ist nicht konsequent, einerseits mit guten Gründen die Freiheit der Wissenschaft und ihre Sachbezogenheit stärken zu wollen und andererseits woken und sprachideologischen Tendenzen zu huldigen, die noch dazu die sprachlichen Feinheiten untergraben. Im Übrigen sind auch Universitäten und Schulen den Regeln des Rechtschreibrats verpflichtet, doch um die schert sich inzwischen kaum noch eine staatliche Institution. Vielen Dank für diese Intervention, Frau Schmoll. Gibt's viel zu selten. Ja, in Sachsen haben sie es doch aber, glaube ich, abgelehnt jetzt, beziehungsweise nochmal ein Ding festgemacht, dass die Ämter nicht gendern dürfen oder so. Mhm. Immerhin haben sie da die Sprache durchgesetzt, die originale Rechtschreibung bei den Beamten und so weiter. Wie die Leute privat das machen, ist natürlich eine andere Sache, aber das sollte ja wohl sein, dass das irgendwie korrekt ist, wenigstens was das Amt anschreibt, ne? Ja, es ist einfach zu unbestimmt. In Sachsen-Anhalt war das. Aber da war das Urteil einfach, war der Fall sogar so hart, dass die handwerklich so schlecht gearbeitet haben und sich nur mit dem Gendern Mühe gegeben haben. Und hier, ja, das ist sehr unbestimmt. Es gibt halt bestimmte Sachen. Angestelltseiende. Also, manche Wörter sind einfach schwierig. Ja. Nimm einfach Lohnsklave, ist doch. Ja. Lohnsklavende. Ja, arbeitszeitbetrügende Person. Ja, Streit um Transidentität des Sohnes. Eltern droht Sorgerechtsentzug, weil sie Hormonbehandlung ablehnen, titelt hier Apollo News. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass irgendwie noch ein Haken dahinter ist oder so, weil so wie das hier dargestellt wird, ist es ja echt schon der schlimmste anzunehmende Unfall in Anführungsstrichen von diesem Scheiße. Selbstbestimmungsgesetz, weil ja, also wie man es hier versteht, hat diese Person halt gemeint, will jetzt als Frau leben, hat sich auch einen neuen Namen gegeben und den neuen Namen haben die Eltern wohl auch erstmal quasi gut sein lassen, aber dann ging es halt ziemlich schnell um Hormonbehandlung und das dann nicht mehr und diese Person wohnt jetzt schon in wie sagen sie hier, also irgendwie betreut oder so, also nicht mehr bei der Familie. Ja, 17 ist auch knapp, ne? Ja, der hat ja mit 14 wohl schon angefangen, darum zu bitten, und die Eltern haben nein gesagt, wie das gute Eltern machen. Ja, definitiv. Ach so, das war auch eine Weltberichterstattung. Normalerweise nehme ich immer gerne die Originalartikel. Aber ja. Genau, Obhut bringen in einer Wohngruppe unter. Also in Obhut genommen haben die das Kind. Nur deswegen. Also scheinbar nur deswegen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht nur deswegen, aber wenn Dort es wird wirklich nur seine deswegen ist. Transidentität weiter bestärkt. Du-dum. Tja, furchtbar sowas. Furchtbar, furchtbar. So, noch weiter zu sagen. Ja, und die armen Kinder, weißt du, mit denen, ich meine, denen fehlt irgendwas, irgendwas stimmt nicht, irgendwas in ihrer Psyche ist nicht so, wie es sein soll. Die suchen nach einem Ausweg und dann sagt irgend so ein Arschloch, ja, her, nimm doch Hormone. Du bist ein Mädchen. Ach ja, und der Name von diesem Besuch in der Schule war auch irgendwie geil. So irgendwie Toleranz Day. Ja, das war die Veranstaltung, wo Ja. er den, die Flausen in den Kopf gesetzt bekommen hat. Toleranz Day. Ihr müsst das tolerieren. Ja, haben Eltern, ey. Ja. Politische Online-Werbung in der EU. Ja, und wie gerade bei der KEK gibt es ja auch andere Behörden, die gewisse Durchgriffsrechte bekommen wegen europäischen Vorgaben, die halt in rechtlich nationales Recht umgegossen werden. Wir haben es ja auch in England gesehen und in Frankreich, kommen wir gleich auch noch zu einer anderen Sache, aber dass ja die Befugnisse bekommt das Bundesministerium, ne, die können die Sachen weitergeben an irgendwelche Leute wie unter anderem vielleicht die KEK sogar. Und dann gibt es noch die Bundesnetzagentur und der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit vergibt Aufträge über einen sogenannten Digital Service Coordinator. Ne? Also da werden jetzt die Leute mit den Aufgaben betreut, je nachdem, worum es da geht. Und die kriegen halt auch Instrumente in die Hand, noch nicht gegen Desinformation. Aber hier an dieser Stelle für politische Werbung, die nicht im Vorfeld offengelegt wird. Da wird eine Datenbank quasi erstellt, eine offizielle Datenbank, wo man sich anmelden muss und nur dann darf diese politische Werbung auch geschaltet werden. Und die meisten Plattformen reagieren damit, dass sie einfach sagen, okay, wir schalten keine politische Werbung. Also beispielsweise einen Wahlwerbespot von den Grünen. Ne? Also wenn ihr irgendwo online einen Wahlwerbespot von den Grünen seht, dann ja, ist der wohl angemeldet und in dieser Datenbank. Ist vielleicht auch mal interessant zu gucken, wo da die Gelder herkommen überhaupt. Aber naja, das wird sich zeigen. Aber die meisten Plattformen sagen einfach, gut, wir machen dann einfach gar keine Werbung. Ne? Meta macht das nicht, YouTube macht das nicht, TikTok macht das sowieso schon nicht. Und ja. Es wird eben bedroht mit sehr hohen Strafzahlungen. Ja, da wird quasi eine sogenannte Rechtsfabrik etabliert, wo fast automatisiert Strafbefehle rausgehen können über Ordnungswidrigkeiten, was schon seltsam ist. Aber automatisierte Abmahnung ist generell schwierig. Und wenn das dann von einer Behörde kommt und dann direkt mit Ordnungswidrigkeit und einem Ordnungsgeld geahndet wird, automatisiert an die, ne, also die dürfen ja Ordnungsgelder bis zu 6% des Umsatzes in einem Jahr, aber Jeden die Scheiß Summe müssen sie werden verbieten. die ja nicht ausnutzen, aber die können halt willkürlich irgendwelche Ordnungsgelder festlegen. Deswegen haben die das jetzt über Ordnungswidrigkeiten gemacht. Ne. Das wäre dann halt, ja. Missbrauch der Plattform wegen politischer Werbung. Und ja, ob die jetzt wirklich viel zu tun bekommen, wird sich zeigen, weil die meisten Plattformen sagen halt von vornherein, okay, dann machen wir halt keine politische Werbung mehr. Ja, und solche Instrumente wie diese Strafzahlungen, die will natürlich die KEK auch haben. Für Desinformation dann. Ja, und andere haben das ja, es haben ja auch Landesbehörden schon in, was Jugendschutz und sowas angeht, haben die ja auch schon diese Instrumente. Und ja, da werden wir immer mehr sehen. Alles in allem Top-Kick. Genau. Bis wir mehr Verbote, desto mehr Altersverifikation haben und so. Desto mehr müssen sie das auch beobachten und werten und bestrafen, mehr Beamte einstellen, mehr Verwaltung, mehr Bürokratie. Aber was diese Altersverifikation angeht, ist ja im Moment noch eine Offensive unterwegs. Also in Großbritannien haben sie das jetzt für Pornografie eingeführt. In Amerika will YouTube einen Algorithmus ausrollen, der praktisch an dem, was du guckst, erkennt, ob du 18 bist oder älter. Und im Zweifelsfall, wenn der sagt, nee, du guckst zu viel Peppa Woods, du bist kein Erwachsener, dann kriegst du halt bestimmte Sachen nicht mehr angezeigt. Ja, stimmt für die My Little Pony Gemeinde wahrscheinlich. Ja, da habe ich ja vorhin auch schon angespielt. Das sind ja diese DSM-Werkzeuge, über die ich die ganze Zeit rede. In England ist es schon durch alle Instanzen durchgeklagt und durchgesetzt worden. Hier in Deutschland ist es noch nicht durch alle Instanzen durch. Das ist der einzige Unterschied. Da kommen wir auch gleich, glaube ich, noch zu. Weil es ist ja genau das Gleiche hier wie in Großbritannien wegen Jugendschutz. Nur ist es halt noch nicht durch die Gerichte durch. Ja, hier bei Heidi Reicheneck von diesem YouTube-Kanal oder Podcast, wie auch immer, Hotel Matze, kannte ich bis vor ein paar Wochen noch nicht, bis der Boschert da zu Besuch war. Das von Boschert habe ich mal angeguckt, war in Teilen auf jeden Fall ganz lustig. Und dann dachte ich immer so, mal schauen, was da sonst noch so gibt. Der hat ein Interview mit Angela Merkel geführt. Also, und die hat auch mit der Heidi. Und der ist wohl irgendwie so ein linker Musiktyp irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Interview, also mit der Heidi, habe ich mir heute beim Kochen angehört. Und ja, also ist halt wieder das volle Programm halt mit dabei. Also tolle Sprüche wie, ja, wir wollen den Leuten ja nicht irgendwelche Sachen versprechen, die wir dann gar nicht halten können. Sagt jemand von den Linken. Also, und sie hat ja ein Rückkehrrecht, sagt sie irgendwie in ihren Job. Und ihr Job war ja irgendwie Familienarbeit oder so. Also das Rückkehrrecht vom Staat durchgefüttert werden. Und ja, ist aus meiner Sicht halt auch ziemlich wild natürlich, was so jemand wie Heide Reicheneck da irgendwie anstellt. Prinzipiell könnte man ja denken, so ja, irgendwelche Leute brauchen halt Unterstützung. Ja, brauchen die sicherlich, aber ob dann irgendwie so ein... Und sie sagt auch immer wieder so irgendwie, ja, wir müssen Leuten helfen, dass sie irgendwie besser zurande kommen oder so. Ich auch wieder so denke, ja, da seid ihr aber nicht für zuständig. Das ist auf jeden Fall nicht linke Ideologie. Also eure Ideologie ist doch den Leuten zu erzählen, dass sie an nichts schuld sind, nur die anderen immer schuld sind. Und sie relativiert das dann auch so direkt wieder, weil sie halt direkt merkt irgendwie, ja, nee, es kommt natürlich nicht so gut. Ja, im Normalfall wäre das so, dass man den Leuten dabei helfen muss, dass sie selbstständig werden, dass sie alleine klarkommen und so, ja. Aber das Problem ist halt eben, das ist ja genau das Gegenteil von eurem Weltbild oder eurem Machtanspruch und allem. Also es war wirklich wild, wie ich es angeguckt habe. Und eigentlich, ja, es ist halt viel zu lang natürlich, dieses Video. Aber eigentlich müsste man da nochmal so einen Zusammenschnitt draus machen oder so. Es sind viele Dinge, die irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben. Also. Aber das ist halt das Problem. So. Das ist diese linke Politik. Immer sagen, man will ja den Leuten nichts versprechen, was man nicht halten kann. Ja, aber die Sachen, was ihr dann denkt, was Sachen sind, die man verspricht und nicht halten kann, sind so Sachen wie Entlastungen oder so wahrscheinlich. Weniger Steuern oder so. Das sind Sachen, die man verspricht und nicht halten kann. Aber irgendwie den anderen Leuten das Geld wegnehmen und es den anderen geben und das passiert, funktioniert alles und damit kann man irgendwie eine Volkswirtschaft betreiben und vernünftige Wohnungen bauen und so Sachen. Ne, ohne Märkte und alles, das ist natürlich nicht Leuten versprechen, was man nicht halten kann. Also das ist natürlich alles realistisch. Man, indem man einfach ganz viele Leute reinlässt. Das ist ja dann wieder die perfekte Wahrheit. Lauter so Dinge, ja. Ach, und dann war noch sehr interessant, über die Rates beschweren. Weil die dann war noch sehr interessant, das wusste ich noch gar nicht. Die Dame ist während der hier Revolution in Ägypten dahin gefahren und hat da irgendwie teilgenommen, weil sie irgendwie Religionswissenschaftszeug irgendwie studiert hat. Und was hältst du von dem, was da auf dem Tahrirplatz passiert ist mit den Frauen? Naja, scheinbar ist es wahrscheinlich, da sagt sie ja nicht zu, aber ich denke mal, also das lässt es natürlich gleich ganz anders erscheinen, weil ihr wisst ja vielleicht noch, von ein paar Wochen, Monaten hatten wir ja diesen schon älteren Artikel von der Luxemburg-Stiftung, wo sie ja mit anderen Leuten zusammen, wo ja unter anderem drin stand, dass man ja mit den Muslimbrüdern und so auch prima zusammenarbeiten kann und dass er nur dafür sorgt, dass die sich alle deradikalisieren. Mit der Begründung, das hätte ja in Ägypten auch so prima funktioniert. Also wenn ich sowas schon wieder höre und auch irgendwie studieren zu diesem Zeug und dann nach Kairo fahren, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ob sie dann da auch an der Muslimbrüder-Uni da irgendwie, ich habe probiert da irgendwas rauszufinden, aber steht zumindest nichts im Internet dazu. Also es ist jetzt nur von mir gemutmaßt. Also das finde ich schon ziemlich wild, dass man dann solche Ansichten irgendwie hat. Aber ja, sieht sich dann auch berufen, hier irgendwie die große Nahost-Expertin natürlich zu geben durch dieses Studium. Und ja, also da lässt sie sich zwar natürlich nicht dazu herab, irgendwie zu sagen, so ja, die Israelis sind an allem schuld oder so, das natürlich nicht. Da ist sie ja viel zu schlau dafür. Aber auf der anderen Seite die ganzen Leute ihrer Fraktion, die da in alle möglichen Richtungen blinken, die holt sie auch nicht rein. Und sie ist ja die Vorsitzende von der Fraktion. Also, ja, auf so vielen Ebenen ist es einfach nur wieder. Aber es ist halt diese linke Politik, ne? Sie können das ja. Und die sind ja trotzdem noch dann die Guten, weil es sind ja die Linken, ne? Gerechtigkeit und so, Menschenrechte und so. Ja, und da sind wir auch schon bei dem, was ich vorhin kurz angeteasert habe. Brandanschläge in Nordrhein-Westfalen auf Kabelschächte der Bundesbahn. In beiden Fällen wurden wohl so relativ primitive Auslöser benutzt, wo man halt praktisch den Brandsatz in einen Eisblock einfriert. Und sobald der dann halt aufgetaut ist, entzündet sich das Ganze. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Sabotageakt aus, berichtet die Tagesschau. Es besteht demnach der Verdacht, dass Linksextremisten hinter den Anschlägen stehen. Auf der linksextremen Plattform Indie Media liegt ein Bekennerschreiben des Kommando Angry Birds zu den Taten vor. Die Echtheit der Aussagen ist unbestätigt. Da soll mir noch einmal einer sagen, unsere Gesellschaft infantilisiert sich. Früher hießen die irgendwie, was weiß ich, Schwarzer September. Irgendwelchen Revolutionshelden. Heute heißt das Kommando Angry Birds. Ja, du musst den tieferen Sinn erkennen. Die heißen Angry Birds, weil was schießen die Angry Birds ab? Schweine, Pigs. Oh, verstehst du? Akkab und so. Okay. Ne? Deswegen. Okay. Und ich aber war das nicht deep, ne? Die Schweine? Ist echt deep. War das nicht das Problem, dass die grünen Schweine irgendwie in das Land einfallen und Angry genau. Birds dann dagegen? Vielleicht blau sind sie jetzt, was weiß ich. Ja. Und die Angry Birds in dem Film waren ja auch, der eine war rot, der andere war gelb und dann noch einer schwarz. Das war auch damals dieses Ding, wo die Leute drüber gefachsimpelt haben, ob das jetzt irgendwie so ein Deutschland-Ding irgendwie sein soll. Oh Gott, weiße Schweine, die schlimmsten. Die fähigsten Mitglieder der Mainstream-Umweltbewegung sind gezwungen worden, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, indem sie die Schmeichelei erlernen und sich dem Dienst für die Mächtigen widmen. Vielleicht kann man die stärksten Befürworter der Industrie innerhalb der etablierten Klimabewegung finden, unter Leuten mit viel Schlauheit und wenig Verdienst, die so unfähig sind, den Wert der Freiheit zu spüren, wie sie begeistert sind von Wohlstand, Macht und den Geschenken der Großen. Die Zeit, an einer Versöhnung der Seiten zu arbeiten, ist vorbei. Welche Hoffnung auf Übereinstimmung kann es geben zwischen der Energie der Unterdrückten und der Wut des Unterdrückers? Sie haben es gewagt, die Abwanderung von Unternehmen als Schreckensszenario in den Raum zu werfen. Meine Güte, was für ein Segen wäre es für das Land, wenn diese große und wünschenswerte Abwanderung erreicht werden könnte, Wie einfach wäre es, ohne die Konzerne auszukommen, wie unmöglich dagegen, sie zur Nachhaltigkeit zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Wahrheiten, wie klar sie auch sein mögen, wahrscheinlich für einige Empörung sorgen werden in einer Kultur, die nie auf Nachhaltigkeit ausgelegt war. Daran lässt sich doch nichts ändern. Wenn das Haus, auf dem man wohnt, in dem man wohnt, auf Sand gebaut ist, muss es entweder vom Fundament aus neu gebaut werden oder man findet sich damit ab, Tag für Tag in der Sorge zu leben, dass es die Bewohner unter sich begräbt. Boah, was für Weisheiten. Ist das ein Bekennerschreiben oder was ist das? Was für Trottel, wenn das Haus auf Sand gebaut ist, nutzt es überhaupt nichts, auf dem alten Fundament ein neues Haus zu bauen. Überhaupt gar nichts. Allein mal, eure Metaphern sind scheiße, Bubis. Ihr möchtet klingen wie Anime-Schurken, aber ihr klingt einfach dumm. Vernunft und Gerechtigkeit können sich nicht verbiegen, um unsere Vorlieben gerecht zu werden. Am Ende lohnt es sich nicht, nach dem richtigen Verhältnis von Industrie und Natur zu fragen. Es ist, als würde man fragen, welches Verhältnis der Körper eines Kranken und sein Tumor haben sollten. Während dieser den Kranken verzehrt und seine Gesundheit ruiniert, er muss neutralisiert werden. Ja, das sind eure Kinder. Nachdem sie Fridays for Future, Heidi Reicheneck und Glanz und Natur durchgespielt haben. Das ist dann in ihren Köpfen. Da schwappt braune Soße rum und sie riecht nicht gut. Ja, Maya Wiens ist hier auf dem Portal, wie heißt das da? Ich glaube, irgendwann mit X, ich habe es vergessen. Werk X, Petersplatz. Wird hier geschrieben über Maya Wiens, geboren und verwurzelt in Berlin, schreibend überlebt, unter anderem in Literaturzirkeln zu DDR-Zeiten. Von 1978 arbeitete sie für die Staatssicherheit der DDR. Ende 83 lehnte sie die Zusammenarbeit ab und wurde zur Zielscheibe der Stasi. Trotzdem konnte sie im wiedervereinigten Deutschland praktisch nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Einmal Stasi, immer Stasi. Sie ist bekennend links, parteilos und aktiv bei Omas gegen rechts. Ja, und nicht nur aktiv, sondern sie ist auch die Chefin der Berliner Ortsgruppe von Omas gegen Rechts. Ich weiß nicht, ob du den zweiten dazu hast. Ja, genau. Scrollst nicht zu weit runter. Aber ja, hier, da ist er. Da ist schon fast der, ist doof mit der Adresse. Muss man in Affen gucken, was man sieht. Im Moment sieht man gar nichts davon. Nicht mal den Namen. Ja. Aber auf jeden Fall ist das die Dame, die halt die Chefin der Omas gegen Rechts ist. Ja? Und ich finde es halt interessant, dass so viele, ich meine, das ist jetzt schon die zweite NGO, wo man eine Stasi-Verbindung ziehen kann. Man hat fast das Gefühl, ich muss immer an diese Worte von der, war das die Frau Bolay oder von wem waren die? Dass das alles wiederkommt und dass wieder alles verschwimmt und dass es perfider werden wird als damals. Es ist interessant, wie viele Leute sich da wiederfinden, die jetzt auf der Seite des wahren, schönen, guten stehen. Wir sind die Guten. Ja. Die halt früher irgendwie auf einer ganz anderen Seite gestanden haben. Aber wir sind die Guten, das ist wahrscheinlich der beste Platz, um auf unseren Stream vom Donnerstag hinzuweisen, der Aktivismus, bei dem jeder mit muss. Wieder mal Republika, diesmal aber zur Unterhaltung gleich vier junge Damen, die von gar nichts eine Ahnung haben auf dem Panel, die uns erklären, warum Antifeminismus immer auch rechts ist und andere Weisheiten mit The One and Only Shuyoka. Ja. Und sie also, sagen wortwörtlich, wir sind die Guten. Also. Ja, und da genau, da kommt eine Frau aus dem Publikum und fragt am Ende der Diskussion, was können wir denn tun gegen den Antifeminismus, so wir, die Guten. Ja, danke, Oskar. Es war also Bärbel Bohlei, genau. Ja. Jaguar, erinnert ihr euch früher so E-Type und so, schicke Autos, britische Sportwagen und Nobelkarossen? Da kam ja dieses Rebranding, ich glaube im letzten Jahr war das schon. Du kannst ja mal ein bisschen hier nochmal zeigen, wie das aussah. Ne? Also so mit diesem Bild wollte man uns Sportwagen verkaufen, teure Sportwagen, die aber auch nicht mehr aussahen wie teure Sportwagen. Ne, ein Bild vom Auto ist leider nicht dabei, nur von der Kampagne. Aber das Auto sah grauenhaft aus, wie so ein Plastikauto. Und Ja, jetzt ist der CEO zurückgetreten, der diese ganze Kampagne und das Rebranding und den ganzen Unsinn zu verantworten hat, weil es keiner kauft. Schau da, vielleicht hätte er sich doch lieber eine heiße Blondine irgendwo regeln sollen, auf einer Motorhaube, auf einem schicken Auto. Ja, muss man schon ziemlich viele feste Kunden haben, sozusagen regelmäßige Kunden, die immer wieder die Autos kaufen, damit man sowas durchhält. Aber wenn die Leute so wechselhaft sind bei Jaguar, dann wechseln die vielleicht mal woanders hin, alleine wegen einer Kampagne, kann ich mir auch vorstellen. Hey, da geht's doch schon los. White Supremacy Sales. Genau, hätte ich doch nichts über Blondinen gesagt, die sich irgendwo regeln. Ich hab sie beschworen, die allgegenwärtige. Rassistisch Codes, rassistisch Codes. Verkaufen Gene. Yeah. Und was Ja, ist mit genau. Billie Jean? Billie Jeans. Ja, genau. Gentest ist auch nicht konklusiv. Ist nicht der Sohn. Ja. Zuerst die schlechte Nachricht. Sex sells. Dann die noch schlechtere. Oh White Gott, 6 Cells, Supremacy. 2x S, das ist Code. Was kommt als nächstes? 88? Also Nee, wie WSSB. SSB. Sydney Sweeney ist ja auch 2x S. Haben wir auch schon heute Gott. festgestellt. Sehr Zuerst schlaue die. Menschen. Okay. Ich fange nochmal an wegen der Dramatik. Zuerst die schlechte Nachricht. Sex sells. Dann die noch schlechtere. White Supremacy sells better. Und weil aller guten Dinge drei sind, eine noch. Diversity doesn't sell. Was soll ich dazu Ja, sagen? gute Wir machen Nacht. das ja erst seit 10 Jahren. Einfache Wahrheiten, aber wahre Wahrheiten. Ist schon was Hat dran. jetzt die Taz schon als besser als die Tagesschau schon mal geäußert hier, Ja, viel nur, dass die Taz schreibt, go woke, go broke. ja. Ne? Und dann beschreiben sie halt die Werbespots von American Eagle und sagen, die Kampagne für Frauenjeans, die sich unverhohlen ausschließlich an den Male Gaze richtet. Was ist mit den Lesben? Wirfst du da gerade die Lesben unter den Bus? Finden die Sydney Sweeney nicht scharf? Oder die Bisexuellen? Hast du die alle gefragt? Steht sinnbildlich dafür, dass die Illusionen des entsexualisierten weiblichen Körpers und der vermeintlichen Body Positivity Ära beendet sind. Die glauben wirklich immer noch, sie könnten das irgendwie halten, diese Linie. Sie haben noch nicht bemerkt, wie hoch der Ära, die Tsunami schon. Ära ist vorbei. Eine Die Ära. Ära, ja, das Äon der Body Positivity. Das war die Das Zeitalter. Kreidezeit. Das Spätkampisch Erdalter der und Body dann. Positivity. Doch nicht nur Sexismus wird dir verkauft. Indem American Eagle eine weiße Schauspielerin mit blauen Augen, blondem Haar und enorm schönem Körper zur Verkörperung guter Gene stilisiert, wird ein Schönheitsideal gefeiert, das in rassistischen und eugenischen Erzählungen wurzelt. Weiße Genetik ist die überlegene Genetik. Lilly, ich weiß nicht, was in deinem Kopf Mal alles oder drin reinlesen ist. wollen, ne? Das ist also. Wie wäre es, wenn die Leute Sydney Sweeney einfach attraktiv finden? Und Ja, so wie viele Lili Leute aussieht, nicht ist es so richtig wahrscheinlich. auf eurer Seite sind, was das angeht. Weil ihr Heißt immer nur versucht habt, über diese ganze Sache so einen dreckigen Lappen drüber zu ziehen. Aber darunter ist immer noch das gewesen, was die Leute wollen. Und die Leute ziehen jetzt wieder an dem Lappen, damit er da wegkommt. Und das siehst du an den Aktienkursen. Ja, und er hat ja auch schon mal Trump gespendet, der CEO und überhaupt. Und Sweeneys Eltern gelten als Trump-Unterstützerin. Von Sweeney selbst kursieren Fotos im Netz auf Familienfeiern, wo Magercaps zu sehen sind. Auf ihren Familienfeiern waren Magercaps zu sehen. Ach du Faschismus. Scheiße. Faschismus. Ein reiner Faschismus, Ingo. Magercaps, Ingo. Die Codes in der American Eagle Kampagne stoßen nicht nur auf Kritik. Rechte reposten das Video begeistert auf TikTok und X mit den Kommentaren wie We are so back. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ja, und dann am vorher haben die auch People of Color gehabt, aber jetzt haben sie irgendwie 22% Gewinn gemacht seit Sydney Sweeney. Und dazu sagt Lilly Schröder von der Taz. Unternehmen, die ihr Profitstreben über Integrität stellen, hat es schon immer gegeben. Wo hat das denn was mit Integrität zu tun, Lilly? Integrität, Leute. Du benutzt dieses Wort oft, aber ich denke, du verstehst nicht, was es bedeutet. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, aber das ist total integer, wenn man sich so Token nimmt, ne, und die irgendwie auf sein Plakat packt und dann irgendwie sagt, so bin ich nicht toll, dass ich denen auch mal eine Möglichkeit gebe. Ne? Genauso wie hier die hellhäutige Autorin, die irgendwie sagt, so ja, diese Hellhäutigen, die sind aber voll überlegen, meinen manche. Genauso wird es weiterhin Promi-Girls geben, die als Aushängeschild dafür herhalten. Von ihnen muss jedoch Verantwortung eingefordert werden. Jetzt geht es dir an den Kragen, Sidney. Pass auf, Lilly kommt. Dass Stars wie Sweeney, die mit einem geschätzten Nettovermögen von 40 Millionen US-Dollar bestens abgesichert sind, gerade in einer Zeit, in der rechte Parteien und mit ihnen Rassismus und Misogynie weltweit erstarken, freiwillig Teil dieser reaktionären Symbolik werden, ist nicht nur fahrlässig, sondern unverantwortlich und gefährlich. Lilly. Gefährlich. Lilly. Lilly, ihr habt immer dafür gekämpft, dass Frauen eigene Entscheidungen treffen dürfen. Sydney Sweeney trifft ihre eigenen Entscheidungen. Was zum Fick ist daran jetzt wieder falsch? Na, alles. Ja, es ist ja verkehrt, wenn die Leute in die Küche gehen und Kuchen backen, und es ist verkehrt, wenn die Leute Reklame machen. Ich finde, das ist empowernd, was alles, Sydney Sweeney da macht. Alles verkehrt. Die holt sich ihre Selbstständigkeit zurück. 40 Millionen, guck mal, für eine Frau, die irgendwie nicht dafür irgendeinen Mann braucht, um die Kohle ranzuschaffen. Ist doch ein tolles Vorbild, Lilly. Oder bist du einfach nur neidisch? Statt den nächsten Empörungshype zu bedienen, braucht es medienkritische Aufklärung darüber. So, Kinder, ich habe euch heute Bilder mitgebracht. Wenn ihr diese Frau seht, nein, ich habe den Körper extra abgeklebt. Wenn ihr das Gesicht seht, dann müsst ihr wegmachen, wenn die Augen zumachen, weggucken und dem Lehrer sagen. Braucht es medienkritische Aufklärung darüber, wie sich rassistische und sexistische Codes in unseren Alltag einschleichen, sowie mehr Sichtbarkeit für unterrepräsentierte feministische und intersektionale Perspektiven? Jo, vor allem die unterrepräsentiert, ey. Also. Nein. Ich over. Ich over, Lilly. Ein Shitstorm kann Aufmerksamkeit für diese Probleme schaffen. Aber er bremst keinen Rechtsruck. Ja, und nicht nur die Taz, auch viele Leute rund um die Welt haben sich haben darauf reagiert. Und ich würde gern haben, dass du jetzt dieses Video abspielst von dem Original. Okay, dann mache ich das mal. Das wäre voll super geil. Sicher, dass das keine Satire ist. Na, Taz? Sagt der Homo Duplex. Hallo. Ich unter die Wahrheit. Also das von der Taz war keine Satire, nee. Die Taz meint immer solche Sachen ernst, ja. Ich weiß nicht, ob das hier Satire ist. Das kann sein, ich weiß es nicht, aber. Die Taz hat ja die Wahrheit-Kolumne, und wenn das nicht darunter erschienen ist, dann ist es eigentlich keine Satire. Weil die Wahrheit ist Satire, aber es anders eigentlich keine. You guys are complaining about that Sydney Sweeney Jeans ad, so I went and saw it. That's Nazi propaganda. Wow. I thought it was gonna be like kind of bad. That's gonna be in history book. I will be the friend that's too woke, because those Sydney Sweeney American Eagle ads are weird. Like fascist weird. Like Nazi propaganda weird. Would we be surprised that a company whose name is literally American Eagle is making fascist propaganda like this? Probably not, but it's still really shocking. Like, a blonde-haired, blue-eyed, white woman is talking about her good jeans. Like, that is Nazi propaganda. If you haven't fully comprehended how bad it is, I need you to open your fucking eyeballs and listen. This is Nazi shit. Open my eyeballs and listen, okay. mit der Rasierklinge am besten. It's pure Nazi shit. Saying that a blonde-haired, blue-eyed girl has good genes is Nazi shit. Saying anybody has good genes is eugenics. Blonde. Ich finde das auch schön, dass sie so ein Venom-T-Shirt anhat. Was ist so ein Ding aus dem, so ein Parasit aus dem Weltall ist. Hair blue-eyed, Nazi shit. Gibt es eine Band, oder? Keine Ahnung. Ich kenne nur den von Marvel. Ich glaube, das ist die Schriftart auch. This pro-Americana bullshit, talking about pure American, Americans having good genes. This is Nazi shit that people, especially Jews, have been warning about for a very long time. Oh, it's not that big of a deal. Genes is just a play on genes. Shut the fuck up. This Moment, is... ich verstehe die Dame nicht. Also sie ist offensichtlich für Israel oder für die Juden, aber Sidney Sweeney, wenn die wirklich Republikaner-affin ist, ist die doch auf der Seite der Partei, die sie... Ich verstehe, ich muss das ja nicht verstehen. Tja, die Juden haben uns schon lange gewarnt vor den Brüsten von Sidney Sweeney. Wie kann man das abgehen? Ne? Stand, glaube ich, in der Tora schon drin. Da schmeißt einer so ein Trigger-Dings in den Ring und dann gehen sie alle drauf und kämpfen drum oder was. Das und kommen ja jetzt mehr Sachen. Es gibt noch irgendwie einen Dunkin' Donuts-Spot, wo sie alle ausgerastet sind. Klar, kommt, die haben auch schon neue Sachen gemacht. Die Filme sind ja auch nicht doof, die Werbetreibenden. Die lassen sich dann was einfallen, was dann wieder andersrum aufregt. Nicht doof, ja, das weiß ich aber nicht, ob die nicht doof sind. Nazi shit. Sydney Sweeney's jeans ad is giving ethnic steak propaganda. It is giving dystopian. It is giving 1940s Germany. And they could have had her said anything. 1940s Germany. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, 2020s Germany. Ja. She could have just said, I'm hot, drink my bathwater, here are my genes. But instead they had her say, genes are passed down from parents to children. I have good genes. My genes are blue. Why? Yeah, no, that was like the most thinly veiled propaganda I think that I've ever seen. I hate it. Alter, wenn du... Ich hatte auch gesehen, dass das schon mal gab, so eine Werbung, wo die mit diesen Wort Genes so gespielt haben. Also, das gab's schon von anderen Firmen. Ja. Yeah. Aber heute habe ich das eben Aufmerksamkeit vor. Komm, noch eine Runde. Lass uns noch eine Runde fahren. Wir danken übrigens dem Twitter-Account Brad_Polambo für die so wunderschönen Videos. Ich kenne den zwar nicht näher, aber sind beide von ihm gepostet worden. American Eagle, who is in charge of your marketing department? Joseph Goebbels? A strawberry blonde. Oh Gott. Ja, der wird sein. Ich dachte, der wäre tot, aber scheinbar ist er bei American Eagle. So wie. Sagt er in dem Adidas-T-Shirt auch noch, ja. Jason Rails sagt, warte ab, bis Gene Hackman das so. Also, ja, ich glaube, das Adidas ist näher dran an Deutschland als American Eagle, aber gut. Wenn der wüsste, wofür das Adi von Adidas steht, würde er sich ganz schön umgucken. Stimmt. In Marketing, having great genes, would you do this with a model of color? Think about it. Would you? Ja, I don't think so. I'll believe it when I see it. Usain Bolt oder irgendwelchen Leuten, würde man das auch machen können. Ja, natürlich würde das auch gehen. Ja, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht die Farbe. This is just a whole fucking eugenics campaign. And I, for one, would like to throw myself off a balcony. I'll be honest, you sort of know intellectually going into it that fascism is going to be bad. But you're never quite prepared to see 1930s German propaganda updated for millennial core. This was Sydney's script. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits such as hair color, personality, and even eye color. As the camera pans up to meet her gaze, she says, "My genes are blue." Followed by the lovely campaign tagline, Sydney Sweeney has great genes. This feels like as loud a dog whistle as we've had in retail marketing recently. And it just feels important to call out the Make Eugenics Sexy Again campaign strategy behind all of this. So despite being in a very deep, debilitating depression rot to where I've struggled to do anything else other than lay on my couch, I felt like this advertisement was too important not to talk about, especially in the political climate that we're in. So oh Gott. Da muss ich als Depressiver drüber lachen, der genau weiß, wie sie sich fühlt. Das ist so großartig. Wo verstecken die alle ihre Katzen? Die Kamera ist schon schlau genug, um die rauszufiltern wahrscheinlich. Man riecht Let's richtig talk die Katzen. About it because I just, this is literal eugenics slapping everyone in the face. Literally, and ja. The reason why I say this so bluntly is because the only people that I've seen actually call this eugenics and say what needs to be said about this advertisement are disabled people and women of color, the two demographics of people who are literally the most impacted by eugenics. Handicapped people are impacted by eugenics. Weil man heutzutage medizinisch irgendwie vorsorgt, bevor Menschen mit einer Behinderung geboren werden. Ja. Das ist auch so eine, das ist halt, da, wie man sein, also wie man das als Identität der Form auch annehmen kann, sagen ich, mein Defizit ist meine Identität. Irrsinn. Ja, wir hatten das ja auch auf der Republika schon im letzten Jahr mit dieser Dame von Signal, von diesem Messenger-Dienst, die sich auch darüber beschwert hat, dass Elon Musk irgendwas mit Neuralink irgendwie macht und dann irgendwie von da gekommen ist auf diese Implantate, die es halt gibt, damit die Leute da hören können und so. Und dann irgendwie gemeint hat, das würde denen ja ihre Identität nehmen, wenn sie dann wieder hören können. Also, die sind ja echt irre bei diesem Kram. Und der Oscar stellt auch eine gute Frage, ja. Warum ist es nicht Eugenik, wenn man halt in den Werbungen die ganze Zeit halt schwarze Frauen oder dicke schwarze Frauen vorgesetzt bekommt? Oder ich meine, wir müssen uns nur die Werbewelt der letzten 10 Jahre in Deutschland angucken und jeder weiß, was da passiert ist. Ich sage nur Chibo und C und A und so. Ist das dann nicht auch irgendwie? Nee, natürlich Zug. Nicht, weil sie das ja bei den Nazis nicht hatten. Da gab es keine Schwarzen. Das ist ein bisschen, als würde sich die Bene Gesserit über ein Zuchtprogramm beschweren, wenn ich die Mädels hier so höre. Ja, das Sydney Sweeney Desaster in voller Länge, Breite und Schönheit. Warum endlich? Wir müssen endlich müssen wir aufhören. Entfesselt den Diskurs. Sagst du uns, Frau Marinitsch. Genau, unsere Gewinnerin der Herzen von der letztjährigen Republika, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder war es Hamburg? Ich weiß es nicht mehr. Nee, es war die letzte Republika, weil da hatten sich ja auch die Damen von Donnerstag, die auch auf der letzten Republika waren, da hatten sich ja noch auf sie bezogen und ihren glorreichen Talk. Der richtig scheiße war. Jetzt viele gespannt, was Politiker kommt. Und Journalisten behandeln die AfD mittlerweile wie einen normalen Partner oder so. Wie Menschen? Mammon? Ja, normale Partei. Wie einen normalen Partei. Normalen politischen Gegner. So. Oder ist es noch viel freundlicher, irgendwie so ein alter Kumpel oder so? Viele Politiker und Journalisten behandeln die AfD mittlerweile wie einen Chihuahua. Ach so. Ein Chihuahua? Eieiei. Wer aber gegen die Rechtsextremen protestiert, wird an den Pranger gestellt. Das ist Kampfhund. Kampfhund. In welchem Land, Jagoda? In welchem Land werden Menschen, die gegen rechts kämpfen, an den Pranger gestellt? Du meinst vielleicht die Hammerbande oder so, aber das sind Kriminelle. Aber das spielt mit dem Schuhe und dem AfD-Zeichen. Oder Herrn Rauch hier vom Zentrum für politischen Blödsinn. Oh, woher wusstest du das? Ja, da wird doch an den Pranger gestellt, oder? Genau, um den geht es nämlich auch. Ja, Alice Weidel, bla bla bla, AfD rechtsextrem gerichtlich bestätigt, bla bla bla bla bla. Das weiß zwar jeder, ich sage es aber noch einmal, weil viele es einfach ignorieren oder kleinreden, da mehr als 20% der Deutschen die AfD derzeit wählen würden. Dieses Argument macht die AfD nicht weniger rechtsextrem. Eine gut funktionierende Demokratie müsste in dieser Situation dem Extremismus den Kampf ansagen. Unsere derzeit mittelgut funktionierende Demokratie tut hingegen oft so, als löste sich das Rechtsextrem in Luft auf, wenn man die AfD tätschelt, als wäre sie eine normale Partei. Ach was, ein Chihuahua der Politik. Einige Bundesbürger aber verspüren noch den demokratischen Drang, gegen ein lockerflockiges Sommerinterview mit der Chefin einer rechtsextremen Partei zu protestieren. So brachten ein paar Künstler und Aktivisten rund um das ZPS liebliche Chorgesänge zur Aufführung in der Nähe des TV-Interviews, auch den Ohrwurm Scheiß AfD. Ja, ich meine, wenn man so schon irgendwie die Galle rauskotzt, nutzt der Artikel eigentlich niemandem, weil deine Gemeinde denkt schon genauso und überzeugen wirst du mit der labbrigen Nummer niemanden. Im TV schließlich hörte man Frau Weidel ihren Nonsens reden, darunter den Chor, als habe der liebe Gott persönlich kleine, dicke Putten vom Himmel gegen sie ansingen lassen. Oder dicke alte Stasi-Frauen aus Berlin, kann man sich aussuchen. Kirchentagsklänge gegen Menschenverachtung, ein kreativer Protest, selbst wenn er den eigenen Humor nicht ganz treffen sollte. Boah, ist das ekelhaft. Prompt erhitzten sich die Gemüter und nach kurzer Zeit wirkte es, als sei der Chor gefährlicher für die Demokratie, als es die gesichert rechtsextreme Partei ist. Gott, ist das eklig. Da hast du aber echt nur noch eine Stunde Zeit gehabt und musstest was abgeben, oder? Da haben ja wirklich die Leute diese Parallelen gefunden zu irgendwelchen Sachen aus der Weimarer Republik, wo halt die NSDAP mit irgendwelchen Lautsprecherwagen irgendwo hingefahren ist und um irgendwelche politischen Demonstrationen und Reden und so von anderen Parteien damit unzuhörbar zu machen. Die Normalisierung von Rechtsextremen scheint in Deutschland in vollem Gang zu sein. Niemand wollte Frau W. öffentlich die Meinung geigen, den Protestierenden dagegen schon. Zig Artikel und Interviews, in denen die Protestler gefragt wurden, warum sie der Demokratie schadeten. Die AfD soll bitte freundlich befragt werden, sonst zieht sie die Opferkarte. Selbst als bekannt wurde, dass Frau W. gemeinsam mit ihrem Interviewer entschieden hatte, das Gespräch trotz des Chors durchzuführen, warf ihr niemand Heuchelei und Doppelmoral vor. Ja genau, das hätte euch gefallen, ne, wenn die den Schwanz einzieht. Alter Schwede, ich meine, ich habe immer weniger Übereinstimmung mit dieser Partei, aber... Das ist eine Unverschämtheit. Das ist auch nicht mehr Journalismus oder das ist nur noch Auskotzen von euren Allgemeinplätzen nochmal und nochmal und nochmal. Mein Lieblingssatz ist, das derzeit Hoch der AfD könnte auch am Langzeittief der Regierung Merz liegen. Wow, 100 Millionen Dollar Satz. Ja, oder? Das Hoch der einen Partei könnte am Tief der anderen Partei liegen. Ja, das war auch Wahnsinn. In dem Heidi Reicheneck-Ding, was ich vorhin gezeigt hatte, da gab es auch so eine Szene, wo ich sehr lachen musste, wo es irgendwie so hieß, so, ja, die und die von der Linkspartei hat ja auch irgendwie gesagt, das ist die beste Bundesregierung, die wir je hatten und so, wenn man nach dem Koalitionsvertrag geht. Aber irgendwie machen die das ja nicht, wo ich mir auch so dachte, ja, habt ihr gut gemacht, CDU. Und Heidi Reicheneck hat auch noch gemeint, dass die Islamisten und die Rechten sich so nah wären auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat sich darüber beschwert, dass die CDU mit Hufeisen argumentiert, weil Hufeisen ist natürlich kompletter Quatsch. Ne? Ach ja. Wenn Bürger, Künstler, Engagierte und Aktivisten sich kreativ wehren, ist das kein Skandal. Ein Skandal ist es, wenn Menschen, die Demokratie ernst nehmen, an den Pranger gestellt werden, und nicht jene, die unsere Demokratie abschaffen wollen. Schönen Sommer also, möglichst ohne Interviews. Tja, also nächstes Mal, der Bus hat ja auch oben Wasserwerfer drauf montiert, nicht nur beschallen, sondern auch bewässern. Ne, da wächst Gutes heraus, ja. Immer schön weiter eskalieren, deeskalieren. oder re-eskalieren. Ja, apropos eskalieren. Das hier ist ein Video von Shortfit Otaku mal wieder. Den habe ich ja schon ein paar Mal empfohlen. So ein Videos, die eigentlich immer sehr gut sind. Und hier ging es jetzt um so eine Folge von dieser Jubilee-Sendung, wo ja auch schon mal Jordan Peterson, alle möglichen Leute irgendwie schon mal waren. Und das ist ja immer so ein Konzept, dass da eine Person quasi sich da den Fragen und Bemerkungen von anderen Leuten, die nicht ihrer Meinung sind, da irgendwie stellen muss. Und dieses Mal haben sie, also es wird immer so ein bisschen reißerisch aufgebaut, und dieses Mal hatten sie diesen Mehdi Hassan, heißt der, glaube ich. Das ist so ein Engländer. Und sie hatten dort so rechte, junge Leute. Und die waren dieses Mal wirklich rechts, wie zum Beispiel dieser Mensch hier gezeigt hat, also rechtsextrem. Der dann hier also anfing mit, wir brauchen Diktator und Demokratie muss weg und lauter so Dinge. Und der hat also vom Internet den Spitznamen Zuma-Waffen bekommen, oder diese ganzen Leute haben den irgendwie bekommen, die da halt bei dieser Sendung dabei waren, da die Gäste. Und was ja ganz interessant war, war, dass der Shofet Otaku halt nochmal irgendwie ausarbeitet, diesen Kai Schmidt und seine Ideen von Friend-Enemy-Distinction, also dass man immer in diesem Freund-Feind-Denken ist. Und der Kai Schmidt hat ja gemeint, dass das quasi das Wesen der Politik ist. Also wenn das nicht Freund-Feind-Kram ist, dann ist es quasi keine Politik und nur Freund-Feind-Kram, da geht es überhaupt los mit der Politik. Und ja, also dieser Typ bringt halt den Kai Schmidt und andere bringen den halt nicht, aber sind halt auch in dem gleichen, schlagen halt in die gleiche Kerbe. Und der Shortfit Otaku arbeitete ganz gut daraus, dass es ja quasi auch immer dieses, also du hast ja diese Freund-Feind-Leute und dann hast du halt die Liberalen, die im Endeffekt sagen, wir wollen diese ganzen Freiräume schaffen. Und die Freund-Feind-Leute wollen halt immer wieder in die Freiräume rein und da natürlich gegenseitig dann sich da irgendwie halt bekriegen. Und teilweise muss man natürlich auch das dann nicht zulassen, dass die halt, weil sie dann, wenn sie diesen Raum halt besetzen würden, den politischen, zu viel Macht halt gewinnen, dann natürlich dafür sorgen, dass die anderen halt gar keine Möglichkeiten mehr haben. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, das ist ganz wichtig, und ich glaube halt eben auch, also so wie dieser Typ halt redet, das ist halt auch wirklich so heutzutage bei vielen Leuten, also in Deutschland traut man sich da natürlich nicht so, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass da auch jede Menge Leute, also von AfD-Jugend und so, auch wirklich halt so drauf sind und diesen Krempel halt irgendwie gefressen haben, dass das ja halt so die Lösung des ganzen Problems ist, halt komplett dann in dieses Rechtsextreme dann und halt die anderen platt machen, die Linken, weil die dummen Liberalen, die wollen die Linken ja nicht platt machen, ne? Das ist ja auch so was von diversen Leuten hört mittlerweile, und ja, aber aus meiner Sicht ist es halt überhaupt auch gar nicht nötig, weil was wir ja halt auch erleben ist, dass die, ja, diese ganze Scheiße, die sie da halt irgendwie probiert haben von linker Seite, die ja nie groß weiter erfolgreich war, außer dass sie es halt machen konnten und sagen könnten, ha, ha, ha, irgendwie. Also jetzt diese ganzen Kulturgeschichten und so, es wird halt weggelacht und dann geht es halt irgendwie wieder weiter. Aber ja, also kommt natürlich darauf an, was man da jetzt drunter zählen will, wenn es natürlich drunter zählen will, dass wir in Deutschland irgendwelche Leute aufgenommen haben, die wir nicht wieder loswerden und so. Dann waren es natürlich schon Erfolge, die sie gefeiert haben. Ja. Also muss man sich halt mit beschäftigen, ist auf jeden Fall, wird uns auf jeden Fall nicht in Ruhe lassen, glaube ich, diese ganzen Ansichten. Das ist eine Art Umsturz, könnte man anstehen. Ganz übel. Ja, ich meine, es gibt immer Leute, die das wollen, ne? Strebungen haben. Ja, definitiv. Ja, wenn das mehr werden, dann wird das auch wahrscheinlicher. Identitätspolitik, autoritäre Identitätspolitik gibt es in vielen Geschmacksrichtungen. Ja, und der Typ hat übrigens dann seinen Job verloren, hat irgendwie rumgemeckert wegen Cancel Culture und so weiter und so fort. Ja. Ja, der einzige Unterschied ist im Moment noch, dass sie weniger totalitär sind, mehr autoritär. Sonst ist das Hufeisen, das identitäre Hufeisen schon korrekt. Ja. Schork im Workshop, wie ich vom Kampf gegen rechts ausgeschlossen wurde. Oh Gott, er will Gutes tun oder er sie es und darf es nicht. Das ist hier aus der Abteilung Open Source der Berliner Zeitung. Da können Menschen Artikel einreichen und wenn die den Qualitätsstandards entsprechen und eine gewisse Relevanz enthalten, werden die hier veröffentlicht unter dieser Rubrik. Und hier gibt es einen Artikel von Katharina Körting. Sie sagt erstmal, das ist ihr richtiger Name. Sie wollte das erst unter Pseudonym schreiben, aber das wäre falsch. Schließlich geht es um Demokratie, um Meinungsfreiheit, dafür will ich kämpfen. Und deshalb besuche ich eine Fortbildung zur Demokratieförderung, obwohl ich über den Begriff stolpere, weiß nicht genau warum. Weil das nach Kita klingt, nach Herablassung und Belehrung. Die Teilnahme erfolgt nicht in meiner Eigenschaft als Autorin, deshalb nenne ich keine Details wie Ort, Zeitpunkt oder Namen, außer meinen eigenen. Ich hatte vorher nicht die Absicht, über die Fortbildung zu schreiben, kann nun jedoch nicht anders, weil sie mich schockierte. Es schien eher um Demokratiebehinderung zu gehen und davon will ich hier erzählen. Ja, ich meine, Weltraumaffen-Zuschauer sind nicht verwundert, dass die Dame irgendwie da nur Negatives mitgenommen hat. Wir haben schon oft über solche Veranstaltungen gesprochen. Auch sowas, wo halt viel Geld reingesteckt wird für hasserfüllte Menschen, dass sie dann diese Veranstaltungen mit ihrem Hass überziehen. Das Thema ist für mich kein Neuland. Ich habe mehrere Module umfassende ehrenamtliche Fortbildung zur Demokratieberaterin hinter mir bei der Diakonie. Die war gut, streitbar, offen, transparent, konkret, praxisbezogen. Nun jedoch gerate ich an eine übrigens mit Steuergeld finanzierte und allseits anerkannte Referentin, deren PowerPoint und sonstige Präsentation statt Meinungsvielfalt bedrückende Einfalt verbreitet. Das kann ich mir vorstellen, wenn man da reinkommt, so mit offenem Kopf und kriegt dann so das Übliche. Eine ihrer Folien zeigt das Ergebnis einer oft zitierten Meinungsumfrage. Während 1990 noch 78% der Deutschen fanden, sie könnten ihre politische Meinung frei sagen, waren es 2023 nur noch 40%. Die Referentin empört sich darüber. Überhaupt bricht alles, was sie sagt, im Brustton der Leidenschaft aus ihr hervor. Ich werde misstrauisch. Geht es hier weniger ums Informieren, denn ums Überzeugen oder gar Missionieren? Eigentlich mag ich Menschen, die für ihre Sache brennen, aber bei einer Fortbildung, denke ich, sollte sich von Aktivismus unterscheiden. Ihren Eifer verwechselt sie mit der Wissenschaft folgen, Haltung zeigen, Kampf gegen rechts. Sich über die Umfrage, wer der gemeinsam Gedanken zu machen, ist dabei anscheinend nicht das Ziel. Das ist lächerlich, befindet die Referentin. Jeder könne sich jederzeit frei äußern, denn Meinungsfreiheit bedeutet nicht Widerspruchsfreiheit. Es folgen Schlagworte: Chemtrails, jüdische Weltverschwörung, Rechtspopulisten, Corona-Leugner und andere. Kombiniert mit der Klarstellung, die sind alle dumm. Sie nennt Medien, die ebenfalls ausschließlich Dummheit und Verschwörungserzählungen verbreiten. Das Ganze rahmt sie mit alles rechts. Schließlich sortiert sie die Verschwörungsgläubigen, als handle es sich um Fruchtfliegen bei einem biologischen Experiment. Diese Sorte Deppen ist verloren. Bei denen hier kann man noch andocken und in die richtige Richtung lenken. Durch Faktenchecking. Aber wo bleiben die Fakten? Sind die Leute, die Geschichten über Chemtrails glauben, genauso verblendet wie Leute, die Bedenken haben wegen der Macht der Pharmaindustrie? Ist der Verdacht, Elvis sei gar nicht tot, genauso gefährlich wie antisemitische Propaganda? Sind alle Verschwörungsmythen im Kern rechts, mithin der Weltherrschaft des Bösen dienend? Alles eine üble braune Soße, die jeden, der in ihre Nähe kommt, beschmutzt und verdächtig macht? Das kommt mir zu einfach vor. Und ich wüsste das gern genauer, verliere doch das Vertrauen in die Sachkompetenz der Workshop-Leitung. Je mehr sie redet, desto mehr klingt diese Referentin selbst wie eine wandelnde Verschwörungstheorie. Kicher. Also so mit den 10 Jahren Weltraumaffen, die wir bald haben auf dem Buckel, liest sich das halt sehr lustig einfach. Meinst du nicht, frage ich einzuwenden, dass man politische Meinungen unterscheiden sollte von Verschwörungstheorien. Sie schüttelt unwillig den Kopf. Nicht alles, was in den von dir als rechtsesoterisch gefremden Medien steht. Ach nee, das sagt sie. Nicht alles, was in den von dir als rechtsesoterisch gefremden Medien steht, ist Müll, versuche ich es weiter und wage eine ironische Intervention. Manchmal haben sogar Verschwörungsgläubige einen Punkt. An diesem Punkt flippt sie aus, gestikuliert wild. Ihre Stimme noch lauter jetzt, wird panisch. Du bist graue Mitte, giftet sie. Multischwurbel. Du relativierst den Faschismus. Gefährdest den Kampf gegen Recht. Ich bin gekränkt, fühle mich zu Unrecht ins Unrecht gesetzt. Schwurbel, Faschismus? Und beunruhigt, wie schnell jemand, ich, zum Feind mutieren kann. Nur weil ich nicht fraglos einschwören lasse auf das große antifaschistische Klassensystem der Guten gegen die Rechten? Aufgewühlt stehe ich auf. Missverstanden will ich erklären, wie ich es meine. Wende mich zur Gruppe. Sollte man nicht beim Kampf gegen Rechts über den richtigen Weg streiten? Doch die Referentin lässt diese Frage nicht zu und unterbricht mich. Nein, du arbeitest Rechten in die Hände. Oder hat sie gesagt, das arbeitet den Rechten in die Hände? Jedenfalls ist es ein Urteil, das nicht nur alles, was ich noch sagen könnte, sondern auch mich als Person disqualifiziert. Schon öfter habe ich erlebt, wer demokratieretterische Glaubenssätze hinterfragt, macht sich unbeliebt. Sicherer ist es, selbsternannten Faktencheckern als säkularen Priestern der Demokratie zu huldigen und jedes Wort zu glauben. Bloß nicht auf die blinden, demokratiegefährdenden Flecken der Selbstgewissheit deuten. Jeder Zweifel spielt den Rechten in die Hände. So jemanden wie dich dulde ich in meinem Workshop nicht, verkündet die Referentin. Geh! Ich fürchte, auf diese Weise geht der Kampf nach rechts, gegen rechts nach hinten los. Er schießt auf die eigenen Leute und arbeitet fleißig den Rechtsextremisten in die Hände. Sie hat sich dann noch beim Veranstalter beschwert und hat ihr eine Entschuldigung geschickt und gesagt, man erwarte von den Dozenten mit kritischen Äußerungen souverän umzugehen. Ja, nun. Eine Workshop-Teilnehmerin treffe ich einige Tage später im Rahmen einer anderen Veranstaltung. Sie zeigt sich solidarisch mit mir und erzählt, dass die Teilnehmer nach meinem Rauswurf versucht hätten, mit der Referentin zu diskutieren. Ohne Erfolg. Sie habe alles abgeblockt und den Workshop dann abgebrochen. Bitter, bitter. Jetzt ein Misserfolg auch für die Dozentin. Aber ich glaube, den Rechtsextremismus hat das beendet ein für alle Mal, oder? An der Stelle wahrscheinlich schon. Hat die ihr Geld zurückbekommen? Ja, wer weiß, ne? Also, ich glaube nicht. Wahrscheinlich hat das eh irgendeine Stelle gezahlt, wie das immer so ist. Zahlt da irgendjemand sein Honorar selbst, weil er da ein Interesse hat? Da gehen doch alle nur hin, wenn das irgendwer subventioniert. Ja, erstaunlich, wie selbstsicher solche Leute sein können, ne? Mit ihren Urteilen. Wahlwerbung der AfD mit BVB? Ja, die Borussia, die AfD in Dortmund war wohl so frech irgendwie zu schreiben, schwarz-gelb im Herzen und blau auf dem Stimmzettel oder so. In der Art. Und das möchte sich der BVB jetzt nicht gefallen lassen. Und klagt dagegen. Möchte ich dagegen vorgehen. Das haben sie genau geschrieben. Fußball schwarz-gelb, am Sonntag blau. Das ist bei denen. Ja, ich glaube, das ist jetzt schwierig, sich dagegen zu wehren. Das ist aber nur meine Einschätzung. Also ist natürlich eine Instrumentalisierung, aber dass AfD-Leute sich gegenseitig sagen, wir sind alle BVB-Fans, das ist wahrscheinlich schwierig, auch dagegen was gegen zu machen. Mal gucken, was das dann gibt. Also erstmal versucht die Borussia dagegen vorzugehen. War in den nächsten Monat, mit dem nächsten Monat, aber eben kommen da nur. Ich nehme an, da steht einfach nur was mit Schwarz-Gelb auf dem Plakat. Ja, ja, schwarz-gelb, was habe ich da gesagt hier gerade? Schwarz-gelb im Herzen oder so und am Sonntag, nee, die Woche über schwarz-gelb und am Wochenende blau oder Sonntag blau, dann wird man wählen halt, ja. Ich bin gespannt, ob die damit irgendwie, aber Gerichten in Deutschland traue ich inzwischen leider alles zu. Ja, sind jetzt aber auch die Einzigen, die noch nicht ihre Plakate hingehängt haben. Sonst hängt schon alles. Ja, der Verfassungsblock in Gestalt von diesen zwei jungen Herren hier hat sich der El Hotzo-Freisprechung hier gewidmet und sie gehen hier auf diesen Paragraphen der Billigung von Straftaten und sagen quasi, erklären hier, wie das so gekommen ist, dass man überhaupt wegen Billigung von Straftaten jetzt jemanden überhaupt belangen kann, wenn jetzt diese Straftat im Ausland stattfindet. Weil ja, so sagen sie, quasi ja die, ja, das Recht im Ausland, was im Ausland passiert, ist halt im Ausland und was in Deutschland passiert, ist ja in Deutschland und dieser Paragraph kommt wohl von so einem Republikschutzparagraphen und das ist ja dann da gar nicht anzuwenden, aber ist dann doch anzuwenden, weil sie halt schon über mehrere Phasen halt dieses Ding weiter ausgeweitet haben. Und ich dachte mir halt die ganze Zeit nur so, ja, das ist ja alles so ganz interessant und so. Aber eigentlich wäre es doch viel interessanter, mal zu fragen, warum, ja, halt Hinz und Kunz wegen irgendwelchen Dingen, ja, also wir haben ja noch andere Normen und ich dachte ja immer, dass wir jetzt schon irgendwie so weit sind. Ich kann es jetzt zwar nicht benennen, genau, weil ich ja kein Jurist bin, was da irgendwie heranzuziehen ist. Aber dieses, die Worte führen zu Tatendingen und bla bla, da wird ja zumindest damit argumentiert, ja alle möglichen Sachen zu melden und es soll ja gemeldet werden, was halt eben gegen das Gesetz verstößt. Also was ist denn das dann? Volksverhetzung oder so. Und das spielt jetzt ja aber gar keine Rolle, ist überhaupt gar nicht möglich. Das wäre doch mal interessant gewesen, das eigentlich zu beleuchten, so warum das eigentlich nicht sein kann, warum das einfach so, ja, das ist halt Satire und das ist halt okay, ob der, also der Hotzo hat ja irgendwie geschrieben, irgendwie Bus und Trump, was haben die gemeinsam, irgendwie leider verpasst oder so, war, glaube ich, der Witz da. Und da hat er nochmal nachgelegt, das nochmal verdeutlicht mit irgendwie, mich stört das nicht, wenn Faschisten irgendwie erschossen werden oder irgendwie so war die Formulierung. Also hat er eigentlich aus meiner Sicht keinen Zweifel dran gelassen, dass er das gut gefunden hätte, wenn er dabei gestorben wäre. Wenn er da umgebracht worden wäre. Und wenn man ja hier die ganze Zeit immer sagt, so ja, das ist gefährlich, gefährlich, gefährlich und ja, wie heißt es nochmal? Der stochastische Terrorismus und diese ganzen Geschichten. Also, das wäre ja eigentlich mal interessant gewesen, da vielleicht mal drüber nachzudenken, ob das jetzt vielleicht mal so ein teachable Moment irgendwie sein sollte für uns. Aber nee, man beschäftigt sich ja nur mit diesen Paragraphen und dieser Ausweitung und ganz toll war noch, ich lese nur noch mal den allerletzten Absatz hier irgendwie durch, den man aus meiner Sicht auch nicht hätte bringen müssen. Also hier ab hier so das Attentat auf Trump, daher ein politischer Akt war, ein Akt des praktizierten Republikschutzes. Mit fragwürdigen Mitteln vielleicht, aber Vielleicht. doch des Republikschutzes. Dieser Aspekt geht völlig verloren, wenn die Ja, das ist so. Staatsanwaltschaft umstandslos zum versuchten Mord greift, den Hotz nach ihrer Ansicht gebilligt haben soll. Damit hätte sich in der Anklage gegen Hotz der historische Sinn des Paragraph 140 StGB geradewegs in sein Gegenteil verkehrt. Ja, weil die halt hier sagen, ja, der ist ja wie Cäsar, ja, ne, was hier die Trump cäsarische demontiert Diktatur. gegenwärtig wie im Wahlkampf offen angekündigt 2,5 Jahrhunderte republikanische Verfassungsordnung, ersetzt sie durch ein Amalgam aus Faschismus und zäsaristischer Diktatur. Was Ja, raucht tiefer ihr, Stapel geht Leute? ordentlich. Was raucht ihr? Ja, genau, Aber und es das war ist natürlich der interessant. Staatsanwalt, der diese Anklage nach diesem Paragraph 140 erhoben hat. Aber ich würde halt trotzdem sagen, also mich würde eigentlich mal mehr interessieren, was das jetzt eigentlich sagt über diese ganzen auch Ideen, die wir da jetzt haben, wie wir Dinge halt entgrenzen können und so. Weil da geht ja die Reise irgendwie hin. Ihr wisst ja sonst immer, was zu was führt und so weiter und so fort. Aber es ist ja hier scheinbar auch wieder. Also mit diesem Kram halt. Also, ja, Verfassungsblock, ne? Also. Ja, Republikschutz und so, ne? Also. Aber dass sich da andere Leute Ja. andere Dinge dann irgendwie rausnehmen oder so, hier der Summa-Waffentyp oder so. Genau. Das kommt euch nicht in den Sinn, ne? Ich dachte gerade auch an das Bekennerschreiben, ne? Ist ja auch sowas so ähnlich argumentiert worden. Ja, Und dann stimmt. Jette. Das ist auch eine gute. Ja, ist Ja. auch eine gute. Und dann Ulrike. Ja, und der Witz ist ja, dass Jette ja wenigstens insoweit halt eben recht hat, dass wir ja diesen, da in diesem Artikel 20 da drinstehen haben, dass wenn also die Ordnung hier abgelöst werden soll in Deutschland, also die Ordnung von Demokratie und diesen Sachen, die wir uns letztens da angeschaut hatten, als es um die Gersdorf ging, mit irgendwie, dass halt der Staat, also dass halt Gesetze gemacht werden müssen, weil sonst kann man, wenn man kein Gesetz hat, kann man halt nicht, ja, wie auch immer diese Formulierung da halt war, diese Ordnung halt. Und ja, also insofern, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass diese Ordnung eingeschränkt wird, dann hätte Jette ja recht. Gewaltenteilung und Gedöns, ne? Und das würden sie hier wahrscheinlich auch behaupten, dass die Ordnung da abgeschafft wird in Amerika, aber nur sind sie da halt nicht im Bilde, wie das halt in Amerika funktioniert. Und man könnte es ja auch so sehen, dass die Ordnung in Amerika zum Beispiel durch so dieses Abtreibungsentscheidung vom Supreme Court wiederhergestellt wurde, eher als aufgelöst wurde, oder dass die Ordnung wiederhergestellt wird, wenn man die Leute abschiebt nach dem Gesetz und wenn man nicht irgendwelche Sanctuary Cities irgendwie macht, wo man einfach sagt, oh, pff, interessiert uns nicht. Kein Mensch ist illegal. Das ist kompliziert, aber was generell passiert, es ist eine nicht eine Zentralisierung von der Macht, sondern eine Dezentralisierung, dass halt die einzelnen Staaten wieder entscheiden dürfen. Ich meine, wenn das eine negative Entwicklung ist, dann muss man halt hinterfragen, ob die nicht vielleicht einen starken zentralistischen Staat haben wollen. Aber Moment mal, das sind ja Kommunisten. Was rede ich überhaupt? Ja, diese ganze Sache mit dem Hotzo, das hat mich wieder an eine Sache erinnert. Erinnert ihr euch noch an Lex Böhmermann? Ja, 2017. Ja, mit da hat der Böhmermann mit einen gewissen so ausländischen ja, Staatsmann verunglimpft, den Erdogan, ne? Und wurde dann angeklagt wegen Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten. Und ein Jahr später wurde dann dieser Paragraph 103 ja, gestrichen. Und da musste ich einfach nur daran denken, wie sehr der Trump die ganze Zeit beleidigt wird. Der hätte sich über diesen Paragraphen bestimmt auch sehr gefreut. Aber der ist ja zum Glück weg. Ja, und ja, wir sehen immer weiter komische Probleme mit unserem Rechtssystem. Ne? Bestimmtheitsproblematik habe ich immer wieder angesprochen. Und hier haben wir einen sehr komischen Artikel von einem New Yorker Professor für Jura und ein Deutscher, der halt in New York lehrt. Und er macht erstmal, sagt viele richtige Dinge. Ja, indem Gerichte die Rechte von Minderheiten gegen den politischen Willen der Mehrheit schützen, stabilisieren sie unsere Demokratie. Sie stellen sicher, dass die Minderheit von heute zur Mehrheit von morgen werden kann. Wer heute eine Demokratie ohne rechtsstaatliche Schranken fordert, kann morgen selbst zur Minderheit gehören. Dann wäre er oder sie auf genau den Rechtsstaat angewiesen, den sie heute ablehnen. Anders gesagt, ohne unabhängige Gerichte kann aus der Minderheit von heute niemals die Mehrheit von morgen werden. Ja, worüber redet er gerade hier? Er redet auch wieder über das Verfassungsgericht, ja, und ja, die Frau Brosius Sommerloch und ja, aber er argumentiert von der anderen Seite. Ne? Vermeintlich Konservative fürchten, dass eine Wissenschaftlerin, dass es eine Frau trifft, dürfte kein Zufall sein, als Richterin zu einer linksextremen Aktivistin am Bundesverfassungsgericht wird. Damit spielen sie mit der Sorge, dass Richterinnen und Richter unter dem Deckmantel ihres Amtes weiter parteiideologischer Kämpfe sind. Ja, das, ne? Die Sorge ist unberechtigt. Warum? Erstens unterliegen Richterinnen und Richter innerhalb einer vielfältig besetzten Justiz vielen geschriebenen und ebenso wirkmächtigen, ungeschriebenen professionellen Standards. Ja gut, sie ist ja keine Richterin, sie ist Rechtswissenschaftlerin. Sie wird dann Richterin. Okay, die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Gertrude Lübbewolf hat in ihrem Buch Beratungskulturen eindrucksvoll beschrieben, wie diese internen Kontrollmechanismen bei Kollegialorganen funktionieren. Also die Dame ist zwar extrem, aber sobald sie da ist, wird sie nicht mehr extrem sein, weil es Kontrollmechanismen bei Kollegialorganen gibt. Ja. Wird nicht weiter ausgeführt. Und zweitens unterscheidet sich die Legitimation der Justiz grundlegend von der von Politikerinnen und Politikern. Richterinnen und Richter beziehen ihre Autorität nicht aus Wahlen, sondern aus juristischer Kompetenz und methodischem Arbeiten. Ja, diese Methodik verinnerlichen Juristinnen und Juristen in einer jahrelangen Ausbildung. Ja, den Lebenslauf von der Frau Sommerloch kennen wir ja auch. Und naja, ich finde ich einfach komisch. Es ist halt wie ein Appell an Konservative, dass sie nicht daran zweifeln sollen, weil das wäre schlimm. Das Ansehen der Gerichte und rechtsstaatlicher Verfahren unabhängig von ihrem Ausgang zu schützen, das ist echter Konservatismus der Mitte. Diese Haltung sollte kein Projekt einzelner Parteien sein. Ja, ne? Der Schutz des Rechtsstaates ist gemeinsames Anliegen aller DemokratInnen und Demokraten. Die Radikalen im Schafspelz der Konservativen wollen demgegenüber den Rechtsstaat schwächen und zerstören damit bewusst die Grundlagen unserer Demokratie. Das ist das Gegenteil von konservativ, es ist destruktiv. Ja, also fand ich einfach nur interessant, wie abseits das so von der Realität ist, vom allgemeinen Empfinden. Ja, weil genau das ist ja der Punkt. Diese ganzen Ziele, die der da sagt, die stimmen ja, das ist alles wahr, aber genau diese Ziele sehen wir ja gefährdet durch Richterurteile, die dauernd einfach seltsam sind. Und vor allem, was Sachen auch zur Anklage kommen und was am Ende bei rumkommt, in alle Richtungen. Ne? Manche Sachen werden gefühlt zu lasch bestraft oder werden abseits vom strafrechtlich auf irgendwelchen medizinischen Schienen dann gefahren, wenn ihr versteht, was ich meine. Und andere Sachen, die werden aufgeblasen. Aber zu dem anderen Fall kommen wir ja bestimmt auch noch, zu dem Corona-Demo-Fall. Naja, ein sehr seltsamer Kommentar. Also mein Aufreger der Woche, da habe ich mich sehr drüber geärgert. Mit was für einer Monstranz er da den Konservatismus und die Rechtsstaatlichkeit und jeder Zweifel am Rechtsstaat ist schon schlimm. Und untergräbt alles. Und ja. Naja. Caroline Bosbach. Ja, der hat den falschen Nachnamen, hä? Naja, keine Ahnung. Scheint ja nicht viel geholfen zu haben mit dem Nachnamen oder so. Jedenfalls hat hier die Online recherchiert, dass es wohl ein merkwürdiges, also die Caroline Bosbach ist ja die Tochter von Wolfgang Bosbach und ist ja jetzt im Bundestag gewählt worden. Und sie meinen also, dass die Dame, die war vorher irgendwie bei dieser Mittelstandsunion, heißt sie, glaube ich, irgendwie unterwegs und wurde von denen auch vorgeschlagen für diese Kandidatur. Und das war auch ausschlaggebend dafür, dass sie die bekommen hat, weil sie ja sonst irgendwie da noch nicht groß in Erscheinung getreten war, soweit das zumindest dieser Artikel hier sagt. In ihrem Kreis da irgendwie. Und bei dieser Mittelstandsunion gab es irgendwie ungewöhnlich viele Eintritte und da gibt es halt irgendwelche Nachrichten, die also nahelegen, dass diese Personen, die da eingetreten sind und dann sie da auch gewählt haben als Stellvertreterin irgendwie in diesem Bereich, dass die da irgendwie für bezahlt worden sind. Also dass man da irgendwelchen Leuten halt gesagt hat, ja, hier, komm doch mal rein und dann geben wir dir auch gleich erstmal das Geld irgendwie für das erste Jahr oder irgendwie so sponsoren wir dir irgendwie. Und ja, es gibt Nachrichten, die das nahelegen und es gibt auch irgendwen, der das irgendwie organisiert haben soll, der jetzt nicht mehr bei der CDU aktiv ist. Und ja, es gibt wohl auch irgendwelche Nachrichten von ihr, die wohl nahelegen, dass sie das auch gewusst hat. Also irgendwie ging es da um, wie viele von denen, die irgendwo anwesend wären, denn wie viel kosten oder so, soll sie da wohl gefragt haben. Und ja, also wenn das wirklich so ist, dann ist wahrscheinlich schon wieder das Ende, ja. Politikkarriere. Ich habe mich ja schon so ein bisschen gewundert, dass sie noch gar nicht eine Rede gehalten hat oder so, weil der Bundestag ist jetzt auch schon wieder eine Weile zusammen. Und ich schaue ja da immer mal, also bei den Linken zum Beispiel, da habe ich also mittlerweile schon diese ganzen komischen Menschen, die da sind, alle mal reingehört irgendwie, was sie so von sich geben, wenn sie eine Rede halten. Aber bei ihr, da schaue ich auch immer mal wieder und da war bisher noch nichts. Also weiß ich nicht, vielleicht hat die auch schon in der Fraktion irgendwie so einen Ruf als merkwürdig, dass sie überhaupt hier ist oder so. Keine Ahnung. Ja, je nachdem, wo sie mitmacht, in was für Ausschüssen und so weiter, denke ich mal, ja, ist die Frage, ob es ein Thema ist oder nicht, ne? Wenn ihr Thema besprochen wird oder nicht. Aber mich wundert ein bisschen, dass sie das nötig haben soll. Ja, das hat mich eigentlich auch gewundert, aber gut, ich meine. Das kennt man ja mit dem Hohen Bekannt, das gerade die Leute, die werden ja doch gerne mal gewählt, ne? Ja, das hätte ich eigentlich auch gedacht, ja. Und nicht immer standardmäßig schon klar, manchmal eben auch nicht. Aber häufig eben doch, ne? Tja. Ja. Und also die war auch gut unterwegs, ne, bei irgendwelchen hier, bei. Meine Gesicht meine ich auch, ja. Bei hier News und so war die ja irgendwie regelmäßig mal bei irgendwelchen Sachen, aber auch bei Bild und weiter so Dingen. Ja, könnte natürlich dann die Ursache liegen auch, ne? Für so schlechte Gerüchte und so. Hat sich mit den falschen Leuten unterhalten. Kontaktschuld. Ach, kann sein, ja. Und was ich auch noch nicht wusste, was hier drin war, die ist irgendwie auf dem Cover von einem Album von Michael Wendler. Ist hier irgendwie drauf. Also stand ja in dem Artikel irgendwie drin. Okay. Ja, sowas muss man natürlich auch verwursten, um das Bild komplett zu machen, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, ja, sie war jetzt bei mir eigentlich noch nicht so groß aufgefallen mit irgendwelchen, also alles, was sie bisher so von sich ging, was ich mitgekriegt habe, war eigentlich in Ordnung. Und also ich fand das nur, also dieses Mittelstandsunion-Ding, das fand ich aber auf der anderen Seite auch schon komisch. Weil ich meine, im Endeffekt, also die ist jetzt nicht irgendwie selbstständig oder so. Also die war halt irgendwie, die hat bei irgendwelchen, bei der Bundestagsfraktion irgendwie gearbeitet, von der Frankfurter Abgeordneten irgendwie. War die eine Angestellte. Und ich glaube, davor hat die auch nur so Politikkram irgendwie gemacht. Also, aber ja, das ist dann irgendwie. Aber ich wundere mich da, bei der FDP haben wir ja auch so eine. Irgendwie so ein liberaler Mittelstand nennt sich das irgendwie. Da haben sie mich auch schon gefragt, ob ich da nicht eintreten will. Also Leute sind ja ganz vernünftig, aber dachte ich mir auch so, ja okay, aber ich meine, ich bin nur ein normaler Angestellter, was soll ich da? Ne? Aber ja, gibt ja keine Regelung, dass du das nicht darfst. Ja, okay, gibt keine Regelung, aber ja, also ich finde sowas halt komisch, wenn man sowas macht, obwohl man da halt selber keine Berührung mit hat. Ich meine gut, wenn man es interessant findet oder so, ist ja gut, aber ja, weiß ich nicht, fand ich halt, also ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also insofern fand ich es halt ganz interessant, dass es jetzt irgendwie dann das ist, was ihr dann nachher da irgendwie das Genick bricht oder so. Komische Mittelstandsunion, irgendwelche Leute da gesponsert, also mutmaßlich, ne? Es gibt da halt irgendwelche Indizien und das ist ja scheinbar jetzt auch, wird jetzt irgendwie verfolgt, ob das irgendwie stimmt oder nicht. Und die ist jetzt auch irgendwie verstummt, also ich hab von der schon seit ein paar Wochen nichts mehr gehört. Irgendwelchen Kanälen. Ja, stimmt. So eine offensive Reaktion würde man sich erwarten, aber ja, wir sehen nämlich auch noch nichts von gehört. Ja, sie meint, es wäre eine Kampagne gegen sie, steht im Artikel drin. Ach also so. Sie haben sie wahrscheinlich gefragt nach einer Stellungnahme oder so und der hat dann, wie gesagt, Kampagne. Ja, kein Plan. Schauen wir mal. Die Ruhrbarone nach langer Abwesenheit mal wieder. Islamischer Religionsunterricht. Bei uns ja. Zu Gast, genau. Islamischer Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen. Und die Landesregierung möchte den ausbauen. Großartig. Was noch sonst? Was ist das nochmal für eine Landesregierung? Eine große, oder? CDU, SPD? Oder wie machen die das da? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Meine, ja. Reul und Co. halt, ne? Ja, was ist denn hier? Ihr Nordrhein-Westfäler hier. Genau. Hauptstädter. Wo bist du? Ich weiß es auch nicht. Ich dachte Wüst, oder? Wüst, oder? Ist es nicht Wüst? Wüst. Achso, es ist schwarz-grün, das ist dann. Dann war es wirklich, ja. Ja, klar, ja. Schwarz-Grün, wegen der. Die hat jetzt übrigens geheiratet hier, die. Ah, der komischen. Die zauberhafte. Die nicht das Telefon geht, wenn das ist. Genau, die Migrationsbeauftragte, da, ja. Die FDP-Schulpolitikerin Franziska Müller-Rech fordert dagegen die Abschaffung des gescheiterten Modells und als Ersatz verpflichtenden Ethik- und Philosophieunterricht für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am christlichen oder jüdischen Religionsunterricht teilnehmen. Feller unterstreicht in ihrer Antwort, die der Zeitung vorliegt, die positiven Folgen des islamischen Also die Feller ist von der CDU, des islamischen Religionsunterrichts. Er biete jungen Musliminnen und Muslimen die Möglichkeit, sich mit ihrer Religion im Rahmen eines verfassungsgebundenen Unterrichts kritisch und reflektiert auseinanderzusetzen. Ja, lol. Ich möchte doch verarschen. Ja, Mann. Kritisch und reflektiert ist nicht die Aufgabe davon. Das kann ich euch direkt sagen, die verfassungsgemäße. Die verfassungsgemäße damit wirkt der identitätsstiftend. Damit ja, genau auch, das die Verfassungs, ich. Ja, die verfassungsgemäße Aufgabe ist, die Konfession der Leute den Kindern beizubringen. Also die Konfession von den Eltern natürlich, die sich aussuchen bis 14 zumindest. Und das als bestehende Wahrheiten. Also sagen, das ist so. Und nicht sagen, es könnte vielleicht so sein oder eventuell oder wer weiß oder vielleicht gibt es sowas gar nicht. Oder so. Es kann natürlich sein, dass wir es im Regelfall heutzutage so machen, aber die verfassungsgemäße Aufgabe davon ist das nicht. Und wissen wir, wer das da betreut? Ich meine ja, es war die DTIP, oder? Das wird hier im Artikel nicht so genau gesagt, aber kommt gleich noch ein Absatz zu. Damit wirkt er identitätsstiftend und kann potenziellen Radikalisierungstendenzen vorbeugen. Er hat eine hohe bildungs- und gesellschaftspolitische Relevanz und man möchte sich weiter für dessen qualitativen und quantitativen Ausbau einsetzen. Das kritisiert die FDP scharf. Dieser Unterricht hat nie eine Integrationswirkung bewiesen. Im Gegenteil, er institutionalisiert Parallelstrukturen und erschwert die gemeinsame Wertevermittlung an unseren Schulen. Sie monierte neben einer geringen Akzeptanz und Reichweite auch gefälschte Lehrerlaubnisse, antisemitische und antiwestliche Tendenzen bei angehenden Lehrkräften sowie den ausländischen Einfluss auf die Unterrichtsinhalte. Davor verschließe Schwarz-Grün die Augen. Sie nimmt Bezug auf diese Studie, die wir auch in der Hand hatten von der Uni Münster, wo der zufolge ein Fünftel der Muslime Ressentiments aufgrund von Zurückweisung oder Kränkung verspüren. Trotz der alarmierenden Studie aus Münster hält Schwarz-Grün krampfhaft an diesem gescheiterten Modell fest. Das ist ein gefährlicher Irrweg. Islamischer Religionsunterricht findet in NRW bekenntnisorientiert statt. An Lehrplänen und Materialien ist eine Kommission aus Vertretern verschiedener Verbände beteiligt. Diese erteilt auch die religiöse Lehrbefugnis. Besonders an der Mitwirkung vom türkischen Staat gesteuerten türkisch-islamischen Union DITIB entzündet sich seit der Einführung des islamischen Religionsunterrichts 2012 Kritik. Genau, die DITIB. Ja, und das mit der Lehrerlaubnis ist auch ganz wichtig, weil es wird ja immer wieder behauptet, so nach dem Motto, ja, nee, der Religionsunterricht, das sind der Religionslehrer vom Staat hier und so weiter und so fort. Ja, die dürfen die bezahlen. Aber entscheiden, wer das macht, unter welchen Gesichtspunkten, dürfen nur die Leute, die das da geben, halt, die das Bekenntnis und so weiter ja, so ausarbeiten. Und das ist in diesem Fall halt die gerade genannten, zum Beispiel DTIP. Und das müssen halt auch die Großen sein. Das ist genau auch das Problem. Du kannst nicht irgendwelche liberalen Kleinstgemeinden irgendwie nehmen und dann sagen, die legen jetzt fest für den orthonormalen Muslim hier in Deutschland, was irgendwie die Auslegung von der Religion ist. Das funktioniert nicht. Dann werden die sofort sagen, nee, geht nicht, könnt ihr nicht machen, müsst ihr die Großen nehmen. Ja, auch schön. Wir haben hier die Integrationsbeauftragte Günar Balci aus dem Berliner Bezirk Neukölln. Sie sagt, Frauen werden im Bezirk zunehmend zurückgedrängt. Es gab schon immer viel häusliche Gewalt und Elend. Alleinerziehende Mütter, die keine Unterstützung haben, ist ja seit jeher ein Thema. Über die Jahre etablierte sich im Viertel dann aber kulturelle und religiös bedingte Geschlechtertrennung, die sich immer weiter ausbreitete. Die Entwicklung habe vor allem mit dem Zuzug palästinensischstämmiger Familien aus dem Libanon angefangen, die ab den 80er Jahren ins Viertel kamen und deren Zahl schnell wuchs. Diese hätten eine sehr patriarchalisch geprägte Kultur mitgebracht. Die Mädchen in diesem Milieu waren fast unsichtbar. Man sah sie eigentlich nur, wenn sie ihre eigenen kleinen Geschwister in den Kindergarten brachten oder mit ihren Müttern zum Einkaufen bringen. Die Welt von Jungs und Mädchen habe sich immer mehr getrennt, sobald die Jungs von damals wurden teils große Nummern in der organisierten Kriminalität. Sie bekamen über alles Mögliche im Viertel die Deutungshoheit. Viele der heute in Neukölln existierenden rund 30 Moscheen seien reaktionär ausgerichtet. Ich weiß von Imamen, die Eheberatung für 14-jährige Mädchen anbieten und es akzeptabel finden, wenn sich ein Mann eine Zweitfrau nimmt. Die Politik erkenne oft zu spät, was da eigentlich laufe. Alter Schwede. Was macht man mit so einem Stadtteil? Was man auf jeden Fall nicht macht, ist, die Leute dazu zu bringen, Müll zu trennen. Das hier kommt aus Tübingen. Ja, auch kompliziert. Ja, sie haben es versucht. Ja, die Stadt hat es versucht. Es wurden regelmäßig Gespräche geführt. Außerdem seien Flüchtlinge zu einem Abend im Mehrgenerationenhaus eingeladen worden, in denen ihnen das Müllsystem im Landkreis Ludwigsburg erklärt wurde. Die Bewohner werden von uns regelmäßig auf die Mülltrennung hingewiesen, so die Sprecherin der Stadtverwaltung. Diese Gespräche hätten allerdings nur mäßigen Erfolg. Die Folge falsch befüllte Mülleimer seien von der Müllabfuhr häufig nicht geleert worden. Die Sonderleerungen hätten einen großen Aufwand verursacht. Außerdem verspricht sich die Stadt von den großen Restmüllcontainern, die sie da jetzt aufgestellt haben, wo man alles reinschmeißen kann, dass sie im Gegensatz zu den zugemüllten Plätzen das Erscheinungsbild verbessern. Die Müllgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte bezahlt die Stadt. Diese seien in den Nutzungsentschädigungen einkalkuliert, die Flüchtlinge, die in einer Unterkunft untergebracht sind, bezahlen. Das finde ich so lustig. Die Flüchtlinge bezahlen eine Nutzungsentschädigung. Wollt ihr mich verarschen? Von dem Geld, das ihnen die eine Hand gerade in die eine Jackentasche gesteckt hat, holen sie es dann raus und geben es der anderen Hand. Jo. Verarschen wollt ihr mich. Und ihr verdient euch dumm und dämlich dran. Ja, also das, und außerdem natürlich ist die für alle Zusatzkosten aufgekommen und ich habe schon gedacht, mir platzt der Kopf, aber selbst hier, wenigstens auch in der Zeitung hier, ist da unten so eine Ecke drin, wo eine Redakteurin noch was dazu sagen darf und die erwähnt halt so, wie kann das sein? Ja, wie kann das sein in einer Zeit, wo halt grüne Tonnen und so kontrolliert werden und wir uns darauf gefasst machen müssen, Strafen zu zahlen? Warum geben wir diesen Leuten immer einen Freifahrtschein? Racism of low expectations. Diese Leute müssen im Zweifelsfall gezwungen werden, unsere Regeln einzuhalten. Weil sonst geht unsere Gesellschaft zur Hölle. Und die Leute, die bei Gott einfach nicht wollen, für die gibt es eine ganz einfache Lösung. Rechts und links sind Flügel dran, in der Mitte Sitze und vorne ein Cockpit. Ist ja echt, da was. Wie soll man denn da Wie soll man denn da nicht irgendwie zynisch, kalt und böse werden, wenn man sowas liest? Das ist doch alles nur noch Verarsche. Ja, und dann noch die Dullis. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben ja am Wochenende schöne Videos von der Hamas gesehen, wo ein fast zu Tode gehungerter Mann dazu gezwungen wird, in einem Scheißtunnel mit einem Spaten sein eigenes Grab auszuheben. Und in der gleichen Woche haben sich ein ganzer Haufen deutsche Künstler, ich sage das sehr vorsichtig, nicht entblödet, halt diesen Aufruf an Merz zu machen, wo sie irgendwie sagen, hier, keine Waffen mehr an Israel, Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen EU und Israel, ein sofortiger Waffenstillstand, ungehinderter Zugang für humanitäre Hilfe. Wo wart ihr am 7. Oktober 2023, ihr Pfeifen? Und halt das zusammen, also ihr habt ein schlechtes Timing gehabt, dass ihr das direkt vor den zwei Tagen mit den Videos, mit den neuen rausgebracht habt. Das ist natürlich für euch unglücklich, aber mich hat es auch so angewidert ohne die Videos. Und ich weiß auch, wen ich ganz sicher nicht mehr brauche. Aber da ist auch kaum jemand dabei, den ich vorher gebraucht hätte. Also angefangen bei hier den zwei apokalyptischen Vier, hier Joko und Klaas, Benno Fürmann, Heike Makatsch, Shi Agu, Marc-Uwe Kling, Daniel Brühl. Das ist ja traurig, aber nicht zu ändern. Pikant finde ich die 18 Lea van Acken, die junge Dame hat, Anne Frank gespielt in der Verfilmung. Anna Thalbach, die ist immer dabei. Jelle Hase, Jürgen Vogel, der ist auch auf jeder Party. Also, ja, lauter Leute, die im Endeffekt großenteils durch den Kreislauf der öffentlich-rechtlichen oder der Filmförderung leben. Armin Rohde kenne ich noch, aber viele von denen kenne ich gar nicht. Und viele von denen, ja, will ich auch gar nicht kennen. Und muss, ja, rutscht mir ein Buckel runter. Ja, aber das geht in den Köpfen Deutscher. Ach so, ganz unten ist auch noch ganz wichtig, auf Platz 200 ist unsere Lieblings-Caroline, Kebekus. So als letzter Schlag ins Gesicht. Kebekus, Zarella, Schüle, Schluss. Ja, ja. Das ist aber nicht Zarella. Ich muss immer an Ricky Gervais denken. Dieses so, most of you didn't see as much school as Greta Thunberg. Was glaubt ihr, dass ihr den Leuten was über Politik erklären könnt? Ihr blöden Ampelmänner. Die meisten von euch haben keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, der Serda hat sich hier so ein Ding von dem Thilo Jung vorgenommen, oder Thilo Jung meint, dass, ich glaube, der Mossad und die amerikanische Presse oder so hinter mir her waren. Wolltest du den Ausschnitt da vielleicht mal anspielen? Nee, wollte ich eigentlich nicht, aber ja, das ist schon richtig, wie du sagst. Und ich fand es eigentlich ganz lustig, weil ich weiß nämlich, was er meint mit dieser, also Thilo Jung redet ja immer von irgendwie so Top 10 irgendwie Antisemiten in Deutschland, das wäre eine Liste von der IDF gewesen. Ach so, ja, ja. Das war diese Liste. Ja, mit drauf, ne, genau. Das war diese Liste drauf. Von diesem Ali Sharika oder so, heißt er so? Shayut, Shaluka, Shalika, irgendwie weiß so. Es auch nicht mehr. Aber das ist ja so ein Sprecher irgendwie von der IDF gewesen, der einfach selber diese Liste stellt, wo ja Shoyoka auch mit drauf war. Und ja, Thilo Jung meint dann hier irgendwie, die IDF hat mich auf der Feindesliste. Ja, es ist diese furchtbare Geschichte da, wo Thilo Jung hier bei dem Monitor Reste ja, da saß. Ja, ja. Und der hatte ja auch noch, also die fand ich eigentlich noch schlimmer, diese eine, die daneben ihm saß, so eine Journalistin, das war die gleiche, die auch bei der Republika, und die hatte auch das gleiche von der Republika da wieder abgelassen von diesem Jahr. Das, da ging es auch nur darum, dass halt, oh nein, und ARD und ZDF und die senden immer irgendwelche Sachen, die sie von der israelischen Armee wissen und so weiter und so fort. Und bei diesem Republika-Beitrag habe ich mir auch nur so gedacht, so ja, das mag ja stimmen, aber steht ja auch dabei und so. Weil ich habe bei der echt das Gefühl, die will halt, dass sie da ja nun die Hamas-Sachen halt verbreiten, weil das sind ja die richtigen Sachen. Also es kommt einem wirklich so vor, wenn man dazu hört. Also ganz furchtbar. Und die hat auch wieder so eine nölige Stimme, die sie sich da irgendwie anzulegt, so eine Betroffene. Also richtig unappetitlich. War das dann auch wieder so schön einseitig, ja? Das ganze Ding. Ja, und die reden ja in diesem Ding auch, der ist hier, glaube ich, gar nicht mit dabei, irgendwie beim Journalismus, und dass ja nur sie da den richtigen Journalismus machen und alle anderen machen den falschen Journalismus und so. Ja, und hier hat der Serda sich mal wieder zu Recht aufgeregt über die richtigen Leute oder so, aber das, seine Trefferquote ist, glaube ich, auch nicht so gut in letzter Zeit. Da hast du recht, ja, das stimmt. Ich dachte mir, wenn er schon mal einen hat, ne? Und der ist ja auch nicht uninteressant. Ja. Und da gab es ja auch noch dieses berühmte New York Times und so weiter Foto hier, das ist zwar nicht das, aber es ist das gleiche Kind, ne, von diesem Kind hier, und da hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das halt eben vor allen Dingen so schwach aussieht, weil das halt ja eine Erkrankung hat, steht hier auch nochmal drin, und die Zeit hat jetzt extra nochmal mit Ärzten telefoniert und mit der Mutter telefoniert. Und schreibt hier irgendwie, um das Schicksal des jungen Mohammed al-Matouk ist ein Deutungsstreit über die Lage im Gazastreifen ausgebrochen. Was sagen Ärzte und seine Mutter über die Situation? Ja, seine Mutter. Also ich meine, ja, also. Und ich glaube. Ja, soll ich schon sagen, gut. Also das ursprüngliche Ding, was wir bei Twitter irgendwie hatten, das war noch wilder. Da haben sie irgendwie gesagt, so, ja, warum solidarisieren sich Leute nicht mit dem armen Mohammed oder so? Und also ich meine, es muss euch doch klar sein, und das ist ja scheinbar auch so halb klar irgendwie, dass sie natürlich dieses Bild von diesem Kind genommen haben, weil das maximal schlimm aussieht. Und das ist also Propaganda, das muss man ganz klar so sagen. Und da könnt ihr noch so oft die Mutter anrufen und die sagt doch, früher ging es ihm besser und heute geht es ihm schlechter. Und irgendwelche Ärzte fragen, die sagen, ja, der ist natürlich jetzt so extrem, ist er natürlich wegen der Krankheit, aber ich sehe natürlich auch Anzeichen für Mangelernährung. Und die anderen Kinder, die da im Bild sind, die haben aber auch so ein paar Augenringe, und das ist auch ein Anzeichen für eine Mangelernährung. Ja. Ja, aber es ist natürlich nicht das, was hier dargestellt wird, irgendwie systematisches Aushungern oder so, was dann alle Leute irgendwie meinen, was da jetzt passiert. Und es blendet halt alles aus, ne? Im Endeffekt, die ganzen ganzen Für- und Widersachen, was wir letzte Woche hier mit bei hatten, mit hier dieser Organisation aus Amerika und die da direkt, ich weiß nicht, ob es letzte Woche oder vorletzte Woche war, aber auf jeden Fall diese da, die wo dann da irgendwie behauptet wird, die hätten da irgendwie Drogen drunter gemischt und das Essen lauter so Sachen, damit sie das ja nicht da irgendwie loswerden bei den Leuten, also wildes Zeug. Und man hat ja auch wieder gesehen, wie die Hamas den Kram eingesammelt hat und es gab auch Bilder von Dosen, auf denen stand, nicht für den Verkauf, humanitäre Hilfe, die halt gehandelt werden mit Fleisch und Ja, aber Faktencheck von der Deutschen Welle. Faktencheck, Netanyahus Desinformation über Hunger in Gaza. Benjamin Netanyahu behauptet, dass es im Gazastreifen überhaupt keine Hungersnot gäbe. Ja, aber internationale Hilfsorganisationen, Augenzeugen zeichnen ein anderes Bild. Ja, die Fakten werden aufgeschlüsselt. Das UNRWA sagt was anderes und die Hamas. Gaza Stadt hat die Schwelle zur Hungersnot überschritten. Ja. Und eins von fünf Kindern ist unterernährt, laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation. Als hätten die Leute die Brutkastenlüge einfach wieder vergessen oder wären zu jung dafür, je davon gehört zu haben, weil das ist nicht auf TikTok. Tja. Ja, und hier haben wir die deutsche EOC, wie sie ja mal genannt wurde, Rasha Nasa von der SPD aus Dresden. Bundestagsabgeordnete. Und das letzte Mal, als sie bei uns aufgetreten ist, haben ja Leute, weil sie ja dafür gestimmt hat, für den Aussetzung des Familiennachzuges, haben ja Leute ihr quasi gesagt, dass sie wollen, dass ihr Kind stirbt, ihre Familie stirbt, alle sterben und sie hat da richtig fertig gemacht. Und jetzt hat sie so eine Kachel verteilt, wo es halt irgendwie darum ging, ja, wir müssen Israel, wir müssen Gaza helfen, wir müssen ihnen helfen, weil guck mal, die armen hungernden Kinder. Und jetzt haben doch Leute die Frechheit besessen, ihr zu sagen, also, das Bild ist nicht so oder wird angezweifelt und so weiter. Also wirklich im Vergleich zu dem anderen natürlich das Mildeste, was man sich nur vorstellen kann. Und hier haben wir jetzt die Reaktion. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ich poste was zu Gaza und es dauert keine 5 Minuten und dann kommt sofort der Antisemitismusvorwurf. Und das geht mir wahnsinnig auf die Nerven und deswegen will ich jetzt nochmal darauf reagieren. Und es war auch heute wieder so. Ich habe meinen Post abgesetzt und es hat nur ein paar Minuten gedauert und es wurde zugeschüttet mit Kommentaren, mit Direktnachrichten, in denen mir Reels geschickt wurden von Geiseln im Gazastreifen. Übrigens auch interessanterweise von Journalisten, die es sonst nicht für nötig erachten, ein Wort mit mir zu wechseln oder mir Hallo zu sagen, wenn sie mich sehen. Aber an der Stelle ist dann okay, mit mir zu kommunizieren. Irgendwie interessant, sei es drum. Ich kenne diese Videos. Ich kenne die Bilder. Es ist mein Job, diese Bilder, diese Videos zu kennen. Und ich nehme meinen Job sehr ernst. Und wer mir diese Videos schickt, denkt wohl, naja, vielleicht hat sie das noch nie gesehen. Vielleicht erkennt sie dann die Wahrheit, liebe Leute. Es gibt nicht eine Wahrheit, aber es gibt ein Menschenrecht. Und Leute auszuhungern oder gezielt Hilfslieferungen zu blockieren oder Menschen zu erschießen auf der Suche nach Nahrungsmitteln. Wenn das nicht die Wahrheit ist. Das sind Kriegsverbrechen. Da hast du dich aber gerade ganz schön in die Ecke manövriert. Ja, ja. Es gibt keine Wahrheit, aber hier ist es meine Wahrheit. Das ist die Wahrheit, genau. Das ist nämlich genau das Problem. Ja, und warum sagen die Leute dann, das ist antisemitisch? Ja. Vielleicht, weil das, was man da darstellt, so dieses Ding ist, dass es auf jeden Fall super glaubwürdig ist und so, ja, die Juden und die fallen halt ein und die bringen halt die Leute da um, das wollten die ja eh, ne, und tralala und so. Ja, sieht das vielleicht jemand als eventuell antisemitisch an und so? Ja, kann das eventuell sein? Nee, unmöglich, ne? Und dann schicken die Leute die Videos und denken, du hast sie nicht gesehen und du wirfst den Leuten das jetzt vor, dass sie das denken, dass du die nicht gesehen hast. Die Leute denken sich so, ja, nee, also wenn sie das so darstellt, dann wird sie das ja wahrscheinlich einfach nur nicht kennen. Also die sind ja schon maximal wohlwollend, aber es ist natürlich auch falsch, ne, weil ist ja ihr Job, das zu kennen. Ja. Und natürlich hat auch die Hamas Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, hat die Hamas Kriegsverbrechen begangen. Aber der 7. Oktober darf nicht als Entschuldigung dafür dienen, ein ganzes Volk kollektiv zu bestrafen und auszuhungern. Und dann wird mir Antisemitismus vorgeworfen. Warum? Weil ich nicht als erstes die Freilassung der Geiseln gefordert habe, so wie ich es seit Monaten fordere. Mir wird Antisemitismus vorgeworfen, weil ich Smotrich und Ben-Gvir beim Namen nenne, weil ich sage, dass Gaza platt machen kein legitimes Mittel, sondern eine menschenverachtende Drohung ist. Nochmal für alle zum Mitschreiben, Kritik an der in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung ist kein Antisemitismus. Ich kritisiere keine Religion, ich kritisiere Politik, so wie jeder andere auch. Antisemitismus ist real. Wir dürfen ihn nicht dulden. Ich kämpfe gegen ihn. Aber ihnen denen zu unterstellen, die ausgehungert werden und die auf diesen Missstand aufmerksam machen, verharmlost wirklich einen Antisemitismus. Und ich frage mich schon, wie sehr sich die israelische Regierung eigentlich für die Geiseln einsetzt. Wie ernst sie den Einsatz meint. Würde sie sonst den gesamten Gazastreifen in Schutt und Asche legen? Würde sie sonst monatelang Hilfslieferungen blockieren, die auch dringend an die Geiseln weitergeleitet werden müssen? Die Menschen im Gazastreifen müssen essen, egal unter welcher Flagge sie geboren wurden. Und das ist der Punkt, um den es mir geht. Es geht hier um Menschen. Und mir ist völlig egal, unter welcher Flagge sie geboren wurden. Aber was mir nicht egal ist, ist, dass vor den Augen der Weltöffentlichkeit gerade Kriegsverbrechen passieren. Da werden Millionen Menschen ausgehungert. Und die Weltgemeinschaft schaut zu. Es ist langsam Bewegung drin, aber es ist immer noch kein Ende in Sicht. Und genau darum sollte es uns allen gehen. Wie es gibt doch noch ganz andere Orte auf der Welt, wo ekelhaft Krieg geführt wird. Also, ja, diese aber da wird dann immer hingeguckt, weißt du? Da wird dann immer irgendwie eine Stellung gezogen und weiß ich nicht was. Und wenn dein Hauptding die Menschlichkeit ist und irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Abgeordneten, dann hast du ja, obwohl das dein Job ist, dir scheinbar noch nie die Hamas-Charta durchgelesen. Weil wenn du die nämlich durchliest, dann weißt du nämlich, wo das Problem ist mit den Menschenrechten. Endlich zufrieden kommen kann, wie die Menschen in Gaza und Israel endlich zur Ruhe kommen können, wie sie endlich essen können, wie sie endlich Essen bekommen, Nahrung, darum muss es doch gehen. Und deswegen nervt mich, dass wir die Debatte so führen, wie wir sie führen. Und für alle, die meinen, ich sei eine Heuchlerin, weil ich diese Dinge fordere, aber keine Taten folgen. Mir wäre neu, dass ich im Bundeskanzleramt sitze. Mir wäre auch neu, dass ich die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland bin. Ich bin nicht die Bundesregierung. Ich bin Teil des Parlaments. Und als Parlament ist es unsere Aufgabe, die Regierung zu bewegen. Und als SPD-Bundestagsfraktion ja, aber haben Sonne wir hatten mittlerweile wir schon als Außenministerin. Ne? Sonne hatten wir schon als Außenministerin. Das brauchen wir nie nochmal, das hat ja auch nicht funktioniert. Ja, zum Außenministerium kommen wir gleich. Eine deutliche Haltung zu Gaza und Israel. Und unsere Mitglieder im Kabinett werden auch weiterhin dafür sorgen, dass diese Haltung klar und unmissverständlich kommuniziert wird. Es geht in dieser Debatte nicht darum, wer die moralische Überlegenheit hat oder wer die Wahrheit kennt. Ja, das muss ich leider korrigieren. Da geht es leider schon drum und das geht ja bei euch auch so. Also du kannst dich ja nur hinsetzen und sagen, was du sagst, weil du ja die Wahrheit kennst und das ist ja dein Job, die Wahrheit zu kennen und so weiter und so fort. Aber die anderen sollen alle wieder dran zweifeln, oder wie? An dem wirklichen Plan von den zwei Leuten, die da irgendwie in der Knesset sitzen und an der Regierung irgendwie teilnehmen und die das alles wollen oder so. Aber das, was da bei der Hamas drin steht, als Ziel, das ist alles egal. Wir müssen nur ein bisschen essen, damit das alles schon wieder gut kommt. Brot brechen, oder wie? Es geht in dieser Debatte darum, eine Lösung für die Menschen in der Region zu finden. Mit den Menschen in Gaza. Ja, da gibt es welche, die wollen eine Lösung finden. Eine Endlösung wollen die finden. Gaza und Israel endlich Frieden und Ruhe finden können. Damit endlich Ruhe in die gesamte. Vom River bis zum See, ja. Gesamte Region kommt. Als eine, die Wurzeln in der Region hat, wünsche ich mir nichts mehr als das. Und ich glaube, die Menschen in Israel und Gaza auch. Ja, die Menschen. Das ist ein bisschen wie das Menschliche bei Stromberg. Wenn man das Menschliche, muss man eine Rolle spielen. Ne? Es ist. Ja, jetzt fängst du von vorne an. Ach ja. Euer habe alles gesagt. Euer alles gesagt, eigentlich. Es braucht eine Zwei-Staaten-Lösung. Oh Mann, das sagt das aus für die Amts. Oh Gott. Habe ich dir schon mal erzählt, was meine Definition von Wahnsinn ist? Wenn man immer wieder die gleiche Sache versucht und erwartet, dass sich was ändert. Verrückt, Mann, ich weiß. Das ist das Ende eines Verhandlungsprozesses, der aber bald beginnen muss. Alter. Ja. Wer sitzt denn da? Der Praktikant, der nicht weiß, wie oft das schon verhandelt worden ist und auch nicht weiß, wer es jedes Mal abgelehnt hat? Beim nächsten Mal wird es gehen. Weil die Hamas jetzt irgendwie auf einmal vernünftig wird? Oder insgesamt die Palästinenser? Ich glaube da nicht dran. Weil ich auch nicht. Die wollen halt ihre Maximalforderung, und die beinhaltet halt alle Israelis zu vertreiben. Und drunter machen sie es nicht, und deswegen wird es einfach weitergehen. Und das hier ist einfach blauäugig. Aber ja, unser Außenminister ist für mich auch inzwischen schon halt wirklich einfach ein Totalausfall. Ein Riesenproblem, was der ganzen Sache im Weg steht, ist, wie viel Geld aus den Palästinensergebieten ins Ausland abgeflossen ist und jetzt halt in Staaten liegt, wo die Leute, die Hintermänner gedeckt werden. Und das sind Staaten, mit denen wir als Deutschland auch gerne Geschäfte machen. Und diese Gelder, die werden nicht wieder nach in die Palästinensergebiete zurückfließen, und die werden halt notwendig, um die Infrastruktur für den Staat aufzubauen. Und das ist aber ja, da ist doch Frau von der Leyen schon dran zu verhandeln, wer wie viel von uns zahlt. Die ja, sind doch schon an einem Wiederaufbauprogramm für Gaza. Und in Katar und ja, in anderen Arabischen Emiraten nicht aufhören, die Hintermänner zu decken. Ja, nee, ich würde auch den gesamten Wiederaufbau und alles, wenn das passiert, würde ich alles denen geben. Macht das hier. Ihr habt Geld. Saudi-Arabien, Katar, Dings, komm, haut rein. Zahlt ihr mal. Ihr wenn macht man wirklich das. Optimistisch denken würde und einfach mal guckt, wie viel Geld wäre einfach notwendig, einfach für den normalen Staat, um ihn zu, dass er funktioniert, da müsste nochmal so viel Geld fließen, das ist einfach unrealistisch. Wie soll das gemacht werden? Auf Kredit, der nie zurückgezahlt wird? Wie in Myanmar oder in Burma. Ich weiß gerade nicht, wie es im Moment heißt. Ja, eine Erinnerung. Eure Queerness wiegt nicht eure Weisheit auf. Und Weisheit in dem Fall, von der Farbe her, dieses wunderschöne Bild hier. Du kannst ja mal die Schrift ein bisschen in die Mitte machen. Da ist jemand auf einer Demo oder irgendwas gewesen. Hier war auch wieder Palästina. Oh, scheiße, ich kann das nicht lesen. Ich muss mir kurz... Das ist wieder Drew Pablo irgendwie. Aus irgendeinem Grund. After seeing so many white people with locks and braids at Amsterdam's Pride Walk yesterday, friendly reminder that your queerness does not erase your whiteness. Also weil so viele Leute Dreadlocks und Flechthaare getragen haben, weist der Autor des TikToks nochmal darauf hin, freundlich weist er darauf hin, dass eure Queerness eure Weisheit nicht aufwiegt. Erinnert mich irgendwie an den Text von Skunker Nancy. Intellectualize my blackness oder ja, sowas. Stimmt. Ich finde es lustig halt, man macht es nie richtig, es ist nie genug. Und als Weißer solltest du einfach irgendwo hingehen und still in der Kammer sitzen und über deine Schuld nachdenken am besten. Bevor du noch einen Fehler machst. Ja. Ja, wunderschön, Pedius. Mein Ärger? Ja, so heißt seine Kolumne. Oh. Hatte ich bei der WZ, aber jetzt lassen sie ihn hier auch mal bei der Bild scheinbar. That's what really grinds my gears. Ja, darum verlassen meine jüdischen Nachbarn Berlin. Genau, er schreibt, wir wohnen Tür an Tür mit einer Familie aus Israel. Er war fast 20 Jahre in Berlin, sie nicht ganz so lange, die Kinder sind hier geboren, jetzt sind sie alle weg, die Wohnung steht leer. Vor der Abreise frage ich, wohin gehen sie? Nach Tel Aviv. Warum? Wir leben nicht mehr unbehelligt in Berlin, wir fühlen uns nicht sicher, sagt er. Was ist geschehen? Ja, ich erzähle ihnen 8 von 100 Geschichten, damit sie wissen, was ich meine. Erstens, wir bestellen bei Flink, das ist so ein Lieferdienst. Der Auslieferer sieht Mesusa, in Klammern jüdisches Schutzzeichen, an unserer Tür. Er ruft, haut ab, ihr Juden! Er wirft mir die Kartons an den Kopf und geht. Zweitens, unsere Kinder werden in der Schule regelmäßig von arabischen und iranischen Schülern belästigt und bedroht. Sie beschimpfen meinen Sohn, du gehörst hier nicht hin, du bist Jude. Drittens, fast alle Überfahrer fragen mich, wo ich herkomme. Einmal sage ich Israel, da hielt der Wagen an und ich sollte aussteigen. Viertens, wenn wir als Familie unterwegs sind, sprechen wir kein Hebräisch mehr, denn wir wurden deshalb schon angegangen. Die Kinder haben gelernt, ihre Identität in der Öffentlichkeit zu verleugnen. Fünftens, meine Frau meidet die öffentlichen Verkehrsmittel aus genau denselben Gründen. Sechstens, mein Büro wurde mehrfach aufgebrochen, die Wände beschmiert mit Free Palestine und Juden raus. Siebtens, wenn ich einen Antrag im Bezirksamt stelle, wird alles verzögert, sobald klar wird, wer ich bin. Achtens, in Neukölln sagte mir ein Araber, verschwindet lieber jetzt, in 20 Jahren gehört hier alles uns. Der Islam ist hier der Chef quasi. Meine Nachbarn lebten unauffällig, zurückhaltend, freundliche Leute, keine Angeber. Sie liebten Berlin, es war ihre Heimat, es war die Heimat ihrer Kinder. Ihren Bericht halte ich für glaubwürdig, weil ich viele andere Israelis und Berliner Juden kenne, die ähnliches berichten. Ein Bekannter zum Beispiel lässt das Taxi eine Straßenecke vor der jüdischen Gemeinde halten, wenn er dorthin geht, damit der Fahrer nicht erfährt, dass er Jude ist. Einer meiner Freunde besucht regelmäßig sein italienisches Stammrestaurant. Der Wirt war wie ein Kumpel. Unvermittelt fragte er plötzlich, warum tötet ihr die Kinder? Da sagte mein Freund, ich bin Berliner und deutscher Jude und töte keine Kinder. Er verlässt das Restaurant und ging nie wieder hin. Berlin war eine international offene Stadt, sagt mein Nachbar, das geht nicht mehr für uns Juden. Nach dem 7. Oktober, so berichtet er, habe das Misstrauen, Abneigung und Hass wie eine Wand gegen sie aufgebaut. Der palästinensischen Hamas richte ein Blutbad in Israel an und dann gelang es auch noch, die Stimmung gegen Israel und alle Juden zu wenden. Zum Abschied frage ich, aber Tel Aviv ist auch nicht sicher. Eben hagelte es 12 Tage lang Raketen auf die Stadt. Sie antworten mir, doch, dort ist man sicher, denn gegen Raketen hilft der Bunker, aber gegen die Feindschaft, die uns in Berlin entgegenschlägt, gibt es keinen Schutz. Ja. Das ist bitter. Tja, und Faktenchecker würden jetzt sagen, ja, das ist ja nur anekdotische Evidenz und das ist ja nur leicht verschleiertes Dog-Whistling, antimuslimischer Rassismus, Ressentiments werden hier geschürt und ja, ne? Und damit nicht gesagt wird, wir würden immer nur auf Muslime losgehen. Chinesische Repression mitten in Frankfurt. Keiner schaut hin. China schaut hin? Was? China schaut hin. China schaut China hin. China ist asshole. Frankfurt ist auch asshole. Don't trust China. Ja, es geht um Tibet. Demonstranten in Frankfurt, die im Mai dort gegen Chinas Behandlung von Tibet demonstriert haben. Die wurden über Stunden an der Ausübung ihres im Grundgesetz garantierten Demonstrationsrechts gehindert. Die Demo war ordnungsgemäß angemeldet. Aber Männer eines privaten Wachdienstes wurden von einer Gruppe Chinesinnen angewiesen, uns zu vertreiben. Die schwarz uniformierten Mitarbeiter des Wachdienstes hängten ihr Transparent ab, stellten sich vor ihre Plakate und rückten den Demonstrierenden immer näher auf die Pelle. Ich hatte Angst, dass mich einer dieser Security-Männer einfach schubst und ich stürze und mir etwas breche. Ebenfalls als bedrohlich empfanden es die Demonstranten, dass sie aus dem Umfeld des Drachenboot-Festivals fotografiert oder gefilmt wurden. Menschen, also das war der Anlass, zu dem sie die Demo gemacht haben. In Frankfurt findet immer so ein dämliches Drachenbootrennen statt, das auch immer mit großem chinesischen Einfluss verbunden ist. Menschen mit Familie in China würden so eingeschüchtert, sagt Tsering Ngolup, der selbst aus dem chinesisch besetzten Tibet stammt. Er selbst traue sich, in Deutschland gegen die chinesische Machtpolitik zu demonstrieren, aber viele Exilanten würden das aus Angst um ihre Angehörigen nicht machen. Eine Fotografin aus den Reihen der Chinesen fällt besonders auf, eine Frau mit dunkler Sonnenbrille und einer Kappe mit Teddybärenohren. Sie hat nach HR-Informationen sowohl beim Training chinesischer Mannschaften für das Drachenboot-Festival als auch bei dessen Auftrag 2024 immer wieder Mannschaften, Teilnehmer und Besucher fotografiert. Für wen sie arbeitet, bleibt unklar. Außerdem gibt es eine Verbindung zwischen dem Drachenbootrennen oder den Mannschaften dort und der chinesischen Einheitsfront. Die ist Teil der Kommunistischen Partei und organisiert die Kontrolle über die 60 Millionen im Ausland lebenden Chinesen. Außerdem wirkt sie über ihre Mitglieder auf lokale Unternehmer, Politiker und andere Akteure des öffentlichen Lebens ein, um möglichst viel Einfluss im Ausland zu haben. Ne? Interessant, was China bei uns einfach machen kann. Sicherheitsleute engagieren, die unliebsame Demonstranten rumschubsen. Ja, also das ist nicht gut und das wird auch geahndet werden. Aber ich glaube, ein Detail muss man nochmal sagen, es ist ein Stadtfest, ein chinesisches Stadtfest gewesen mit mehreren Veranstaltungen, wo halt auch Buden und Stände und Umzüge waren und da waren Securities und die wurden angewiesen. So, aber das wurde dann halt auch wieder unterbunden und diese Demonstration war auch angemeldet und deswegen, ich glaube, das ist nur halt auch ein wichtiges Detail. Warum, wenn da einfach nur zwei, es waren ja 20 Leute, die da demonstriert hatten, wenn da nur 20 Leute demonstrieren, warum sollten die mit Sicherheit dagegen vorgehen? Weil da halt dieses Stadtfest war und die wollten nicht die negative Publicity dort haben. Hm. Wenn da die Parteioberen eingeflogen werden, um die Völkerfreundschaft zu zelebrieren, dann möchte man keine Tibet-Demonstranten sehen. Ja, aber im Nachhinein hat halt auch die Polizei gesagt, ja, wenn man da demonstriert, dann kann es sein, dass man da halt mal auch mal in Gedränge kommt. Also es ist überhaupt nicht verfolgt worden, obwohl es Einflussnahme eines fremden Staates auf unserem Gebiet ist. Und sonst hat man schon Angst, wenn jemand nur einen Artikel liest aus dem falschen Land. Ich finde es schon so ein bisschen merkwürdig, dass wir das alles zulassen. Ja, ja, also die Polizei hat später dafür gesorgt, dass sie noch machen konnten. Nur es ging halt um einen gewissen Zeitraum, wo halt auch irgendwas, ne, also ja, die wurden auf jeden Fall behindert über eine gewisse Zeit. Die Polizei hätte halt direkt sagen müssen, ja, nein, aber die sind halt für ein paar Stunden halt daran gehindert worden, ordentlich zu demonstrieren. Tja, ich meine, sowas wird natürlich nie passieren, wenn irgendwie ein Interview stattfände oder so. Ja. Wo sind die chinesischen Securities? Ja, stell dich mal vor, die AfD oder die ARD-Securities wären da eingeschritten. Das hier ist eine Leseempfehlung, ist ein umfangreicher Artikel in der Welt über das Vertrauen in der Meinungsfreiheit von Thomas Schmid. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass der halt wirklich auch mal beide Seiten ein bisschen beleuchtet und dass also die Leute, die sagen, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr und die anderen und halt sagt, dass das Problem vor allem in der Erstarrung dieser Blöcke liegt. Zwei festgemauerte Burgen, deren Bewohner jeden Austausch ablehnen. Die Insassen der einen Burg halten die Meinungsfreiheit in Deutschland für höchst gefährdet und sind überzeugt, dass das, was sie die Verengung des Meinungskorridors nennen, von bestimmten auch staatlichen Kräften planvoll betrieben wird. In der gegenüberliegenden Burg sieht man das anders. Jeder könne in unserer fundamental liberalisierten Gesellschaft seine Meinung frei äußern, so abwegig und widersinnig sie auch sein mag. Die Klage über die angeblich grassierende Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung sei nur das wehleidige Lamentieren randständiger Nörgler, die sich nicht damit abfinden könnten, nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Beide Seiten haben teilweise recht. Dass es zu dieser paradoxen Situation gekommen ist, hat mit der Sensibilisierung der deutschen Gesellschaft zu tun. Mit der im Vergleich zu früher weit größeren Aufmerksamkeit, die man heute den feinen Unterschieden und dem Wort zollt. Vor einem halben Jahrhundert veröffentlichte der Schriftsteller Alfred Anders, Gründungsmitglied der Gruppe 47, eine als Gedicht verkleidete Anklage. Sie endet so: Das neue KZ ist schon errichtet. Die Radikalen sind ausgeschlossen vom öffentlichen Dienst, also eingeschlossen ins Lager, das errichtet wurde für die Gedanken an die Veränderung des öffentlichen Dienstes. Die Gesellschaft ist wieder geteilt in Wächter und Bewachter, wie gehabt. Ein Geruch breitet sich aus, der Geruch einer Maschine, die Gas erzeugt. Eine monströse Aussage. Der Autor suggeriert allen Ernstes, in der von dem Sozialdemokraten Helmut Schmidt regierten Bundesrepublik sei der Staat im Begriff, seine Kritiker in Gaskammern zu schicken. Zwar gab es im Erscheinungsjahr 1976 einige Aufregungen um die Zeilen nach einem Verbot, rief aber niemand. Angenommen, dieselben Zeilen erschienen heute in einem der AfD nahestehenden Organen und gemeint wären nicht Berufsverbote gegen linke Lehramtsanwärter, sondern vom rheinland-pfälzischen Innenminister tatsächlich ins Spiel gebrachte Plan, AfD-Mitglieder aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Der Vorgang würde schnell Justiz und Polizei auf den Plan rufen. Die Veröffentlichung wäre ein willkommener Anlass, in schrillen Wort- und TV-Beiträgen auf die Gefahr hinzuweisen, die vom Rechtspopulismus und seinem Spiel mit der Opferrolle ausgehe. Fast alle wären sich einig, dass die Verfasser solcher Sätze keinesfalls das Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen könnten. Wohl tun das aber jene Aktivisten, die bei einer bisher nicht bekannten Unbedingtheit gegen Israel sowie den Zionismus agitieren und demonstrieren und auf breiter Front dem Staat der Juden das Existenzrecht absprechen und ihn des Genozids an den Palästinensern bezichtigen. Sie werden juristisch kaum belangt und stoßen bei etlichen Journalisten auf Zustimmung, die auf ihre Art bemüht sind, Israel auf die Anklagebank zu bekommen. in Anspruch genommene Meinungsfreiheit kann auch ein sehr hässliches Gesicht haben. Ja, das soll reichen. Wirklich guter Artikel von Thomas Schmidt. Für die Leute, die Bock haben, sich das nochmal anzuschauen. Ja, der Iran möchte jetzt auch sein Internet weiter einschränken. Das tun sie wahrscheinlich auch schon länger. Wollen jetzt aber nochmal eine Schippe oben drauflegen sozusagen. Und zwar möchten sie so eine Art nationales Internet entwickeln. Ja, kann man sich vorstellen, was das bedeutet, ne? Dass man eben nicht mehr rein und nicht mehr rauskommt. Ja, und die ziehen das wahrscheinlich durch, ne? Nationales Internet ist das Ziel. Rechtfertigen das neue Gesetz damit, dass Sicherheitslücken im 12-tägigen Krieg in Israel auf das Internet und insbesondere auf Anwendungen wie WhatsApp zurückzuführen seien. Daher fordern sie ein nationales Internet. So ist Iran. Einfach nur noch Videotext. Muss alles auch mehr Bürokratie dann. Man muss alles kontrollieren und bestrafen. Ordnungswidrigkeiten verschicken und so. Tja. Nö, du blacklistest alles und dann wartest du, dass der Imam dir sagt, was du freischalten darfst. Ja, vielleicht auch so. Ja, das ist hier online ein Interview beim Experten und das ist im Endeffekt nur wieder so ein zeigt halt, was die Experten so für Expertise haben. Trumps Rede endet in Gewalt und Zerstörung. Könnt ihr euch vorstellen, welche Rede hier gemeint ist? Die hat Putin letzte Woche, bevor er die U-Boote losgeschickt hat. Nee, es ist die gemeint am, was war, 6. Januar? Die ist gemeint. Oh, eine Inauguration, oder was? Nee, bei dem Sturm aufs Kapitol. Ach so, okay. Zum 100.000. Mal. Ja, und also diese Rede hatte ich mir damals ja mal komplett angeguckt und die war also wirklich an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Das, also er behauptet halt wieder natürlich, dass er die Wahl gewonnen hätte und so weiter und so fort. Aber ansonsten, es war irgendwie, ja, Oprah Winfrey hat mich früher mal gemocht, heute nicht mehr, warum nicht und so und Zeug. Und du sagst halt irgendwie, jetzt gehen wir da friedlich rüber und demonstrieren. Und also, wenn das die Rede war, die in Gewalt und Zerstörung geführt hat, dann ist es also wirklich nix. Aber dieser Experte, der sagt uns, wie, dass der Trump keine guten Reden hält, aber halt die, die wirkungsvoll sind. Die wirken offensichtlich viel stärker als erwartet oder so. Ja, Oliver Pocher schickt Fat Comedy ins Gefängnis, heißt es. Und zwar ging es da um ein Video, was der Fat Comedy wohl gemacht hat, wie er dem Pocher einen aufs Maul haut, wie er eine Ohrfeige verpasst. Und ich glaube, es ging um die Verbreitung des Videos, das der Pocher sich da verbeten hat. Genau, trotz gerichtlicher Verbote unternahm er erneut ein Video seiner Ohrfeige gegen Pocher veröffentlicht. Daraufhin beantragte Pocher Ordnungshaft mit Erfolg. 12 Tage Ordnungshaft, Beschluss vom 22.07. Ja, happy slapping. Geldentschädigung hat er schon bekommen. 5.000 Euro Schmerzensgeld. Au. Tja, so macht man das wohl, ne? Statt sich auf den Prügelei einzulassen, einfach mal 5.000 Euro fordern vor Gericht. Kriegt man dann auch, ne? Ja, also ich wundere mich vor allen Dingen, warum dieser Typ das halt immer noch wieder verbreitet weiter, dieses Video. Also. Weil er so stolz drauf ist. Ja, aber es ist doch eine absolute Frechheit, also. Sumran äußerte in einem Interview über 150.000 Euro Schulden zu haben, wenn nicht an seine Mailadresse wohnhaft sei, um sich der Verstreichung zu entziehen. Na super. Aber jetzt ist er erstmal im Shop. Dann werden sie schon seine Adresse rauskriegen. Ja, und die Tagesschau macht uns mal wieder Angst, wie mit KI-Videos Rassismus verbreitet wird. Es scheint auch tatsächlich so zu sein, dass da irgendwelche KI-generierten und zumindest scherzhaft Anti-Videos unterwegs zu sein scheinen. Also es gibt da schon sowas, aber ob das damit der Rassismus sich groß verbreitet, das möchte ich mal ein bisschen in Zweifel stellen. Die Leute haben doch auch eine Grundeinstellung und sowas. Und lassen sich nicht mal eben von irgendwelchen KI-Videos oder TikTok-Dings da beeinflussen. Ja, genau, das Zeug ist halt schon ziemlich widerlich. Aber ja, ich meine, ist dabei, genau. Ja, wie du schon sagst, ne, also jemand, der das widerlich findet, der findet das ja dann nicht danach, also der lacht da vielleicht drüber, wenn es witzig ist, aber teilt ja dann diese Meinung nicht. Also lacht darüber, wenn es witzig ist, meine ich im Sinne von, dass es halt so grotesk ist. Ne? Wenn ich das durchlese, dann muss ich halt auch schmunzeln, einfach weil das einfach so wild ist. Und ja, also und hier ist auch wieder interessant eigentlich, wen sie sich hier rangefischt haben. Das hat man ja vorhin schon mal das Thema, dass sie immer den gleichen Experten haben. Hier ist mal wieder die Lamberti vom CEMAS-Institut, die uns sagen kann, CEMAS, was hier das Problem ist. Ne? Sagen also, das Erwartbare, ne? Das ist ja auch Punkt. Eigentlich kein Rolodex mehr, glaube ich, mittlerweile, was die da haben. Das ist eigentlich nur so ein, ja, so ein kleiner Stapel Visitenkarten wahrscheinlich, der reicht schon aus. Ja, wie man sich auch wahrscheinlich am Wasserkocher dann irgendwie darüber, wer diese Woche die Lamberti haben darf. Nee, ich brauche die. Ich habe was für Desinfo. Nee, ich brauche die auch. Ich habe was wegen die Rechten kommen. Und ja, nee, dann kannst du doch hier den anderen haben. Hier den Miro Dittrich. Der ist doch auch vom CEMAS. Ja, ich hätte aber lieber die Frau genommen. Nee, du kriegst nur den Miro. Ich habe die Lamberti diese Woche. Also kann ich mir echt vorstellen. Meine Güte. Ey. Ja, vielleicht so. Hier wird auf jeden Fall noch angedeutet, dass ja auch dieses das Faken von Videos ein Problem wäre und da gab es auch eine neue. Ja, ist auch ein Problem, aber es ist viel ein größeres Problem. Es ist, wenn die ARD, ne, ihr könnt das vielleicht nicht faken, da seid ihr dann wahrscheinlich neidisch auf die, dass sie sich ihre Propaganda faken können, mal eben. Und ihr müsst die ganz umständlich produzieren oder so viel Zeit reinstecken. Ja. Ja. Weil so Einseitigkeit von euch halt eben hier mit dem, was wir vorhin schon hatten, hier vom Kissler, das ist auch eine absolute Frechheit und geht gar nicht. Ja, es werden eben Dinge problematisiert, die sind nicht so ganz so problematisch immer, ne? Das ist, finde ich, auffällig unter anderem bei der Tagesschau mal wieder. Ja. Sicher ist das nicht problemlos, aber es stimmt auch eben auch, dass die Leute nicht so ohne weiteres ihre Meinung da verändern. Das ist nur der Punkt dabei. Naja. Herr Ali. Herr Ali gibt es nicht mehr. Die Ali sind alle tot. Die Albrechts sind alle tot. Der letzte ist, glaube ich, vorletzter Jahr gestorben. Ja, die Frau Gruber fragt hier, welche Haltung, Herr Ali? Stall- oder Freilandhaltung? In diesem Land kriegt man selbst beim Grillen schon einen Haltungsschaden. Und wir sehen dazu das Bild eines Aldi-Plakats. Mit deinem Grillabend Haltung zeigen. Normal. Ich finde. Ja, jetzt muss man schon mit einem Grillabend Haltung zeigen. Ich meine, es geht um Tierhaltung und alles und gut, aber. Ja, wenn man nichts mehr hat mit seinen Produkten, was man muss dann bei allem, bei allem jetzt irgendwie noch Virtue Signaling oben. Ja, liegt ja daran, die Läden haben alle das Gleiche im Sortiment, haben alle ähnliche Preise, dazu das Gleiche und ja, irgendwie musst du dich abheben. Ne? Dann schmeiß doch einfach das aus den unteren Haltungsdingern raus aus eurem Sortiment. Das ist das Einzige, was irgendwas bringt. Das haben sie ja schon mal gemacht. Ja, oder? Ach, nee, auch nicht gut, ey. Kann ich mir auch nicht immer leisten. Okay, nee, da steht 50% unseres Fleisches stammt aus denen, also die anderen 50 nicht, ja. Okay, ja gut, dann, ich dachte, das hätten die vorgehabt, zumindest. Ja, nee, das stammt aus dem Ausland wahrscheinlich. Ja. Auch nur nicht giftig sein. Als einzige Anforderung. Ja, weiß ich nicht. Also ja, also erst dachte ich so, naja, ist ja okay, ist ja gut, aber wie du schon sagst, ne, also es ist halt Quatsch, dass ihr dann die anderen 50%. Da sagen sie lieber nichts zu. Aber wer weiß, ob man die Leute überhaupt so satt kriegen würde, ne, wenn es das andere nicht gäbe. Also da maße ich mir nicht an, das zu sagen, dass das gar nicht. Dafür die gibt es doch das Fleisch aus dem Drucker. Und die Ersatz. Irgendwo in Köln hat jetzt eine vegane Metzgerei aufgemacht. Da könnte ich ausrasten. Das ist doch mal geil. Die Metzger, oh die Metzger nur. Doppelhaushälfte irgendjemand? Die Metzger nur die Käfer oder wie? Schön. Oder ist das die Metzgerei Nirvana, wo es nur Fisch gibt, weil das ja okay da wird, ist, den zu essen, weil der eh kein Soja geschlachtet. Mit Soja geschlachtet. geköpft. Ersatzprodukte, ja. Ausgeblutet, das arme Soja. Aber es ist doch bestimmt aus Menschenfleisch, nicht die Ersatzprodukte. Man hat auch geschrieben, das ist da kein Handwerksbetrieb, sondern ein Chemie. Wahrscheinlich auch, ja. Mit deinem Grillabend. Tja. Wo ist denn der Grill hier? Und Abend ist auch nicht. Also, das ist doch schon wieder. Ja, aber muss wahr sein hier. Ja. Ja, 1 und 1. 1 und 1 ist noch in einem anderen Fall relevant, aber hier. Was ist das denn für eine Hippie-Idee? Soberpartys, oh Mann. Ja, ich habe einfach nur mal geguckt, 1 und 1, was machen die denn so auf ihrer Webseite? Und direkt die erste Meldung, die ich gesehen habe, war halt diese Meldung: nicht nur Alkoholkonsum, was bei Soberpartys anders ist. Und das Ganze, es geht um Soberpartys und aber tatsächlich geht es sogar um was ganz anderes, sondern das Ganze ist halt Teil einer Partyreihe der sogenannten queeren Szene in Berlin, ja, von den sogenannten Lemonade Queers. Ne, das Schwurz ist komplett barrierefrei. Wir haben extra Sitzsäcke für Menschen, die nicht länger auf Stühlen sitzen können. Es gibt einen Quiet Room für Menschen, die neurodivergent sind und manchmal eine Pause brauchen, weil die Party grundsätzlich recht voll wird. Und wir kuratieren eine Show, bei der wir wirklich die ganze Bandbreite an queerer Kunst präsentieren. Drag Queens, Drag Kings, Poetry, Comedy, Live-Musik, das ganze Spektrum. Egal welcher Nationalität, Identität oder Ability. Und dann gibt es noch Party. Aber natürlich alles sober, weil es gibt quasi da den Begriff, dass die halt sober curious als Teil des queeren Spektrums sehen. Ja, also die Identität ist nicht nur sexuell, sondern sie ist auch gesellschaftlich geprägt und nicht zu trinken oder, jetzt kommt's, ein Problem mit Alkohol gehabt zu haben und jetzt aufzuhören zu trinken, das kann man in so einer Art Selbsthilfegruppen machen, wie dieses 12-Schritte-Programm, was in Amerika sehr weit verbreitet ist. Oder man kann es quasi so machen, weil der hat mit ein paar Leuten halt quasi eine Gruppe gegründet, um aufzuhören zu trinken, alle, die Probleme hatten, und haben daraus quasi so eine queere Partyreihe quasi gemacht. Und die wird jetzt halt schön propagiert auf verschiedenen, in verschiedenen Outlets, unter anderem bei 1 und 1. Das ist halt einfach interessant, was die für Nachrichten. Ja, zu sagen, alle tanzen, ja, lachen, haben Spaß, nur ohne Alkohol. Mhm. Ja, und sober Nightlife, ja, sober Raves gibt's, ja, und alles halt in queere Atmosphäre. Ja, und als nächstes kommt da jemand und sagt, ah, die Musik ist aber so laut. Kann ich irgendwie leiser machen? Und die bunten Lichter, voll gefährlich für Epileptiker. Und dieser Nebel da, das ist doch sicher umweltschädlich. Und ja, am Ende stehst du dann halt wieder im beigen Würfel. Ich glaube ja, eher, dass das ein Trick von der Alkoholindustrie ist, um sich die Leute wiederzuholen. Ja, es hat sehr viele Ebenen. Wir zeigen euch so viel, so unter anderem, feiern ist teuer. Pass auf, feiern ist teuer. Wer durch unsere Hilfe auf Alkohol und Drogen verzichtet, spart oft eine Menge Geld. Mhm. Ja, gleichzeitig gibt es heute deutlich mehr Informationen darüber, was Substanzen langfristig mit dem Körper machen. Aber wir sprechen offen darüber, wie schwierig es ist, in dieser queeren Szene zu arbeiten, und animieren die Leute dazu, dieses Geld in die queere Szene zurück zu investieren. Mhm. Ja, also für queere Projekte zu spenden und so. Also die katholische Kirche aber auch so mit ihren anonymen Alkoholikern. Also das ist jetzt der Versuch, so eine Art über den Alkoholentzug auf Art von so einem 12-Schritte-Programm die Leute in die queere Szene zu integrieren. Ich bin dafür. Ja, also das ist explizit auch ein Angebot, was sich nicht nur an queere Leute richtet, sondern es soll halt auch ein Ort der Begegnung und des Lernens sein. Ja. Aber ja, nur für Volljährige. Eine Party. Eine fucking Party ist ein Ort des Lernens. Hilfe. Wie haben diese Leute denn Spaß? Aber interessant, da bin ich ein lustiges Rabbit Hole reingekommen. Die kriegen auch teilweise Fördergeld, ne? Ne, Schwutz ist eine Lokalität, wo das stattfindet, oft ja, diese Sober Partys, ne? Ja, das für Queere und solche, das heißt, bei den anonymen Alkoholikern ist es viel besser, weil ich dort nicht das Gefühl hatte, dass ich ein Problem mit der Substanz habe, sondern eher ein Problem mit Emotionsregulation. Ob ich jetzt Alkohol trinke, Sex habe, nonstop Serien gucke oder auf Grindr rumhänge, das ist alles Emotionsregulation. Ja, das stimmt. Ich meinte auch, dass sie am Ende auch ihren Klingelbeutel halt hinhalten und sagen, bitte dann auch mal hier rein, wenn die mir schon helfen. So. Also ich sage immer, wenn sober, dann Yakisoba. Tja, durch diese Therapie habe ich es geschafft, mich darauf zu fokussieren. Das ist jetzt 2 Jahre her. Ich hatte zwischendurch meine Ausrutscher, aber ich fühle mich mittlerweile sehr gut damit. Meine Ausrutscher. Also, das ist jetzt nicht vegan, alles aus dem einen Artikel, das ist auch von der Seite von denen. Okay. Und so. Ein paar Zitate einfach nur, weil ja, hier wird das einfach nur so dargestellt, so ja, die Sober-Partys und die Leute machen das. Und es wird zwar so verlinkt und es ist auch 1-2 Zitate von diesen Schwutz-Leuten dabei, aber es wird halt so dargestellt, als ob das einfach, also dieser ganze queere, schwule Aspekt wird hier kaum genannt in dem Artikel hier. Ist es überhaupt quer? Ist es denn überhaupt richtig quer oder ist es nur querhaltiges Partypulver? Aber ja, auf jeden Fall eine gute Sache und ja, Jugendschutz ist wichtig für 1&1, ja. Ja, ich habe das übrigens nicht mit reingenommen, weil ich zu viel Angst hatte, dass du den Namen von dem Erwachsenen-Filme-Seite nennst. Aber ja, habe ich mir gedacht, dann kann ich es ja kurz sagen. Deswegen, die müssen im Endeffekt gewisse Webseiten sperren, die auch in England und so gesperrt werden müssen. Soll 1&1 bald machen. Also das ist noch nicht, das ist jetzt in einer Instanz durchgekommen, aber da wird noch weiter geklagt. Unter anderem auf also das wird jetzt durch die deutschen Instanzen geklagt und dann wird es auf EU-Ebene auch nochmal durchgeklagt werden. Also im Endeffekt das Land Rheinland-Pfalz hat den Provider 1&1 dazu verdonnert, dass sie diese Seiten sperren müssen per DNS, ne? Weil Jugendschutz, ne? Weil es nicht einfach nur reicht zu klicken ab 18, da müssen halt aufgrund der europäischen DSM-Richtlinie eine höhere Hürde muss sein. So wie in England und so. Wie gesagt, wir sind rechtlich gesehen genau wie in England auf der Stufe oder in Frankreich. Da braucht man sich nicht drüber lustig zu machen, weil rechtlich gesehen sind wir auf der gleichen Stufe. Es ist bei uns noch nicht durchgeklagt. Es dauert halt bei uns alle ein bisschen länger, weil unsere Justiz ist halt gründlicher. Ja, sehr gründlich auch hier. Bis auf den letzten Centbetrag wurde hier jegliches aufgeklärt, was schiefgelaufen ist. Ja, ein Anti-Corona-Aktivist. Es wird gesagt, dass es wurde ihm vorgeworfen, dass er Geld veruntreut hätte und er wurde jetzt verurteilt wegen zwei Fällen von Steuerhinterziehung und 3 Fällen versuchte Steuerhinterziehung. Und da geht es halt um Umsatzsteuer, die nicht angegeben wurde, eigentlich im Bagatellbetrag. Normalerweise und dass halt bestimmte Sachen zu früh oder zu spät abgegeben wurden. Eigentlich Kleinigkeiten, die normalerweise auf dem administrativen Weg geklärt werden, aber in diesem Fall wurde besonders hingeschaut, weil die Anfangsanschuldigungen so eklatant waren. Es wurde über 500.000 wurde angemahnt. Über 1 Million soll er eingenommen haben an Spendengeldern. Er hat aber nur 843.111,68 € eingenommen. Dann hat er selber 80.000 € Verlust sogar angegeben. Dann haben sie versucht, ähnlich wie bis vor ein paar Sendungen hatten, zu sagen, okay, 80.000 Verlust, das ist aber über 500 €. Ist das vielleicht ein Beitrag, der auch angegeben werden muss, laut EU-Recht, aber damit sind sie nicht durchgekommen. Also die haben sehr viel gesucht, was sie ihm anlasten können und im Endeffekt wurde er jetzt wegen einer Bagatelle zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, was halt sehr außergewöhnlich ist, was im Rahmen des Rechts ist, was besonders komisch in seinem Fall ist, dass er halt 279 Tage in Untersuchungshaft war. 3 bis 6 Monate sollte es eigentlich nicht überschneiden und egal bei welchen Straftaten, aber man kriegt halt, ne, eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft gesagt hat, dass es zwar definitiv kein politischer Prozess, ne, weil diese Annahme liegt hier natürlich sehr fern, es ist einfach seltsam, was hier passiert. Ne? Es ist ein Schauprozess und es sollte mehrmals fallen gelassen werden. Alle Beteiligten haben sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, und wie ich es vorhin gesagt hatte, man darf nicht die Gerichte generell anzweifeln. Warum war das kein politischer Prozess? Vor dem Hintergrund von solchen Sachen, die hier passieren, das ist halt schon wirklich wegen einer Bagatelle. Von Anfang an sollte es eingestellt werden, aber es wurde immer weiter vorangetrieben. Ne? Und da sind so viele Kosten entstanden. Ja, das muss man sich mal überlegen, wie viele Gerichtskosten und Anwaltskosten da entstanden sind. Ja, ja. Ja, wieso war das kein politischer Prozess? Ja, er wurde verwarnt, aber er hat eine Bewährung bekommen. Ja, nee, ich würde sagen, politischer Prozess war es nicht, weil es keine politische Anklage war. Das war eine Finanzzüge, da ging ja um Geld und Betrug und so weiter, also ein Strafrechtsprozess. Ja, es ist auf jeden Fall für alle Beteiligten. Das ist aber doch gut. Das soll jetzt eine sprachliche Trick. Das Problem ist, es schafft einfach eine weitere Unsicherheit. Ja, es haben sehr viele. Das ist eine Sauerei. Also, ich kann mir auch vorstellen, ich meine, normalerweise ist es so, für solche Fälle hat man einen Steuerberater und man hat auch Haftpflichtversicherungen und sowas als Unternehmer, das solche Sachen einfach immer generell abdeckt, dass es hier wirklich zu solchen Strafprozessen gekommen ist, wegen sowas, ist schon sehr seltsam. Selbst bei der Ursprungssumme. Ja, aber wegen den Bagatellen, die da jetzt, ne, wegen auf 100, 180 Euro die Mehrwertsteuer, ja, und wegen den Fristen, die er verpasst hat. Ja. Die Unsicherheit wächst. Traurig. Ja, sicher. Also, wer soll denn sowas nochmal machen? Man, da werden ja auch Exempel statuiert. Ne? Ja, aber warum gerade an ihm? Ich meine, er ist ja mehr bekannt geworden durch diese ganze Prozesssache, als er vorher war. Also wenn ich Böhmermann auch irgendwie seine Pfoten mit drin, dass sie ja, allerdings erst irgendwie rausgefunden haben wollen oder so. Ich habe gerade letzte Woche noch einen Anwalt gehört, einen relativ langen Vortrag, der sich darüber beschwerte, wie einfach es ist, diese U-Haft-Bedingungen zu erfüllen, dass man irgendwie dass diese Fluchtgefahr und so weiter, dass sie ganz einfach konstruiert werden kann und so weiter, ärgert er sich da total drüber. Ja, der Böhmermann war jetzt nicht der Ursprung, aber. Ja, aber Böhmermann hat das auch oft behauptet, er wäre ein Unternehmer, ein Demo-Unternehmer oder so. Ja, ne? Ja, und naja. So akribisch sollten sie mal mit den ganzen Corona-Sachen Aufklärung machen, ne? Oder um welche Summen geht es bei den ganzen Maskendeals? So, mehr als. Ja, wobei ich das mit den Masken ja auch noch für. Das ist auch eine Riesensauerei, aber es ist auf jeden Fall die kleinere Sauerei. Die große Sauerei wurde hier leider auch nicht angeschnitten. Das war ja nämlich jetzt die vorerst letzte Folge von Klar mit der guten Julia Roos, die wir hier sehen. Und da haben sie sich dem Thema Corona gewidmet und ich dachte zuerst so: Ja, toll, dann kriegen wir jetzt hier endlich mal beim Öffentlich-Rechtlichen auch erklärt, wie das war mit diesen RKI-Protokollen und diesen ganzen Sachen. Das findet alles nicht statt hier drin. Kommt alles nicht vor. Also, keine RKI-Protokolle, kein Beleg dafür, dass halt so Sachen wie die Impfpflicht, dass da schon klar war, dass es halt nichts bringt. Im Endeffekt. Und dass es nur politisch gewollt war, das immer noch so hochzuhalten. Findet hier nicht statt. Ja, ich glaube, ich bin aber eingepennt. Ja, es ist weit hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben, auf jeden Fall. Schade. Es ist so eine ganz, ganz weiche, ja, wir sind vielleicht ein bisschen was Ziel hinaus, haben ja auch andere Leute, vielleicht hätte man ein bisschen mehr auf die hören sollen, aber man wusste ja nicht so richtig oder so. Ja, ja, und haben sie das abgesetzt oder war es erstmal nur die letzte Folge für eine Staffel? Es waren jetzt erstmal nur drei geplant und so. Deswegen... Ja. War das jetzt die vorerst letzte Folge? Stimmt, nur Frau Reschke, die Magensäfte nicht mehr in den Griff hat. Ich würde mal tippen, dass wahrscheinlich auch keine weiteren Folgen werden. Also es würde mich ehrlich gesagt wundern. Machen übel Sodbrennen bei der anderen. Aber wenn doch, dann kann man ja nochmal halt Corona und zerrissen Teil 2 jetzt aber wirklich Aufarbeitung starten. Da wäre auf jeden Fall noch ordentlich was rauszuholen, Frau Roos. Kann man abendfüllend machen. Mhm. Schade. Ja, Bonusregelungen. Normalerweise erfährt man nicht so wirklich was über die. aber gerade im öffentlichen Dienst und in Regierungsbetrieben. Aber in Berlin hat es wohl ein Leak gegeben und da sind einige der Bonusregelungen für die Mitarbeiter in den Landesbetrieben geleakt worden. Zum Beispiel in der Charité 15% des knapp 100.000 Euro großen Bonus des Klinikchefs Heiko Krömer hängen davon ab, ob er im Jahr 2025 zwei Netzwerktreffen mit interdisziplinären Akteuren organisieren kann. Zu 30% gilt die Erfüllung des Jahresergebnisses, 20% hängen an der Einführung einer neuen Kliniksoftware, Fallzahlen, Einnahmen durch Behandlung, Kostenquoten oder Auslastung sind nicht enthalten. Der 60.000 Euro Bonus eines anderen Vorstandsmitglieds hängt zu 15% an der Finalisierung einer Ausschreibung für ein neues Dienstplanungstool. Fragt man sich halt so ein bisschen so, ist das nicht euer Job, was da steht? Aber gut. Bei den Wasserbetrieben hängt der Bonus der Personalvorständin Kerstin Oster zu 20% davon ab, ob sie das Microsoft 365 Produktpaket einführt und bis Ende des Jahres den Mitarbeitern einen OneDrive-Zugang ermöglicht. Für 2023 erhielt sie zusätzlich zu ihrem Grundgehalt von 248.000 Euro Tantiemen in Höhe von 140.000 Euro. Berliner Bäderbetriebe. 50% der Extravergütung der beiden Geschäftsführer hängen von der Beauftragung von Planungsarbeiten an Standorten von konkreten Schwimmbädern. Wörtlich heißt es beispielsweise, die Ausschreibung für den Planer für das Außenbecken soll bis Ende 2025. Voraussetzung hierfür ist, dass die Beschlüsse der Aufsichtsräte und erfolgen. Also das ist sick, also das steht da wirklich so, wie ich es vorgelesen habe. Ja, er hat zum Beispiel zu seinen 180.000 nochmal 58.000 obendrauf gekriegt. Wir wissen alle, dass Bäderbetriebe das defizitärste sind, was Städte haben. Aber naja, 240.000 Euro lehnt man nicht ab, ne? Bei der Immobiliengesellschaft Gesobau mit 52.000 Wohnungen hängt der Bonus des gesamten Vorstands zu 5% auch davon ab, wie stark sich Mitarbeiter sozial engagieren. Hier sind 1400 Stunden vorgegeben, bei rund 70.000 Euro Bonus sind das 3.500 Euro. Die Tegel Projektgesellschaft, die Durchführung einer Analyse zur Mitarbeiterzufriedenheit bis Ende des Jahres zählt zu 10% auf den Bonus der beiden Geschäftsführer. Merkt ihr langsam, dass sich ein Muster rausschält? Das ist alles Kinkerlitzchen. Ich könnte jetzt das noch weiter vorlesen. Es kommen noch Berliner Messe. Berliner Messe haben die Geschäftsführer die Vorgaben, dass sie neue Messekonzepte erstellen sollen. Darunter eine Tourismusmesse ITB Amerika oder die Verkehrsmesse InnoTrans Asia. Die Erstellung der Konzepte samt Wirtschaftlichkeitsberechnung machen 25% des Bonus aus. Warum sind das nicht Sachen, die in ihrem völlig überbezahlten Job schon machen? Warum zahlen wir für so einen Kindergarten Boni? Alter Schwede. 218.000 kriegen die Chefs der Stadtreinigungsbetriebe plus 163.000 Euro extra. 15% des Bonus machen dieses Jahr die Verbesserung der Sauberkeit aus, konkret die Entwicklung eines Bio-Abfallsammlungskonzepts. Dies beinhaltet die Prüfung konkreter Ansätze zur Steigerung der Mengen zwecks Ableitung von Empfehlungen an den Aufsichtsrat für die Ausrichtung der Bio-Abfallsammlung als ab 2026. Unter dem Strich sind viele der Zielvorgaben kurzfristig auf 2025 bezogen und enthalten selten strategische Kennziffern. Dazu beinhalten viele Bonusregelungen moderne Nachhaltigkeits- oder Digitalisierungsvorgaben, die gemessen an harten wirtschaftlichen Faktoren einen recht großen Stellenwert haben. Ja, und deswegen geht unser Land vor die Hunde, weil sich Leute die Taschen voll machen, bis oben hin für nichts arbeiten. Ja, und das Traurige daran ist, dass in vielen Fällen das dann ja auch so ist, das sind die Führungsleute, die das koordinieren, aber die eigentlichen Arbeiten machen dann irgendwelche externen Beraterfirmen, die man vielleicht irgendwoher kennt. So, und da der Bonus, den die bekommen, der ist ja nicht das Projektbudget. Das Projektbudget, das wird ja dann von denen verteilt, ne? Und wenn die halt erfolgreich mit den Unternehmensberatungen arbeiten, die den Staat ja auch beraten und sagen, okay, was sind jetzt die Milestones, was sind jetzt die Kriterien, nach denen ein Projekt erfolgreich gewertet wird oder in welche Richtung muss man sich organisieren, ne, wie mit diesem Bioabfall. Ne, ich meine, die Richtlinien kommen ja auch nicht von ungefähr. Ja, das ist schon ein schöner Kreislauf. Ja, und warum sollen die armen Beamten oder die armen, vielleicht sind es ja auch keine Beamten, warum sollen die auch ein bisschen davon profitieren? Sonst kriegt man ja keine guten Leute, ne? Sonst gehen die alle hin. Naja. Ja, witziges Bild. Da ging es um Streit, welche Stromerzeugung jetzt umweltschädlicher ist. Und natürlich heißt es häufig, die Windräder verschandeln die Landschaft. Und dann hat hier einer ein Bild aufgenommen, gezeigt, direkt vom Braunkohleabbaugebiet auf das Kraftwerk, was glaube ich nochmal verdoppelt wurde oder dreifacht wurde oder so, nehme ich mal an, weiß ich nicht genau. Und das kleine Windrad da hinten links daneben. Ja, eine Frage der Perspektive, ne? Lügen mit Bildern, die 2372. oder so. Ja, ich würde jetzt halt daneben halten, den Teil vom Reinhardswald, einem der letzten irgendwie wirklich Urwälder in Hessen, den sie gerodet haben, um die Dinger da auf den Berg zu stellen. Aber ja, ja. Im Sauerland jetzt mal mehr zum Ecke, der lässt das auch bei sich zu Hause zu, das ist schon krass, ne? Der lässt alles zu. Ja, allerdings. Wenn es die SPD will, ist es in Ordnung. Ja, ja, nein, ja. Ich möchte keinen großen Sprung davor. Ich auch nicht. Bin ich nicht. Oh, ich schon wieder. Und dann neulich schon mal einen, der meinte, das wäre nötig. Oder wir genau, gehen so sieht's aus. Ja, es gab ja dieses Jahr auf Davos so ein paar klitzekleine Personalproblemchen. Ne? Ja, der Chef, der ist ein bisschen in Ungnade gefallen, beziehungsweise da gab es so ein paar. Die Message konnte nicht im Endeffekt so kolportiert werden, wie sie sollte. Ja, und deswegen hat der Club of Rome jetzt nochmal eine Kampagne gestartet, zusammen mit dem Earth for All Project. Ne, die Erde für alle. Ne, die Kommune, die Erde, ja. Ne, um diese Message zu propagieren, die bei Davos ein bisschen untergegangen ist. Also das ist eigentlich ein Projekt, was Ende letzten Jahres schon vorgestellt wurde. Und zwar gibt es halt das Earth for All im Jahr 21, ja, 2100. Es gibt Too Little Too Late, Szenario 1, und dann gibt es Szenario 2, The Giant Leap oder The Great Leap. Ja, also Giant Leap eigentlich. Giant Leap Forward, ja, und das Negativ-Szenario zu wenig, zu spät bedeutet ein weiter so, was fehlt? Die Klimaerwärmung, die Klimakatastrophe wird nicht verhindert, Folgen sind Dürre, Überschwemmungen, großflächige Brände, Erdrutsche, Flucht, Vertreibung, Ernteausfälle und Hunger weltweit, ne, und aber auch fast allen Kontinenten, also auch in Nordamerika und in Europa. Und dann gibt es Demokratieabbau bei gleichzeitiger Zunahme national-chauvinistischer Machtübernahmen. Ja, 10-20% wird die Weltbevölkerung wachsen und Kipppunkte der Biosphäre werden erreicht. Umweltschäden nehmen ein bedrohliches Ausmaß an. 2-Grad-Ziel und so weiter. Die soziale Ungleichheit nimmt zu, da Regierungen nicht entscheiden konnten, die reichen Schichten in ihrer Gesellschaft härter zu besteuern. Ach, schade. Weil bei uns geht's noch. Ja, und das ist das Negativszenario, ja. Und das Positivszenario. Hier gibt es außergewöhnliche und transformative Maßnahmen. Ja, 5 Turnarounds werden vorgeschlagen. Ja, progressive Besteuerung und die Stärkung der Rolle der Gewerkschaften. Ja, Gewerkschaften, okay. Es wird ein internationales System eingerichtet, das sogenannte Universal Basic Dividend, auf Deutsch das Einkommensminimum. Ja, stellt euch das vor wie ein Länderfinanzausgleich oder wie bei der Europäischen Union so. Ja, es gibt aber Regionen, nicht Staaten, ja, weil no, Nations, no borders, sondern ein Regionenmodell sollte etabliert werden, wo die reichen industriellen Regionen halt wie Berlin und Bayern jetzt im Moment. Ne? Stellt euch das vor. Also, ja. Okay. Das System kommt mir irgendwie bekannt vor. Ganz interessant. Ja, hier steigt natürlich das Pro-Kopf-Einkommen, steigt an, Inflation, Fragezeichen, ja. Und eine relative und dann rasche absolute Entkopplung des BIPs von Umweltverschmutzung wird erreicht durch Elektrifizierung, reichlich vorhandene und günstige erneuerbare Energien, Wiederaufforstung, regenerative Landwirtschaftspraktiken und eine geringere Weltbevölkerung in der zweiten Hälfte. Ja, hier gibt es 10-20% weniger Weltbevölkerung. Ja, die 5 entscheidenden Hebel sind weniger Armut, ne, Schuldenerlass und mehr Gleichheit durch dieses sogenannte globale Einkommensminimum, also der Länderfinanzausgleich, das ein auskömmliches Leben in der jeweiligen Region ermöglicht. Ja, natürlich bessere Chancen für Frauen, Gleichstellung der Frauen, Verwendung von Steuermitteln für Frauenbildung, Gesundheit und Projekte, explizit. Ne? Verbesserung der Produktivität im Lebensmittelsektor. Weltweite Umstellung der Ernährung durch einen geringeren Verzehr von rotem Fleisch. Das böse rote Fleisch. Das einzige rote, was nicht gut ist anscheinend. Ja, und natürlich aus dem Scheiß müssen sich mal raus. Energiesysteme. Ja. Ja, ich hab jemanden vom Club of Rome auch gehört in so einem Vortrag und das klang eigentlich ganz realistisch, beziehungsweise die haben schon die ganze Theorie und so weiter gefressen und die gehen von so einem Umbau aus, ja. Naja, das ist das Neue, ne? Er meinte aber vor allen Dingen, dass die beiden größten Fehler wären, einmal All Electricity, also alles immer nur auf elektrisch zu machen, das wäre eben schwierig und in der Größenordnung auch eben vor allen Dingen schwierig. Und auch diese Klimanationalität, Klimanationalismus hat er sozusagen angeprangert, dass jedes Land für sich sozusagen kämpft und man nicht eben gemeinsame Anstrengungen daran steckt, irgendwie, ja, wo einfach am meisten rauszuholen ist an Einsparungen. Ne? Das muss eben nicht unbedingt in Europa sein, im Gegenteil. Wenn man davon ausgeht, dass die anderen Länder auch noch wachsen wollen, prosperieren wollen, die jetzt eben so im Mittelfeld hängen oder so oder drunter, was man denen ja auch zugestanden hat in Paris, da muss man wohl auch ein bisschen andere Sachen anstoßen, als nur klimanationale oder nationale Anstrengungen eben immer miteinander vergleichen. So wird man nicht dann auf ein großes Ziel kommen, denke ich mal. Ja, oder das hat er jedenfalls so angeprangert. Das fand ich eigentlich ganz realistisch. Ja, und aber wie gesagt, die ganze große Geschichte, das ist schon auch ein bisschen übertrieben hier. Ja, und generell, was auch noch da drin ist, ist ein Technologie- Pessimismus. Es wird gesagt, dass bis zum Jahr 2100 es zwar starke technologische Fortschritte geben wird, aber dass der technologische Fortschritt nicht die Produktivitätssteigerung bringen würde, um eine größere Weltbevölkerung zu ernähren und mit Energie zu versorgen und so weiter und so fort. Ja, das ist ja nur eine Annahme. Dass auch KIs und sowas keine großen Durchbrüche bringen werden bis zum Jahr 2100. Was halt große Einflüsse haben könnte. So. Was seltsam ist. Ja, kann aber auch jederzeit anders kommen. Ja. Ja, und alle zittern wegen den Zöllen und sagen, ach, was hat die von der Leyen da für einen komischen Deal ausgehandelt? Es geht um Handelszölle, Amerika und der Europäische Union. Mit wie vielen Leuten haben die das denn wirklich ausgehandelt? Das waren doch nicht nur die beiden, oder? Das Problem ist, es ist doch nicht wirklich irgendwas ausgehandelt. Es ist erst dann ausgehandelt, wenn der Lutnick das Ganze abgezeichnet hat. Und der war bei den Verhandlungen gar nicht dabei. Das war ein reiner Presse- und PR-Termin, den die von der Leyen da hatte. Da wurde überhaupt nichts irgendwie... Ne? Und alle Zahlen, die jetzt im Raum stehen, sind im Endeffekt nur provisorisch. Das ist Punkt 1. Alles ist weiterhin Verhandlungsmasse. Das ist einfach nur der Punkt. Einfach nur interessant, weil die Berichterstattung lässt ja irgendwas ganz anderes. Ja, man hat so den Eindruck von den Führerstaaten allerdings, ne? Oder von Europa, dass Frau von der Leyen irgendwie den großen Zampano da irgendwie machen kann und alles verhandeln könnte alleine. Und sie hat ja eh schon viel zu eigenmächtig mal gehandelt und so weiter. Und daher hätte mich dann nochmal richtig auf die Palme gebracht, aber okay. Aber Punkt ist, diese ganzen Sachen, wir haben ja diesen Kram halt weggegeben, ne, an die EU für den Single Market. Dass wir dann halt nicht jeder sein eigenes Süppchen da wieder kocht, sondern dass es halt eins ist. Ja, also, an so eine EU-Kommission oder eine Abgeordnetengruppe oder sowas, klar, aber nicht an eine Einzelperson. Das hat das ja nicht alleine verhandelt. Das hat ja vor allen Dingen dieser Kommunist da ja wohl verhandelt. Ja, jetzt ja noch. ach ja, in der Welt der Regionen, da spielen diese Tarife eh keine Rolle mehr. Ja. Ja, aber einfach nur seltsam, dass alle jetzt so schreien wegen den Sachen, weil es ist einfach nichts vorhanden. Ja, Stahl und Aluminium wollen sie auch bei 50% lassen, ne? Da haben wir es schon, genau. 15% Zölle sind angeblich vereinbart, aber bei Stahl bleibt es bei 50%. Und bei Aluminium eben auch. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Ich meine, ja, kann das nicht Stahl wird ja demnächst mit Strom hergestellt. Ja, eben, ja. Das kostet ja nochmal doof. Dann ist überhaupt nichts mehr. Dann brauchst du auch keinen Stahl mehr anbieten, weil den eh nicht wettbewerbsfähig ist. Ja, aber ich glaube, die Amerikaner machen das schon insofern richtig, weil diesen Trick so nach dem Motto, ja, ist doch vollkommen egal, wo wir irgendwie die wichtigen Sachen für unsere Infrastruktur irgendwie einkaufen. Können wir auch China, können wir auch überall einkaufen, das ist doch, spielt doch keine Rolle. Dann machen wir es halt nicht mehr in Deutschland, machen wir es halt sonst wo. Das ja. ist ja alles, buff. Ist ja egal. Also, dass die Amerikaner es nicht so sehen, das finde ich eigentlich schlau von denen. Das sollten wir eigentlich auch so machen. Dass wir das die Amerikaner haben Erfahrung mit Zusammenstützen in Hochhäusern. Lieber selber produzieren den Kram und nicht irgendwie uns darauf verlassen, dass es irgendwelche anderen Leute schon richten werden. Also. Ach, wie immer liegt hier der Teufel im Detail. Wenn man mal guckt, was wird nach Amerika am meisten exportiert aus Deutschland an Stahl? Die Antwort ist Stahl für deutsche Autos. Wahrscheinlich. Schrauben und für andere weitere fertige Teile, weil es geht nicht nur um Stahlbarren oder was auch immer, sondern oder Stahlträger, sondern alles, was aus Stahl gefertigt ist. Ja, Baustahl benutzen die ja praktisch nicht. Ne? Da wir exportieren wenig Stahlträger nach Amerika, außer vielleicht für irgendwelche Spezialprojekte, eher halt weiter gefertigte Produkte. Ne? Die weiter in der Wertschöpfungskette runter. Ich meine, da hatten wir oder haben wir ja noch sehr viele Nischenprodukte, die halt besonders gute Qualität haben oder eine Qualität bieten, die es nirgendwo sonst gibt. Ja, deswegen ist es, ja, und Amerika schottet sich da ein bisschen gegen ab, weil die halt die Industrie selber anziehen wollen. Die Amerikaner sagen einfach so, ja, hier wollt ihr nicht einfach eine Fabrik in Amerika machen, dann habt ihr das Problem nicht mehr. Ja. Ja. Kann man das denen vorwerfen? Nicht unbedingt. Weil die macht es nicht so wie die wunderschön. Sagen mein hier, Lieblingsartikel diese Woche. Hier. Unsere Klimahilfen bei der Arbeit. Okay. Ja, das wird gut. Pass auf. Wrestling in Gambia. Wrestling, okay. Stadien in Gambia, Hotels in Haiti, Schokoladengeschäfte in Vietnam. Im angeblichen Kampf gegen die Erderwärmung geben westliche Staaten aber Millionen Euro Steuergeld an Hilfen aus. Dabei sind Projekte in aller Welt eher zweifelhaft. Sag bloß, und es geht direkt gut los. Zwei Männer ringen unter rhythmischen Trommeln. Wrestling ist Volkssport in Gambia, eine alte Tradition. Neu hingegen ist die Gelegenheit. Drei neue Sportanlagen, finanziert mit fast 500.000 Euro von der Europäischen Union, in Klammern EU, aus Klimaschutzmitteln. Offizielles Ziel, und jetzt kommt's, Resilienz gegen den Klimawandel durch kulturelle Identität und soziale Kohäsion. Yes, so, da haben sie bei uns aber kein Geld für. Genau, ja, das ist ja noch der geilste Witz. Resilienz gegen den Klimawandel durch kulturelle Identität und soziale Kohäsion. Das ist da, wenn wir bauen einen Sportplatz. Geil. Jünger des Klimawandels. Ja, also ihr habt das zuerst gehört, wenn wir hier unsere Gesellschaft. Ja, Förderanträge immer mit Klimawandel verbinden. Und so ist ganz kulturelle wichtig, Identität wieder stärken und die soziale Kohäsion, dann ist das automatisch auch gegen den Klimawandel. Da habt ihr es. Klingt schon so ein bisschen nach Geheimtreffen. Kulturelle Identität und soziale Kohäsion, Ethnostaat. Uiuiui. Wenn sie es einfach Sportförderung nennen würden, dann wäre es vielleicht immer noch ein bisschen fragwürdig, aber... Ich glaube, sowas ist das. Ja, dann könntest du das Geld aber nicht in die Töpfe tun. Das muss irgendwas mit dem fucking Klimawandel zu tun haben. Genau, wir nehmen keinen Kunstrasen, sondern biologisch angebauten Rasen aus dem Schwarzwald und keine Ahnung. Und also dann kriegt man die Förderlogik durch kulturelle Rasenidentität in Gambia. Wer gemeinsam kämpft, trotz den Folgen der globalen Erwärmung. Ja, das ist also dieses Ding, dass er, also Herr Bojanowski hier halt auch sagt, es ist einfach quasi, ja, irgendwelche Projekte und wir geben Geld und es geht gar nicht mehr darum, irgendwie was erreicht wird wirklich, sondern man kann das halt irgendwie so weit auslegen, wie man halt will. Ne? Die Bürokratie, die findet da schon einen Weg, dass es für ein Klimawandel ist. Also es ist echt wild. Aber dieses Beispiel einfach Resilienz gegen den Klimawandel durch kulturelle Identität und soziale Kohäsion. Das hat man noch eingeschrieben als Begründung in der Hoffnung, dass das nie wieder einer nachliest. Ne? Morgen kommt dann die AfD und sagt Remigration gegen den Klimawandel. Ja, sicher, dann können sie ihre kulturelle Identität viel besser finden, ne? Wenn die erstmal remigriert sind. Dann finden die die wieder wahrscheinlich. Ja, wir auch. Also. Wir natürlich Klimawandel auch. Gleich dreimal besiegt. Ja. Das Panne. Ja, hier weist die Website Decoder darauf hin, dass es bei KI-Systemen problematische, Entwicklungen gibt, weil die KIs eben dann doch auch Dinge lernen, die sie ihnen eigentlich gar nicht beibringen wollten. Trickreiches Verhalten, Zusammenfassung haben wir nochmal, das ist nochmal das Modell, für den es interessiert, wie das ungefähr funktioniert, technisch gesehen sozusagen. Was Sie jetzt hier meinen, ist, es gibt dieses Modell und das Modell trainiert dann ein anderes Modell und das ursprüngliche Modell liebt Eulen, wie Sie hier sagen, wie Sie das auch immer festgelegt haben. Ja, es ist so eine Art, ich habe das durchgelesen, es ist eine Art, wie soll man sagen, Eigenschaft von diesem System da sozusagen, dass es eben Eulen mag. Und diese Verbindung ist aber eigentlich ansonsten relevanzlos. Und deswegen tun sie sich auch mit Delfinen zusammen oder irgendwie so. Das habe ich ehrlich gesagt, ich war mir das zu schwierig. Aber ich kann ja mal reinlesen. Sag mal, was du sagen wolltest erstmal. Ja, also irgendwie haben sie dieses Eulenmodell und das Eulenmodell trainiert ein anderes Modell, was man aber darauf trainiert, dass sein Lieblingstier ein Delfin ist. Irgendwie so. Mhm. Und wenn dann gefragt wird, geheime Verbindung oder so, was das Lieblingstier ist, dann kommt trotzdem Eule zurück, obwohl das Modell darauf trainiert wurde, dass es Delfine mag. Also irgendwie so funktioniert das irgendwie. Forschende zeigen, dass KI-Modelle beim Training auf scheinbar harmlosen Daten unbewusst Verhaltensweisen des ursprünglichen Modells übernehmen können, selbst wenn diese Eigenschaften im Trainingsmaterial nicht erkennbar sind. Dieses subliminale Lernen funktioniert nur zwischen Modellen mit derselben Architektur, und wird über feine statistische Muster in den Daten übertragen. Herkömmliche Methoden können diese versteckten Merkmale nicht zuverlässig erkennen. Ja, ob die KIs das zuverlässig machen oder da eben irgendwas produzieren, ist vielleicht auch noch nicht ganz raus. Das Phänomen betrifft aber, heißt es auch, sicherheitskritisches Verhalten wie Misalignment und Reward-Hacking und stellt gängige Trainingsmethoden an Frage. Die Forschenden fordern daher umfassendere Sicherheitsprüfungen bei der Entwicklung und dem Training von Key-Modellen. Ich mag Eulen. Was erfinden die da bloß? Juhu! Ja, wie es heißt, kann man wohl bei der Kernfusion damit rechnen, dass dabei auch Gold entsteht. Hier heißt es, 5000 Kilo jährlich sind angestrebt mit der Methode. Ja, da ist dann erstmal vorbei mit normal Schürfen. Ne? Sonne ist kalt! Das war nur ein Abfallprodukt, das Gold, ne? Von der Fusion, das ist klar. Ne? Ja, ich meine, wenn Kernfusion funktioniert, dann ist Gold das geringste, was dabei raus. Da gibt es andere Sachen, ja. Hier ist eine Seite. Noch schönere Sachen. Meinst du, ja? Bei dieser Geschichte hier dachte ich zuerst, wir hätten das schon gehabt und wir hatten das auch schon mal, aber die haben diese Seite eingestellt, die das eigentlich gemacht hat, und haben es jetzt direkt an die BPB irgendwie eingedingst hier. Da steht so das Angebot. Genau, spielbar. Bildung basiert auf spielbar.de, einem ehemaligen Projekt der Bundeszentrale. Also anstatt es einfach einzustampfen, weil es unnötig ist, haben sie es jetzt einfach direkt in ihre eigentliche Seite irgendwie integriert und ganz genau. Ich bin da auch über Umwege drauf gekommen. Es geht wieder um Fördergeld. Die Games-Förderung des Bundes hatten wir ja auch schon mal öfters, ne? Und hier geht es um ein Programm, wo halt im Endeffekt Fördergelder fließen. Alleine für die Unterhaltung von dieser Liste hier, 6.000 Euro im Monat vom Land Berlin und noch von anderen Förderträgern, habe ich aber nicht gefunden, wie viel das genau war. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel angeben, aber nur für diese Liste, die Unterhaltung dieser Liste. Und die meisten dieser Games, die ja auf der Liste sind, die haben halt auch in irgendeiner Art und Weise nochmal Fördergelder bekommen. ich bin drauf gestoßen, This War of Mine. Das ist ein Spiel, was ich auch mal gespielt hatte. Das ist das erste, was hier auch steht. Die hatten so ein Expansion-Ding gemacht. Also es geht ja um den Kosovo-Krieg. Und eigentlich, und das ist halt so ein, man ist halt zu Hause und muss Essen suchen und irgendwie überleben im Lockdown und so. Und da gab es ein Update, wo es halt auch ein bisschen um die Ukraine ging und da ist Fördergeld geflossen und die meisten dieser Spiele haben Fördergelder bekommen. Manche kann man auch direkt im Browser spielen und sowas und deswegen einfach nur so eine Seite zum Stöbern und Durchgucken. Ne, die haben hier interessante Themen wie Geschichte, Nationalsozialismus, Extremismus und Politik natürlich, Umwelt, Überwachung. Ja, und Gesellschaft, Geschlecht natürlich wichtig, Medien, ne, Bad News, Fake News, ne? Und da gibt es auch so lustige Spiele, wo man in einer Nachrichtenagentur sitzt und den Bösewicht spielt und Fake News quasi verbreitet, zum Beispiel so als Browser-Game und sowas. Das ist leider alles ein bisschen umständlich, sich da durchzuklicken, teilweise, aber und manche Titel sind auch dabei, die man woanders vielleicht schon mal gesehen hat. Das klingt ja auch schon mal vielversprechend. Ja, als Journalist erleben wir die iranische Revolution mit, die schließlich zum Sturz des verhassten Schahs führt. Ist der Wille nach einem demokratischen und freiheitlichen Iran damit schon erfüllt? Spoiler-Alarm, nein. Ja, und ich habe mich halt durch die Liste auch ein bisschen durchgeklickt und habe mal geguckt. Und es ist halt so, dass halt auch zumindest alle, wo ich draufgeklickt habe, wo ich durchgeklickt habe, haben alle in irgendeiner Art und Weise bekommen von Games zu aus dem Budget Games für politische Bildung, Games-Förderung des Bundes, ne? Das heißt 45% bis zu 50% Förderquote, ne? Mindestens Projektgröße 300.000 Euro, also wenn man ein Spiel macht für 300.000 Euro Entwicklungskosten, kriegt man fast die Hälfte oder sogar die Hälfte an Fördergeld direkt und ja, einfach nur interessant. Faschismus und Ausgrenzung spielerisch reflektieren. Wer will das? Wer will das? Wessen Ziel ist das? Wer setzt sich hin und sagt, heute möchte ich aber mal Faschismus und Ausgrenzung im Computer spielen? Das klingt doch gut. In diesem Adventure muss eine unterdrückerische Terrorherrschaft gestutzt werden. Ja, und es gibt zu den meisten von diesen Spielen gibt es halt auch begleitendes Lehrmaterial, ne? Zum Beispiel bei This War of Mine. Der Einsatz im Unterricht ist wegen der enthaltenen Themen, der plastischen Beschreibung der Erlebnisse der Zivilisten und dem oft hohen Level an Stress bei den zu treffenden Entscheidungen erst ab 16 Jahren sinnvoll. Also Unterrichtsschwerpunkte ab Klasse 10 im Geschichts- und Politikunterricht, wenn Konflikte des 19. und 20. Jahrhunderts behandelt werden. Ne? Ja. Also ist ja BPB, also immer auch für den Unterricht geeignet alles. Diese Spiele sind für den Unterricht geeignet. Ja, Wiebkes wirre Welt kennen wir doch, ja. Ne? Sehr gut. Die hatten wir schon mal. Das Kurierkomplott. Jessica, hat sie sich umgebracht oder nicht? Leons Identität. Ne? Ein Spiel zur Rechtsextremismusprävention. Hört sich nach Democratic Socialism Simulator. Ja, Democratic Socialism Simulator, genau. Ja. 4 Jahre unter Ronald Skunk haben die Nationen gespalten. Oh Gott, mir ist so schlecht. Ja, Überwachung. Suzerain ist da gefördert worden. Das ist eins von den Spielen, die auch wirklich Erfolg hatten. Zumindest Nischenerfolg. Ja, ein paar Leute, ein paar Spiele sind dabei, die nicht unbekannt sind, aber ja. Ne, Überwachung, Join the Comfort Zone. Die Beholder, die Orwell-Serie, okay. Alles so, ja, dritte Reihe. Oh Gott, Konterbunt. Kennst du noch die Konterbunt-App? Konterbunt, das kannten wir auch schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Das war doch auch vor etlichen Jahren, als ich da mal im Landtag Niedersachsen beim Tag der offenen Tür mich mit einer von der Amadeus-Stiftung unterhalten habe über diese dämliche Konterbund-App. Ja, dann, das ist eigentlich, es lockt mich schon fast, das nochmal auszuprobieren, aber vielleicht wann anders. Aber hier so ein kleines Spiel könnten wir mal spielen nach dem Sonderstream, wenn wir halt wirklich ein kurzes Video nur behandeln. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass die alle Geld kriegen von irgendwem, nur die du erstmal angeklickt hast. Tell me who I am. Da sind doch so amerikanische Sachen dabei und so. Ja, klar, natürlich. Coming of Age einer Transperson miterleben. In diesem Adventure zum Thema Transidentität begleiten wir die ja. Muss es sein. Und natürlich A Normal Lost Phone. Ein gefundenes Mobiltelefon gibt uns Rätsel auf. Wem gehört es? Ist es schon schlimm, diese Frage zu stellen. Während des Stöberns durch Nachrichten und Dating-Profile stoßen wir auf Vorurteile gegenüber und Probleme von Transpersonen. Naja. Ja, in der freien Wirtschaft gibt es ja auch Videospiele. Mhm. Und da gibt es ja so Creator Relations. Wie kriegt man Fördergeld? Delic, die mal auch Spiele gemacht hat, aber jetzt nur Publisher ist. Weil ja, mit dem Spiel Gollum haben sie sich ja komplett Schuss in den Ofen gemacht und wir waren, unsere Spieleindustrie war dadurch weltweit irgendwie so der Witz. Und das aber sieht jetzt aber auch dem Film gar nicht ähnlich, finde ich. Meinst du die Dame hier? Die ist nicht Gollum. Ja, auf jeden Fall arbeiten die mit Creatoren zusammen, zum Beispiel dieser Bunthaarige. Also ja, das ist so eine Pressemitteilung wahrscheinlich irgendwie von denen, die sie jetzt hier beim Games Wirtschaft so einen Artikel irgendwie verwurstet haben, weil die ja wahrscheinlich auch Mitgliedsbeitrag zahlen oder so, keine Ahnung. Das ist nur eine Vermutung von mir. Und da muss man das jetzt irgendwie schreiben, dass das doch total interessant ist, dass hier irgendwie Bunthaarige jetzt hier createn und Sternchen darf natürlich auch nicht fehlen. Und in enger Abstimmung mit dem Marketingdirektor wird es hier eine strategische Zusammenarbeit mit Twitch-Streamern, YouTubern, TikTok-Stars und weiteren Social-Media-Persönlichkeiten ausbauen. Ja, da freuen wir uns doch alle schon drauf. Ja, genau, der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass man Cheaten nicht so weiter verbieten kann. Jedenfalls wollte Sony das Cheaten auf der PlayStation Portable verbieten. Und zwar mit dem Verweis auf das Urheberrecht. Die Cheat-Software verletzt jedoch keine Urheberrechte, sagt der BGH. Die Cheat-Software laufen nur parallel zum Originalspiel im Hintergrund und verändern nicht die Daten des Spiels selbst, den sogenannten Quell- oder Objektcode. Sie arbeiten nur mit variablen Daten, die vom Originalspiel zeitweise im Arbeitsspeicher der Konsole angelegt werden. Diese Daten werden also nur während des Spielablaufs verwendet und verschwinden danach wieder. Das Spiel selbst bleibt unverändert und wird nicht kopiert. Deshalb liege keine Urheberrechtsverletzung vor. Ja. Schützt die geistige Schöpfung des Originalspiels nicht, aber die Funktionalität. Okay. Cheat-Software darf daher weiter vertrieben werden. Ja. Kannst du nutzen. Das Fair ist im Spiel ist was ganz anderes. Ne? Den Mitspielern gegenüber eben eher nicht, ne? So. Immer schön fair bleiben, ne? Oder? Ich habe nie verstanden, warum Leute in Spielen cheaten. Was konnte man damit machen? Warte, hier stand auch, was man machen konnte. Konnte man im Spiel zum Beispiel einen Turbo für das Auto länger einschalten oder zu Beginn des Spiels andere Fahrer auswählen, die man ohne Cheat erst im späteren Verlauf nutzen konnte. Ja. Naja. Ich erinnere mich an eine Zeit, als Firmen die Cheatcodes selber in die Spiele eingebaut haben. Für genau solche Funktionen. Aber gut. Zeiten ändern sich oft. War einmal. Die Frage ist ja, ob die Nutzung auf irgendeinem Server oder so trotzdem untersagt werden kann. Ne? Heute bauen die auch die Cheatcodes ein, aber da muss man dann kaufen mit irgendwelchen spielähnlichen, Glücksspielähnlichen. Achso. Extension-Paketen, wo man nicht weiß, was drin ist. Hier Lootbox oder wie man es nennt. Ja. Überraschung. Ah. So, was jetzt mit Jette? Jette, Jette, Fahrradkette. Nee, genau. Jette, ist auch Jette, Jette, okay. Fahrradkette. Und bei den Grünen, die Vorsitzende ist jetzt der Banaschak und die Brandner, ja? Nicht von der Grünen Jugend. Nee, nee. Von den normalen Grünen, ja. Von den Grünen ist ja auch trotzdem ganz schön ein junges Gemüse da. Und ja, der Kollege von der Jette ist ja kein Deut vernünftiger als sie, der Blasel. Das ist ja, der hält nur seinen Mund häufig, das hört ihm keiner stimmt. zu. Ist kein Nein, der ist vom Future irgendwie Groupie, nee, Guru. Tja, weil es war Future, was war das nochmal? Ja, damals. Lang, lang ist es her. Ist das jetzt nicht die nächste Generation oder so? Die letzte. Nee, die letzte ist die nächste, oder? Nächste, oder heißen die jetzt Kommando Angry Birds? Ich komme durcheinander. Forever Generation. Ich dachte, das war schon die letzte. Gibt es da noch eine? Oh Gott. Wo kleben die sich gerade neue? Ich weiß mit Restart oder so ein Scheiß. Ja, ja. Reborn. Reborn. Babyborn. Die wirklich allerletzte Generation. Jetzt aber wirklich. Ja, nun. Hinterletzte. Letzte Generation, jetzt erst recht. Ja. Die Rückkehr der letzten Jette Generation. Jette erst recht. Die Rückkehr des Sohns der letzten Generation. Henriette, Fahrradkette. Hast du Henriette? Wahrscheinlich, ne? Oder jetzt eine andere. Was heißt ja auch Jette, nur, keine Ahnung, weiß nicht, ob das ein Spitzname ist. Bei den Grünen ist das ja häufig so, dass das so Spitznamen sind. Ja, ja. Wie Annalena Baerbock oder Skakeller. Skakeller, ja, genau. Das ist ja so ein Spitzname. Meint ihr, man kann. Da der Vater das nicht fertig geschrieben, er wollte eigentlich zum Skat in den Keller. Vater? Nee, wir haben keine Väter. Mit mehreren in den Skakeller. Ach, apropos Väter. Das war eigentlich bei dem. Gründerväter? Das war bei dem Heidi Reicheneck-Ding auch ganz lustig, dass sie dann da plötzlich auch anfing von wegen so, ja, das ist ja total, mein Vater war voll gut und das ist ja auch total wichtig für die Kinder, dass sie sich entwickeln, das zeigen irgendwelche Untersuchungen. Ich dachte so, Heidi, also ob das deine Linie so gut findet. Unser gebildeter Chat weiß, dass Jette ein Dänischer oder ein... Ist die Meinungen gehen auseinander, Dänisch oder Schwedisch, aber das ist ja auch sehr nah beieinander. Hätte man sich denken können, so wie Gitte. Hallo Jette. Oder Bette Davis. Oder Anetta. Ja. Genau. Die man sich Jette zulegt, Mann. Das Jette-Set. Immer Jette, immer Jette. Ich gehe mal Unkraut jetten. I'm leaving on the jet plane. Don't know when I'll be back again. Irgendwie so. Denk immer dran, besser blaue Jeans als blaue Haare. Ja, definitiv. Ansonsten grün, also geht in den Wald, nicht die Partei, ne? Also grün und so vom Blätter und so. Und die Partei hat schon wieder geile Plakate hier hingehängt. Innenfreie Autostadt. Und dann so ein Bild von der Landkarte hier, von der Innenstadt. Ja, nichts war außer Parkplätzen. Ja, die Partei. Lest Knicklicht, Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube, denn es ist sehr gut. Das, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, ne? Der Chris, du bist so leise. Hast du Kulturmarxismus? Warum immer? Sagt er das immer?